Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im Jänner 2010. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 2. Wie es dem Gerichtsrat erging. Es war spät geworden, der Gerichtsrat Knapp, in die Zeit des Königs Hans vertieft, wollte heimkehren, und das Schicksal lenkte es so, dass er anstatt seiner Galoschen die des Glücks bekam und nun auf die Oststraße hinaustrat. Aber er war durch die Zauberkraft der Galoschen in die Zeit des Königs Hans zurückversetzt, und deshalb setzte er den Fuß geradezu in Kot und Morast auf die Straße, weil es zu jener Zeit noch kein Steinpflaster gab. »Es ist ja gräulich, wie schmutzig es hier ist«, sagte der Gerichtsrat. »Der ganze Bürgersteig ist fort und alle Laternen sind ausgelöscht.« Der Mond war noch nicht hoch genug heraufgekommen und die Luft überdies ziemlich dick, so daß alle Gegenstände ringsumher bei dieser Dunkelheit ineinander verschwammen. An der nächsten Ecke hing jedoch eine Laterne vor einem Marienbilde, aber die Beleuchtung war so gut wie keine. Er bemerkte sie erst, als er gerade darunter stand, und seine Augen fielen auf das gemalte Bild mit der Mutter und dem Kinde. »Das ist wohl«, dachte er, »eine Kunstsammlung, wo man vergessen hat, das Schild abzunehmen.« Ein paar Menschen in der Tracht des Zeitalters gingen an ihm vorbei. »Wie sahen sie doch aus?« Sie kamen wohl aus einer Maskerade. Plötzlich ertönten Trommeln und Pfeifen, Fackeln leuchteten hell. Der Gerichtsrat stutzte und sah nun einen sonderbaren Zug vorbeiziehen. Zuerst kam ein ganzer Trupp Trommelschläger, die ihre Trommeln recht tüchtig bearbeiteten. Ihnen folgten Trabanten mit Bogen und Armbrüsten. Der vornehmste im Zuge war ein geistlicher Herr. Erstaunt fragte der Gerichtsrat, was das zu bedeuten habe und wer der Mann sei. »Das ist der Bischof von Seeland.« »Was fällt dem Bischof ein?« seufzte der Gerichtsrat und schüttelte mit dem Haupte. »Der Bischof konnte es nicht sein.« Darüber grübelnd und ohne zur Rechten oder Linken zu sehen, ging der Gerichtsrat durch die Oststraße und über den hohen Brückenplatz. Die Brücke, die nach dem Schlossplatze führt, war nicht zu finden. Er wurde ein seichtes Ufer gewahr und stieß endlich hier auf zwei Leute, die in einem Boote waren. »Will der Herr nach dem Holm übergesetzt werden?« fragten sie. »Nach dem Holm hinüber«, sagte der Gerichtsrat, der ja nicht wusste, in welchem Zeitalter er sich befand. »Ich will nach Christianshafen in die kleine Torfstraße.« Die Leute betrachteten ihn. »Sagt mir nur, wo die Brücke ist«, sagte er. »Es ist schändlich, dass hier keine Laternen angezündet sind, und dann ist es ein Schmutz, als ginge man in einem Sumpf.« Je länger er mit den Bootsmännern sprach, desto unverständlicher waren sie ihm. »Ich verstehe euer Bornholmisch nicht«, sagte er zuletzt ärgerlich und kehrte ihnen den Rücken. Die Brücke konnte er nicht finden, ein Geländer war auch nicht da. »Es ist eine Schande, wie es hier aussieht«, sagte er. Nie hatte er sein Zeitalter elender gefunden als an diesem Abend. »Ich glaube, ich werde am besten tun, einen Wagen zu nehmen«, dachte er. »Aber wo war einer zu finden?« Keiner war zu erblicken. »Ich werde nach dem Königsneumarkt zurückgehen müssen. Dort halten wohl Wagen, sonst komme ich nie nach Christianshafen hinaus.« Nun ging er nach der Oststraße und war fast hindurchgekommen, als der Mond hervorbrach. »Mein Gott, was ist das für ein Gerüst, was man hier errichtet hat?« rief er aus, als er das Osttor erblickte, welches zu jener Zeit am Ende der Oststraße stand. Inzwischen fand er doch einen Durchgang offen, und durch diesen kam er nach unserem Neumarkt hinaus. Aber das war ein großer Wiesengrund, einzelne Büsche ragten hervor, und quer durch die Wiese ging ein breiter Strom. Einige erbärmliche Holzbuden für holländische Schiffer, nach denen der Ort den Namen Hollandsaue hatte, lagen auf dem entgegengesetzten Ufer. »Entweder erblicke ich eine Lufterscheinung oder ich bin betrunken«, jammerte der Gerichtsrat. »Was ist das doch? Was ist das doch?« Er kehrte wieder um, in der festen Überzeugung, dass er krank sei. Indem er in die Straße zurückkam, betrachtete er die Häuser etwas genauer. Die meisten waren nur von Fachwerk und viele hatten nur ein Strohdach. »Nein, mir ist gar nicht wohl«, seufzte er, »und ich trank doch nur ein Glas Punsch. Aber ich kann es nicht vertragen, und es war auch ganz und gar verkehrt, uns Punsch und warmen Lachs zu geben, das werde ich der Frau auch sagen. Ob ich wohl wieder zurückkehre und sage, wie mir zumute ist? Aber das sieht lächerlich aus, und es ist die Frage, ob sie noch wach sind.« Er suchte nach dem Hause, aber es war gar nicht zu finden. »Es ist doch erschrecklich, ich kann die Oststraße nicht wiedererkennen, nicht ein Laden ist da. Alte, elende, verfallene Häuser erblicke ich, als ob ich in Röskilde oder Ringstedt wäre. Ach, ich bin krank. Es nützt nichts, ängstlich zu sein. Aber wo in aller Welt ist der Stadtratshaus? Es ist nicht mehr dasselbe, aber dort drinnen sind noch Leute auf. Ach, ich bin sicher krank.« Nun stieß er auf eine halboffene Tür, wo das Licht durch eine Spalte fiel. Es war eine Herberge jener Zeit, eine Art von Bierhaus. Die Stube hatte das Ansehen einer holländischen Diele. Eine Anzahl Leute, bestehend aus Schiffern, Kopenhagener Bürgern und ein paar Gelehrten, saßen hier im eifrigsten Gespräch bei ihren Krügen und betrachteten den Eintretenden nur wenig. »Um Entschuldigung«, sagte der Gerichtsrat zu der Wirtin, die ihm entgegenkam, »ich bin sehr unwohl geworden. Wollen Sie mir nicht einen Wagen nach Christianshafen hinaus besorgen lassen?« Die Frau betrachtete ihn und schüttelte mit dem Kopfe. Darauf redete sie ihn in deutscher Sprache an. Der Gerichtsrat nahm an, dass sie der dänischen Zunge nicht mächtig sei und brachte deshalb seinen Wunsch auf Deutsch an. Dies im Verein mit seiner Kleidung bestärkte die Frau darin, dass er ein Ausländer sei. Dass er sich unwohl befinde, begriff sie bald und brachte ihm deshalb einen Krug Wasser. Freilich hatte es etwas vom Seewasser, wiewohl es draußen aus dem Brunnen geschöpft war. Der Gerichtsrat stützte sein Haupt in die Hand, holte tief Atem und grübelte über alles Seltsame rings um sich her nach. »Ist das der Tag von heute Abend?« fragte er ganz mechanisch, indem er sah, wie die Frau ein großes Stück Papier fortlegte. Sie verstand nicht, was er damit meinte, reichte ihm aber das Blatt. Es war ein Holzschnitt, welcher eine Lufterscheinung zeigte, die in der Stadt Köln gesehen worden war. »Das ist sehr alt«, sagte der Gerichtsrat und wurde durch dieses vergilbte Blatt ganz aufgeräumt. »Wie sind Sie doch zu diesem seltenen Blatt gelangt? Das ist höchst merkwürdig, obgleich das Ganze eine Fabel ist. Man erklärt dergleichen Lufterscheinungen dadurch, dass es Nordlichter sind, die man erblickt hat. Wahrscheinlich entstehen sie durch die Elektrizität.« Die, welche ihm zunächst saßen und seine Rede hörten, sahen ihn erstaunt an, und einer von ihnen erhob sich, nahm ehrerbietig den Hut ab und sagte mit der ernsthaftesten Miene, »Ihr seid sicher ein höchst gelehrter Mann.« »Oh nein«, erwiderte der Gerichtsrat, »ich kann nur von einem und dem anderen mitsprechen, was man ja verstehen muss.« »Bescheidenheit ist eine schöne Tugend«, sagte der Mann. »Übrigens muss ich zu eurer Rede sagen, ich habe eine andere Ansicht, doch ich will hier gern mein Urteil zurückhalten.« »Darf ich wohl fragen, mit wem ich das Vergnügen habe zu sprechen?« fragte der Gerichtsrat. »Ich bin Magister der Heiligen Schrift«, erwiderte der Mann. Diese Antwort war dem Gerichtsrat genügend, der Titel entsprach hier der Tracht. »Das ist sicher«, dachte er, »ein alter Dorfschulmeister, ein naturwüchsiger Mann, wie man sie zuweilen oben in Jütland treffen kann.« »Hier ist zwar eigentlich nicht der Platz zu gelehrten Gesprächen«, begann der Mann, »doch bitte ich, dass ihr euch herablasset zu sprechen. Ihr seid sicher in den Alten sehr belesen.« »Oh ja, wohl«, antwortete der Rat, »ich lese gerne alte, nützliche Schriften, habe aber auch die neueren recht gern, mit Ausnahme der Alltagsgeschichten, deren wir in Wirklichkeit genug haben.« »Alltagsgeschichten?« fragte unser Magister. »Ja, ich meine diese neuen Romane, die man jetzt hat.« »Oh«, lächelte der Mann, »sie enthalten doch vielen Witz und werden bei Hofe gelesen. Der König liebt besonders den Roman von Herrn Ivent und Herrn Gaudian, welcher von König Artus und seinen Helden der Tafelrunde handelt. Er hat mit seinen hohen Herren darüber gescherzt.« »Ja, den habe ich noch nicht gelesen«, sagte der Gerichtsrat. »Das muss ein ganz neuer sein, den Heiberg herausgegeben hat.« »Nein«, erwiderte der Mann, »der ist nicht bei Heiberg, sondern bei Gottfried von Gehmen herausgekommen.« So ist das der Verfasser, sagte der Gerichtsrat. Das ist ein sehr alter Name. So hieß ja wohl der erste Buchdrucker, der in Dänemark gewesen ist. Ja, das ist unser erster Buchdrucker, sagte der Mann. Soweit ging es ganz gut. Nun sprach einer der guten Bürgersleute von der schweren Pestilenz, die vor ein paar Jahren regiert hatte, und meinte die im Jahr 1484. Der Gerichtsrat nahm an, dass es die Cholera sei, von der die Rede war, und so ging die Unterhaltung ganz gut. Der Freibeuterkrieg von 1490 lag so nahe, dass er berührt werden musste. Die englischen Freibeuter hatten Schiffe auf der Rede genommen, sagten sie, und der Gerichtsrat, der sich in die Begebenheiten von 1801 recht hineingelebt hatte, stimmte vortrefflich gegen die Engländer mit ein. Das übrige Gespräch dagegen ging nicht so gut. Jeden Augenblick wurde es gegenseitig zum Leichenbitterstill. Der Magister war nicht zu unwissend, und die einfachsten Äußerungen des Gerichtsrats klangen ihm wieder zu dreist und zu überspannt. Sie betrachteten einander, und wurde es gar zu arg, dann sprach der Magister Lateinisch, in der Hoffnung, besser verstanden zu werden. Aber es half doch nichts. »Wie ist es mit Ihnen?« fragte die Wirtin und zog den Rat beim Ärmel. Nun kam seine Besinnung zurück. Im Laufe der Unterhaltung hatte er alles rein vergessen, was vorangegangen war. »Mein Gott, wo bin ich?« fragte er, und es schwindelte ihm, wie er daran dachte. »Klaret wollen wir trinken, Metz und Bremer Bier«, rief einer der Gäste. »Und ihr sollt mittrinken!« Zwei Mädchen kamen herein und schenkten ein. Er musste mit den anderen trinken, sie bemächtigten sich ganz artig des guten Mannes. Er war höchst verzweifelt, und als der eine sagte, dass er betrunken sei, so zweifelte er durchaus nicht an des Mannes Wort, bat sie nur, ihm einen Wagen zu verschaffen, und dann glaubten sie, er spreche moskowitisch. Nie war er in so roher Gesellschaft gewesen. »Man könnte glauben, das Land sei zum Heidentume zurückgekehrt«, meinte er. »Das ist der schrecklichste Augenblick in meinem Leben.« Doch plötzlich kam ihm der Gedanke, sich unter den Tisch hinabzubücken und dann nach der Tür zu kriechen. Das tat er, aber indem er beim Ausgange war, bemerkten die anderen, was er vorhatte. Sie ergriffen ihn bei den Füßen, und nun gingen die Galoschen zu seinem Glücke ab und mit diesen die ganze Bezauberung. Der Gerichtsrat sah ganz deutlich für sich eine Laterne brennen, und hinter dieser ein großes Gebäude. Alles sah bekannt und prächtig aus. Das war die Oststraße, wie wir sie kennen. Er lag mit den Beinen gegen eine Pforte hin, und gerade gegenüber saß der Wächter und schlief. »Du mein Schöpfer, habe ich hier auf der Straße gelegen und geträumt«, sagte er. »Ja, das ist die Oststraße. Wie prächtig hell und bunt. Es ist doch erschrecklich, wie das Glas Punsch auf mich gewirkt haben muß.« Zwei Minuten später saß er in einem Wagen, der mit ihm nach Christianshafen fuhr. Er gedachte der Angst und Not, die er ausgestanden, und pries von Herzen die glückliche Wirklichkeit, unsere Zeit, die mit allen ihren Mängeln doch weit besser sei als die, in der er vor kurzem gewesen war. Ende von Abschnitt 2. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 3. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im Jänner 2010. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 3. Des Wächters Abenteuer. »Da liegen ja wahrlich ein paar Galoschen«, sagte der Wächter. »Die gehören sicher dem Leutnant, der dort oben wohnt. Sie liegen gerade bei der Tür.« Gern hätte der ehrliche Mann geklingelt und sie abgeliefert, denn da war noch Licht, aber er wollte nicht die übrigen Leute im Hause wecken, und deshalb unterließ er es. »Das muß recht warm sein, ein paar solcher Dinge am Fuße zu haben«, sagte er. »Sie sind weich im Leder, sie passten gut an meine Füße.« »Wie ist es doch drollig in der Welt? Nun könnte der Leutnant sich in sein warmes Bett legen, doch sieh, ob er es tut. Da geht er im Zimmer auf und nieder. Das ist ein glücklicher Mensch. Er hat weder eine Frau noch Kinder, jeden Abend ist er in Gesellschaft. Wäre ich doch er, ja, dann wäre ich ein glücklicher Mann. Indem er den Wunsch aussprach, wirkten die Galoschen, die er angezogen hatte. Der Wächter ging in des Leutnants Sein und Wesen über. Da stand er oben im Zimmer und hielt ein kleines, rosenrotes Papier zwischen den Fingern, worauf ein Gedicht stand, ein Gedicht des Herrn Leutnants selbst. Denn wer hat in seinem Leben nicht einmal einen dichterischen Augenblick gehabt? Und schreibt man dann den Gedanken nieder, so hat man ein Gedicht. Hier stand geschrieben: O wär ich reich! O wär ich reich! So wünscht ich mir schon oft, als ich kaum ellengroß auf viel gehofft. O wär ich reich, so würd ich Offizier mit Säbel, Uniform und Bandelier. Die Zeit kam auch, und ich ward Offizier. Doch nun und nimmer ward ich reich, ich Armer. Hilf mir, Erbarmer! Einst saß ich abends, lebensfroh und jung, ein kleines Mädchen küßte meinen Mund, denn ich war reich an Märchenpoesie. An Gold dagegen, ach, so arm wie nie. Das Kind nur wollte diese Poesie. Da war ich reich, doch nicht an Geld, ich Armer. Du weißt's, Erbarmer. O wär ich reich, so tönt zu Gott mein Flehen. Das Kind hab ich zur Jungfrau reifen sehen. Sie ist so klug, so hübsch, so seelengut. O, wüsste sie, was mir im Herzen ruht. Das große Märchen, wär sie mir gut. Doch bin zum Schweigen ich verdammt, ich Armer, du willst's, Erbarmer. O wär ich reich an Trost und Ruhe hier, mein Leiden käme dann nicht aufs Papier. Verstehst du mich, du, der mich geweiht, so lies dies Blatt aus meiner Jugendzeit, ein dunkles Märchen dunkler Nacht geweiht. Nur finstre Zukunft seh ich, ach, ich Armer, dich segne der Erbarmer. Ja, solche Gedichte schreibt man, wenn man verliebt ist, aber ein besonnener Mann lässt sie nicht drucken. Leutnant Liebe und Mangel, das ist ein Dreieck oder ebenso gut die Hälfte des zerbrochenen Würfels des Glücks. Das fühlte der Leutnant recht lebendig und deshalb legte er das Haupt gegen den Fensterrahmen und seufzte tief. Der arme Wächter draußen auf der Straße ist weit glücklicher als ich. Er kennt nicht, was ich Mangel nenne. Er hat eine Heimat, Frau und Kinder, die bei seiner Trauer weinen und sich bei seiner Lust freuen. Oh, ich wäre glücklicher, als ich bin, könnte ich in sein Wesen und Sein übergehen, mit seinen Forderungen und Hoffnungen durch dieses Leben wandeln. Ja, er ist glücklicher als ich. Im selben Augenblicke war der Wächter wieder Wächter, denn durch die Galoschen des Glücks war er in das Wesen und Sein des Leutnants übergegangen, aber da, wie wir sehen, fühlte er sich noch weniger zufrieden und zog gerade das vor, was er noch vor kurzem verworfen hatte. Also war der Wächter wieder Wächter. »Das war ein hässlicher Traum«, sagte er, »aber drollig genug. Es war mir, als ob ich der Leutnant dort oben sei, und das war durchaus kein Vergnügen. Ich entbehrte die Frau und die Kinder, die mich halb tot küssen.« Er saß wieder und nickte. Der Traum wollte ihm nicht recht aus den Gedanken. Die Galoschen hatte er noch an den Füßen. Eine Sternschnuppe gleitete über den Horizont. »Da ging die«, sagte er. »Doch was tut's? Es sind ihrer noch genug. Ich hätte wohl Lust, die Dinge etwas näher zu betrachten, besonders den Mond, denn der kommt einem doch nicht unter den Händen fort.« »Wenn wir sterben«, sagte der Student, für den meine Frau wäscht, »fliegen wir von dem einen zum anderen.« »Das ist eine Lüge, könnte aber recht hübsch sein.« »Könnte ich doch einen kleinen Sprung da hinauf machen, dann möchte der Körper gern hier auf der Treppe liegen bleiben.« »Sieh, es gibt nun gewisse Dinge in der Welt, die man auszusprechen sehr vorsichtig sein muss, aber doppelt vorsichtig muss man sein, wenn man die Galoschen des Glücks an den Füßen hat.« Höre nur, wie es dem Wächter erging. Wir kennen alle die Schnelligkeit der Dampfbeförderung. Wir haben sie entweder mit Eisenbahnen oder mit Schiffen über das Meer hin erprobt. Doch dieser Flug ist wie die Wanderung des Faultiers oder der Marsch der Schnecke im Verhältnis zu der Schnelligkeit, die das Licht hat. Es fliegt 19 Millionen Mal schneller als der beste Wettrenner und doch ist die Elektrizität noch schneller. Der Tod ist ein elektrischer Stoß, den wir in das Herz erhalten, auf den Flügeln der Elektrizität fliegt die befreite Seele. 8 Minuten und wenige Sekunden gebraucht das Sonnenlicht zu einer Reise von über 20 Millionen Meilen. Mit der Schnellpost der Elektrizität bedarf die Seele nur weniger Minuten, um denselben Flug zu vollbringen. Der Raum zwischen den Weltkörpern ist für sie nicht größer, als es für uns in einer und derselben Stadt Entfernungen zwischen den Häusern unserer Freunde sind, selbst wenn diese ziemlich nahe beieinander liegen. Inzwischen kostet dieser elektrische Herzensstoß uns den Gebrauch des Körpers hienieden, im Fall wir nicht, gerade wie der Wächter, die Galoschen des Glücks haben. In wenigen Sekunden hatte der Wächter die 52.000 Meilen bis zum Monde zurückgelegt, welcher, wie man weiß, von einem weit lichteren Stoff als unsere Erde geschaffen und weich wie frisch gefallener Schnee ist, wie wir sagen würden. Er befand sich auf einem der unzählig vielen Ringberge, die wir aus Mädlers großer Karte über den Mond kennen. Innerhalb ging es in einen Kessel, ungefähr eine halbe Meile senkrecht hinab. Dort unten lag eine Stadt, von deren Aussehen wir allein einen Begriff bekommen können, wenn wir Eiweiß in ein Glas Wasser ausschlagen. Das Material hier war ebenso weich und bildete ähnliche Türme mit Kuppeln und segelförmigen Altanen, durchsichtig und in der dünnen Luft schwebend. Unsere Erde schwebte wie eine dunkelrote Kugel über seinem Haupte. Er wurde sogleich eine Menge Geschöpfe gewahr, die sicherlich das waren, was wir Menschen nennen, aber sie sahen ganz anders aus als wir. Die reichste Einbildungskraft hatte sie geschaffen. Würden sie in Reihe und Glied aufgestellt und so abgemalt, so würde man sagen, das ist eine hübsche Arabeske. Sie hatten auch eine Sprache, aber es kann niemand verlangen, dass die Seele des Wächters sie verstehen sollte. Dessen ungeachtet konnte sie es, denn unsere Seele hat weit größere Fähigkeiten, als wir glauben. Zeigt sie uns nicht in unseren Träumen ihre erstaunliche schöpferische Kraft? Ein jeder Bekannter tritt da sprechend auf, so völlig in Gewohnheiten und Worten ähnlich, dass niemand von uns Wachendes nachahmen kann. Wie weiß sie uns Personen zurückzurufen, an die wir in vielen Jahren nicht gedacht haben? Plötzlich treten sie in unseren Träumen lebendig bis auf die feinsten Züge hervor. Im Grunde sieht es mit unserem Seelengedächtnis ängstlich aus. Jeden bösen Gedanken wird sie ja wiederholen können. Dann wird es darauf ankommen, ob wir Rechenschaft von jedem ungebührlichen Worte im Herzen und auf der Lippe werden geben können. Die Seele des Wächters verstand auf diese Weise die Sprache der Mondbewohner sehr gut. Sie unterhielten sich über unsere Erde und bezweifelten, dass sie bewohnt sein könnte. Die Luft müsste dort zu dick sein, als dass ein vernünftiges Mondgeschöpf dort leben könnte. Sie hielten den Mond allein für bewohnt. Er war der eigentliche Weltkörper, wo die alten Weltbewohner lebten. Sie sprachen auch von unserer jetzigen Zeit, doch wir begeben uns nach der Oststraße zurück und sehen da, wie es dem Körper des Wächters ergeht. Leblos saß derselbe auf der Treppe, der Stock war ihm aus der Hand gefallen und die Augen blickten zum Monde empor, auf dem die ehrliche Seele herumwandelte. »Was ist die Uhr, Wächter?« fragte ein Vorübergehender. Wer aber nicht antwortete, das war der Wächter, dann gab ihm der Mann ganz sacht einen Nasenstüber, und nun verlor er das Gleichgewicht. Da lag der Körper, solange er war, der Mensch war tot. Alle seine Kameraden erschraken sehr, tot war und blieb er. Er wurde gemeldet und es wurde besprochen, und in der Morgenstunde trug man den Körper nach dem Hospital hinaus. Das konnte nun einen ganz hübschen Spaß für die Seele abgeben, im Fall sie zurückkehrte und aller Wahrscheinlichkeit nach den Körper auf der Oststraße suchen, aber keinen finden würde. Wahrscheinlich würde sie dann auf die Polizei laufen, dass von dort aus Nachfrage unter den fortgekommenen Sachen darüber angestellt werden könnte und dann nach dem Hospital hinauswandern. Doch wir können uns damit trösten, dass die Seele am klügsten ist, wenn sie für sich handelt. Nur der Körper macht sie dumm. Wie gesagt, des Wächters Körper kam nach dem Hospital, wurde dort in die Reinigungsstube gebracht und das Erste, was man hier tat, war natürlicherweise, dass man die Galoschen abnahm. Und da musste die Seele zurück. Sie kam sogleich die Richtung gerade nach dem Körper und ein paar Sekunden darauf war wieder Leben in dem Manne. Er versicherte, dass es die schrecklichste Nacht seines Lebens gewesen sei. Nicht für einen Taler wollte er solche Empfindungen wiederhaben. aber nun war es ja überstanden. An demselben Tage wurde er wieder entlassen, aber die Galoschen blieben in dem Hospital. Ende von Abschnitt 3. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 4. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im Jänner 2010. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Galoschen des Glücks. Abschnitt 4. Ein Hauptmoment. Eine höchst ungewöhnliche Reise. Ein jeder Kopenhagener weiß, wie der Eingang zum Friedrichshospital in Kopenhagen aussieht. Da aber wahrscheinlich auch einige Nicht-Kopenhagener diese kleine Schrift lesen, müssen wir eine kurze Beschreibung davon geben. Das Hospital ist von der Straße durch ein ziemlich hohes Gitter geschieden, in welchem die dicken Eisenstäbe so weit voneinander abstehen, dass, wie man sich erzählt, sich sehr dünne Leute hindurchgeklemmt und so ihre kleinen Besuche außerhalb abgestattet haben. Der Teil des Körpers, der am schwierigsten hinauszubringen war, war der Kopf. Hier, wie oft in der Welt, waren also die kleinen Köpfe die glücklichsten. Dies wird als Einleitung genug sein. Einer der jungen Leute, von dem man nur in körperlicher Hinsicht sagen konnte, dass er einen großen, dicken Kopf habe, hatte gerade die Wache an diesem Abend. Der Regen strömte herab, doch ungeachtet dieser beiden Hindernisse musste er hinaus, nur eine Viertelstunde. Das war ja nichts, was er dem Pförtner zu vertrauen brauche, meinte er, wenn man durch die Eisenstangen schlüpfen könne. Da lagen die Galoschen, die der Wächter vergessen hatte. Es fiel ihm nicht im Mindesten ein, dass es die des Glücks seien. Sie konnten in diesem Wetter recht gute Dienste leisten, daher zog er sie an. Nun kam es darauf an, ob er sich würde durchklemmen können. Er hatte es früher nie versucht. Da stand er nun. »Gott gebe, dass ich den Kopf hinausbekomme«, sagte er, und sofort, obgleich derselbe sehr dick und groß war, glitt er leicht und glücklich hindurch. Das mussten die Galoschen verstehen. Aber nun sollte der Körper mit hinaus. Hier stand er. »Ach, ich bin zu dick«, sagte er. »Der Kopf, dachte ich, sei das Schlimmste. Ich komme nicht hindurch.« Nun wollte er rasch den Kopf zurückziehen, aber das ging nicht. Den Hals konnte er bequem bewegen, aber das war auch alles. Das erste Gefühl war, dass er ärgerlich wurde, das zweite, dass seine Laune unter Null fiel. Die Galoschen des Glücks hatten ihn in diese schreckliche Lage gebracht, und unglücklicherweise fiel es ihm nicht ein, sich frei zu wünschen. Nein, er handelte und kam nicht von der Stelle. Der Regen strömte herab, nicht ein Mensch war auf der Straße zu erblicken. Die Pfortenklingel konnte er nicht erreichen. Wie sollte er nun loskommen? Er sah voraus, dass er hier bis zur Morgenstunde stehen könne. Dann musste man nach einem Schmied senden, damit die Eisenstäbe zerfeilt werden könnten. Aber das geht nicht so geschwind. Die ganze Knabenschule gerade gegenüber würde auf die Beine kommen, um ihn am Pranger zu sehen. Es würde einen ungeheuren Zulauf abgeben. Puh, das Blut steigt mir zu Kopfe, so dass ich wahnsinnig werden muss. Ja, ich werde verrückt. Oh, wäre ich doch wieder los, dann ging es wohl vorüber. Sieh, das hätte er etwas früher sagen sollen. Augenblicklich, so wie der Gedanke ausgesprochen war, hatte er den Kopf los und stürzte nun hinein, ganz verwirrt über den Schreck, den ihm die Galoschen des Glücks eingejagt hatten. Hiermit dürfen wir nicht glauben, dass das Ganze vorbei war. Nein, es wird noch ärger. Die Nacht verstrich und der folgende Tag mit. Es wurde nicht nach den Galoschen geschickt. Am Abend sollte eine Vorstellung auf einem Liebhabertheater gegeben werden. Das Haus war gepfropft voll. Unter den Zuschauern befand sich der junge Mann aus dem Hospital, der sein Abenteuer der vergangenen Nacht vergessen zu haben schien. Die Galoschen hatte er angezogen, denn sie waren nicht abgeholt worden, und da es auf der Straße schmutzig war, konnten sie ihm ja gute Dienste leisten. Ein neues Gedicht, »Die Brille der Muhme«, wurde vorgetragen. Das war eine Brille, wenn man diese aufgesetzt hatte und vor einer großen Versammlung von Menschen saß, so sahen die Menschen wie Karten aus und man konnte aus diesen alles, was im kommenden Jahre geschehen werde, prophezeien. Der Gedanke beschäftigte ihn. Er hätte wohl eine solche Brille haben mögen. Wenn man sie richtig gebrauchte, könnte man vielleicht den Leuten gerade in die Herzen hineinschauen. Das wäre eigentlich noch hübscher, meinte er, als zu sehen, was im nächsten Jahre geschehen werde. Denn das bekomme man doch zu wissen, das andere dagegen nie. Ich denke mir nun die ganze Reihe von Herren und Damen auf der ersten Bank. Könnte man ihnen gerade in das Herz sehen? Ja, das müsste eine Öffnung, eine Art von Laden sein. Wie sollten meine Augen im Laden herumschweifen? Bei jener Dame dort würde ich sicher einen großen Modehandel finden. Bei dieser da ist der Laden leer, doch würde es ihm nicht schaden, gereinigt zu werden. Würden da auch gute Läden sein? Ach ja, seufzte er. Ich kenne einen, in dem ist alles gut, aber da ist schon ein Diener darin, das ist das einzige Übel im ganzen Laden. Aus dem einen und dem anderen würde es schallen, treten Sie gefälligst näher. Ja, könnte ich nur wie ein kleiner, niedlicher Gedanke hineinschlüpfen. Sieh, das war das Stichwort für die Galoschen. Der junge Mann schrumpfte zusammen und eine höchst ungewöhnliche Reise begann mitten durch die Herzen der vordersten Reihe der Zuschauer. Das erste Herz, durch welches er kam, war das einer Dame. Doch glaubte er augenblicklich in einer Heilanstalt, in dem Zimmer zu sein, wo die Gipsabgüsse der verwachsenen Glieder an den Wänden hängen. Nur war hier der Unterschied der, dass sie in der Anstalt genommen werden, wenn der Kranke hineinkommt. Aber hier im Herzen waren sie genommen und aufbewahrt, indem die guten Personen hinausgegangen waren. Es waren Abgüsse von Freundinnen, deren körperliche und geistige Fehler hier aufbewahrt wurden. Schnell war er in einem anderen Herzen, aber dieses erschien ihm wie eine große Kirche. Die weiße Taube der Unschuld flatterte über dem Altar. Wie gern wäre er auf die Knie hingesunken. Aber fort musste er, in das nächste Herz hinein. Doch hörte er noch die Orgeltöne, und er selbst kam sich vor, als wäre er ein neuer und besserer Mensch geworden. Er fühlte sich nicht unwürdig, das nächste Heiligtum zu betreten, welches ihm eine ärmliche Dachkammer mit einer kranken Mutter zeigte. Durch das offene Fenster strahlte Gottes warme Sonne. Herrliche Rosen nickten von dem kleinen Holzkasten auf dem Dache, und zwei himmelblaue Vögel sangen von kindlicher Freude, während die kranke Mutter um Segen für die Tochter flehte. Nun kroch er auf Händen und Füßen durch einen überfüllten Fleischerladen. Das war Fleisch und nur Fleisch, worauf er stieß. Das war das Herz in einem reichen, geachteten Manne, dessen Name allgemein bekannt ist. Nun war er in dem Herzen der Gemahlin desselben. Das war ein alter, verfallener Taubenschlag. Das Bild des Mannes wurde als Wetterfahne benutzt. Diese stand in Verbindung mit den Türen, und so gingen diese auf und zu, so wie der Mann sich drehte. Darauf kam er in ein Spiegelzimmer, aber die Spiegel vergrößerten in einem unglaublichen Grade. Mitten auf dem Fußboden saß wie ein Dalai Lama das unbedeutende Ich der Person, erstaunt seine eigene Größe zu betrachten. Hierauf glaubte er sich in eine enge Nadelbüchse voll spitzer Nadeln versetzt zu sehen. Er musste denken, das ist sicher das Herz einer alten, unverheirateten Jungfrau. Aber das war nicht der Fall. Das war ein ganz junger Krieger mit mehreren Orden, von dem man sagte, ein Mann von Geist und Herz. Ganz betäubt kam der arme Mann aus dem letzten Herzen in der Reihe. Er vermochte seine Gedanken nicht zu ordnen, sondern meinte, dass seine allzu starke Einbildungskraft mit ihm durchgegangen sei. »Mein Gott«, seufzte er, »ich habe gewiss Anlage, verrückt zu werden. Hier drinnen ist es auch unverzeihlich heiß, das Blut steigt mir zu Kopfe.« Und nun erinnerte er sich der großen Begebenheit des vorhergehenden Abends, wie sein Kopf zwischen den Eisenstäben des Hospitals festgesessen hatte. »Da habe ich es gewiss bekommen«, meinte er. »Ich muss bei Zeiten etwas dazu tun. Ein russisches Bad könnte recht gut sein. Lege ich nur auf dem höchsten Brette.« Und da lag er auf dem obersten Brette im Dampfbade. Aber er lag da mit allen Kleidern, mit Stiefeln und Galoschen. Die heißen Wassertropfen von der Decke fielen ihm ins Antlitz. »Huh!« schrie er und fuhr herab, um ein Sturzbad zu nehmen. Der Aufwärter stieß einen lauten Schrei aus, wie er den angekleideten Menschen darin erblickte. Der junge Mann hatte indes so viel Fassung, dass er ihm zuflüsterte, »Es gilt eine Wette.« Aber das Erste, was er tat, als er sein eigenes Zimmer erreichte, war, dass er sich ein großes spanisches Fliegenpflaster in den Nacken und eins in den Rücken hinablegte, damit die Verrücktheit herausziehen könne. Am nächsten Morgen hatte er einen blutigen Rücken. Das war alles, was er durch die Galoschen des Glücks gewonnen hatte. Ende von Abschnitt 4. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 5. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im Jänner 2010. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 5. Die Verwandlung des Schreibers. Der Wächter, den wir sicher noch nicht vergessen haben, gedachte inzwischen der Galoschen, die er gefunden und mit nach dem Hospital hinausgebracht hatte. Er holte sie ab, aber da weder der Leutnant noch sonst jemand in der Straße sie als die seinigen anerkennen wollte, wurden sie auf die Polizei abgeliefert. »Es sieht aus, als wären es meine eigenen Galoschen«, sagte einer der Schreiber, indem er das gefundene Gut betrachtete und sie an die Seite der seinigen stellte. »Da gehört mehr als ein Schuhmacherauge dazu, um sie voneinander unterscheiden zu können.« Ein Diener, der mit einigen Papieren hereintrat, rief ihn. Der Schreiber wendete sich um und sprach mit dem Manne. Nachdem das aber geschehen war und er wieder die Galoschen ansah, war in großer Ungewissheit darüber, ob es die zur Linken oder die zur Rechten seien, die ihm gehörten. »Es müssen die sein, die nass sind«, dachte er. »Aber es war gerade verkehrt gedacht, denn das waren die des Glücks. Aber weshalb sollte nicht auch die Polizei fehlen können?« Er zog sie an, steckte seine Papiere in die Tasche und einige Schriftstücke unter den Arm, die zu Hause durchgelesen und abgeschrieben werden sollten, aber nun war es gerade Sonntagvormittag und das Wetter gut. »Ein Ausflug nach Friedrichsburg könnte mir wohltun«, dachte er, und so ging er hinaus. Niemand konnte ein stillerer und nüchternerer Mensch sein als dieser junge Mann. Wir gönnen ihm darum diesen kleinen Spaziergang wohl. Er wird nach dem vielen Sitzen sicher recht wohltuend auf ihn wirken. Anfangs ging er nur wie ein gewöhnlicher Mensch, deshalb hatten die Galoschen keine Gelegenheit, ihre Zauberkraft zu betätigen. Unterwegs begegnete er einem Bekannten, einem unserer jüngeren Dichter, der ihm erzählte, dass er am folgenden Tage seine Sommerreise beginnen werde. »Nun wollen Sie wieder fort«, sagte der Schreiber. »Sie sind doch ein glücklicher, freier Mensch. Sie können fliegen, wohin Sie wollen. Wir anderen haben eine Kette an dem Fuß.« »Aber sie ist an dem Brotbaum befestigt«, erwiderte der Dichter. »Sie brauchen nicht für den morgenden Tag zu sorgen. Und werden Sie alt, so erhalten Sie Ihr Einkommen fortbezahlt.« »Sie haben es doch am besten«, sagte der Schreiber. »Es ist ja ein Vergnügen, zu sitzen und zu dichten. Die ganze Welt sagt Ihnen Angenehmes, und dann sind Sie Ihr eigener Herr. Ja, Sie sollten es nur versuchen, im Gericht bei den langweiligen Sachen zu sitzen.« Der Dichter schüttelte mit dem Haupte, der Schreiber schüttelte auch mit dem Haupte. Jeder blieb bei seiner Meinung, und sie trennten sich. »Es ist ein eigenes Volk, diese Dichter«, sagte der Schreiber. »Ich möchte wohl versuchen, in eine solche Natur einzugehen, um selbst ein Dichter zu werden. Ich bin gewiss, dass ich nicht solche Klageverse schreiben würde wie die anderen. Das ist ein rechter Frühlingstag für einen Dichter. Die Luft ist ungewöhnlich klar, die Wolken so schön und das Grüne duftet so prächtig. Ja, in vielen Jahren habe ich es nicht so gefühlt wie in diesem Augenblick.« Wir bemerken schon, dass er ein Dichter geworden ist. Das anzudeuten würde in den meisten Fällen abgeschmackt sein, denn es ist eine törichte Vorstellung, sich einen Dichter anders als andere Menschen zu denken. Es können unter diesen weit mehr dichterische Naturen sein, als manche große anerkannte Dichter es sind. Der Unterschied ist nur der, dass der Dichter besseres geistiges Gedächtnis hat. Er kann den Gedanken und das Gefühl festhalten, bis es klar und deutlich durch das Wort verkörpert ist. Das können die anderen nicht. Aber der Übergang von einer Alltagsnatur zu einer Begabten ist immer ein Übergang, und so muss er bei dem Schreiber in das Auge fallen. »Der herrliche Duft«, sagte er, »wie erinnert er mich an die Veilchen bei der Tante? Ja, das war, als ich ein kleiner Knabe war. Daran habe ich seit langer Zeit nicht gedacht. Das gute alte Mädchen, sie wohnte dort oben hinter der Börse. Immer hatte sie einen Zweig oder ein paar grüne Schößlinge im Wasser. Der Winter mochte noch so streng sein, wie er wollte. Die Veilchen dufteten, während ich die erwärmten Kupferdreier gegen die gefrorene Fensterscheibe legte und Gucklöcher machte. Das war ein hübscher Anblick. Draußen lagen die Schiffe eingefroren, von der ganzen Mannschaft verlassen. Eine schreiende Krähe bildete die ganze Besatzung. Wenn die Frühlingslüfte wehten, dann wurde es lebendig. Unter Gesang und Hurra-Ruf sägte man das Eis entzwei. Die Schiffe wurden geteert und getakelt, dann fuhren sie nach fremden Ländern. Ich bin hier geblieben und muss immer bleiben, immer auf der Polizei sitzen und die anderen Pässe zu den Reisen nach dem Auslande nehmen sehen. Das ist mein Los. Ach ja, seufzte er tief, dann hielt er plötzlich an. Wie ist mir denn? So habe ich früher nie gedacht und gefühlt. Das muss die Frühjahrsluft sein, das ist ebenso ängstlich wie angenehm. Er griff in die Tasche nach seinen Papieren. Diese geben mir etwas anderes zu denken, sagte er und ließ die Augen über das erste Blatt hingleiten. Frau Siegfried, Trauerspiel in 5 Aufzügen, las er. Was ist das? Und das ist ja meine eigene Hand? Habe ich dieses Stück geschrieben? Der Scherz auf dem Walle oder der Bußtag, Lustspiel. Aber wo habe ich das bekommen? Man muss mir das in die Tasche gesteckt haben. Hier ist ein Brief. Der war von dem Unternehmer einer Volksbühne. Die Stücke waren verworfen und der Brief war durchaus nicht höflich abgefasst. Sagte der Schreiber und setzte sich auf eine Bank nieder. Seine Gedanken schweiften in die Ferne, sein Herz war weich. Unwillkürlich ergriff er eine der nächsten Blumen. Es war eine gewöhnliche kleine Gänseblume. Was uns die Naturforscher erst durch manche Vorlesungen sagen, verkündete sie in einer Minute. Sie erzählte von ihrer Geburt, von der Kraft des Sonnenlichts, welches die feinen Blätter ausspannte und sie zum Duften zwang. Da gedachte er der Kämpfe des Lebens, die gleichfalls Gefühle in unserer Brust erwecken. Luft und Licht sind die Liebhaber der Blume, aber das Licht ist der Begünstigte. Nach dem Licht wendete sie sich. Verschwand dieses, so rollte sie ihre Blätter zusammen und schlief in der Umarmung der Luft ein. Das Licht ist es, was mich schmückt, sagte die Blume. Aber die Luft lässt dich atmen, flüsterte die Dichterstimme. Dicht dabei stand ein Knabe und schlug mit seinem Stock in einen morastigen Graben. Die Wassertropfen spritzten zwischen die grünen Zweige hinauf, und der Schreiber gedachte der Millionen Tierchen, die in dem Tropfen in die Höhe geschleudert wurden. Was nach ihrer Größe für sie dasselbe war, was es für uns sein würde, bis hoch über die Wolkenregion emporgewirbelt zu werden. Indem der Schreiber daran dachte und an die ganze Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, lächelte er. »Ich schlafe und träume.« Merkwürdig ist es gleichwohl, wie man natürlich träumen und doch wissen kann, dass es nur ein Traum ist. Möchte ich mich doch morgen seiner entsinnen können, wenn ich erwache. Nun scheine ich ganz ungewöhnlich aufgedeckt zu sein. Ich habe eine klare Anschauung von allem, fühle mich so aufgeweckt. Aber ich bin sicher, dass wenn ich morgen etwas davon behalten habe, so ist es dummes Zeug. Das ist mir schon früher begegnet. Es geht mit allem Klugen und Prächtigen, welches man im Traum sagt und hört, wie mit dem Gelde der Unterirdischen. Indem man es erhält, ist es reich und herrlich, aber bei Tage besehen sind es nur Steine und vertrocknete Blätter. Ach, seufzte er ganz wehmütig und betrachtete die singenden Vögel, die fröhlich von Zweig zu Zweig sprangen. Die haben es weit besser als ich. Fliegen, das ist eine herrliche Kunst. Glücklich der, welcher damit geboren. Ja, könnte ich mich in etwas verwandeln, dann möchte ich eine kleine Lerche sein. In demselben Augenblick flogen Rockschöße und Ärmel in Flügel zusammen, die Kleider wurden zu Federn und die Galoschen zu Klauen. Er bemerkte es ganz wohl und lachte innerlich. So, nun kann ich doch sehen, dass ich träume, aber so närrisch habe ich es früher nicht getan. Und er flog in die grünen Zweige hinauf und sang, aber es war kein Schwung im Gesange, denn die Dichternatur war fort. Die Galoschen konnten, wie ein jeder, der etwas gründlich tut, nur eine Sache auf einmal besorgen. Er wollte Dichter sein, das wurde er. Nun wollte er ein kleiner Vogel sein, und indem er dieses wurde, hörte die vorige Eigentümlichkeit auf. »Das ist allerliebst«, sagte er. »Bei Tage sitze ich in der Polizei unter den Abhandlungen. Nachts kann ich träumen, als Lerche im Friedrichsburger Garten zu fliegen. Es könnte wahrlich ein ganzes Volksstück davon geschrieben werden.« Nun flog er in das Gras nieder, drehte den Kopf nach allen Seiten herum und schlug mit dem Schnabel auf die geschmeidigen Grashalme, die im Verhältnis zu seiner gegenwärtigen Größe ihm so lang wie die Palmenzweige Nordafrikas erschienen. Es war nur einen Augenblick so, dann wurde es kohlschwarze Nacht um ihn. Ein, wie es ihm erschien, ungeheurer Gegenstand wurde über ihn hingeworfen. Es war eine große Mütze, welche ein Knabe über den Vogel warf. Eine Hand kam herein und ergriff den Schreiber um Rücken und Flügel, so daß er pfiff. Im ersten Schreck rief er laut: »Du unverschämter Junge! Ich bin Beamter der Polizei!« Aber das klang dem Knaben wie ein »Piep, piep, piep«. Er schlug den Vogel auf den Schnabel und wanderte davon. Unterwegs begegnete er zwei Schulknaben. Sie kauften den Vogel für 2 Groschen. Und so kam der Schreiber nach Kopenhagen zu einer Familie in der Oststraße. »Es ist gut, dass ich träume«, sagte der Schreiber, »sonst würde ich wahrlich böse. Zuerst war ich Dichter, nun bin ich eine Lerche. Ja, das war sicher die Dichternatur, die mich in das kleine Tier verwandelte. Es ist doch eine jämmerliche Geschichte, besonders wenn man einigen Knaben in die Hände fällt. Ich möchte wohl wissen, wie das abläuft.« Die Knaben brachten ihn in ein sehr schönes Zimmer. Eine dicke, lächelnde Dame empfing sie, aber sie war durchaus nicht darüber erfreut, dass der gemeine Feldvogel, wie sie die Lerche nannte, mit hereinkam. Doch für heute wollte sie es sich gefallen lassen, und sie mussten ihn in den leeren Käfig setzen, der am Fenster stand. »Das wird vielleicht dem Papchen Freude machen«, fügte sie hinzu und lachte einen großen Papagei an, der sich vornehm in seinem Ring in dem prächtigen Messingkäfig schaukelte. »Es ist Papchens Geburtstag«, sagte sie, »deshalb will der kleine Feldvogel Glück wünschen.« Papchen erwiderte nicht ein einziges Wort, sondern schaukelte vornehm hin und her. Dagegen fing ein hübscher Kanarienvogel, der im letzten Sommer von seinem warmen, duftenden Vaterlande hierher gebracht war, laut zu singen an. »Schreihals«, sagte die Dame und warf ein weißes Taschentuch über den Käfig. »Pip, pip«, seufzte er, »das ist ein schreckliches Schneewetter«, und mit diesem Seufzer schwieg er. Der Schreiber, oder wie die Dame sagte, der Feldvogel, kam in einen kleinen Käfig, dicht neben den Kanarienvogel, nicht weit vom Papagei. Den einzigen Satz, welchen Papchen plaudern konnte, und der oft recht belustigend klang, war der: »Nein, lasst uns nun Menschen sein!« Alles Übrige, was er schrie, war ebenso unverständlich wie das Zwitschern des Kanarienvogels, nur nicht für den Schreiber, der nun selbst ein Vogel war. Er verstand die Kameraden sehr gut. »Ich flog unter der grünen Palme und dem blühenden Mandelbaume«, sang der Kanarienvogel. »Ich flog mit meinen Brüdern und Schwestern über die prächtigen Blumen und über den spiegelklaren See hin, wo die Pflanzen sich auf dem Boden wiegten. Ich erblickte auch viele schöne Papageien, welche die lustigsten Geschichten erzählten.« »Das waren wilde Vögel«, erwiderte der Papagei. »Die besaßen keine Bildung. Nein, lasst uns nun Menschen sein. Weshalb lachst du nicht? Wenn die Dame und alle Fremden darüber lachen können, so kannst du es auch. Es ist ein großer Fehler, das Ergötzliche nicht heiter zu finden. Nein, lasst uns nun Menschen sein.« »Oh, entsinnst du dich der hübschen Mädchen, die unter dem ausgespannten Zelte bei den blühenden Bäumen tanzten? Entsinnst du dich der süßen Früchte und des kühlenden Saftes in den wild wachsenden Kräutern?« »Oh ja«, sagte der Papagei, »aber hier habe ich es weit besser. Ich habe gutes Essen und eine gute Behandlung. Ich weiß, ich bin ein guter Kopf, und mehr verlange ich nicht. Lasst uns nun Menschen sein. Du bist eine Dichterseele, wie sie es nennen. Ich habe gründliche Kenntnisse und Witz. Du hast viele Gaben, aber keine Besonnenheit. Steigst in diesen hohen Naturtönen hinauf, deshalb wirst du zugedeckt. Das bietet man mir nicht, nein, denn ich habe ihnen viel mehr gekostet. Ich mache Eindruck mit meinem Schnabel und kann mit Witz schlagen. Nein, lasst uns nun Menschen sein.« »Oh, mein warmes, blühendes Vaterland«, sang der Kanarienvogel, »ich will deine dunkelgrünen Bäume und deine stillen Meerbusen besingen, wo die Zweige die klare Wasserfläche küssen, singen von dem Jubel aller meiner schimmernden Brüder und Schwestern, wo der Wüste Pflanzenquellen wachsen.« »Lass doch nur die traurigen Töne«, sagte der Papagei, »sage etwas, worüber man lachen kann. Gelächter ist das Zeichen des höchsten geistigen Standpunktes. Sieh, ob ein Hund oder Pferd lachen kann. Nein, weinen können sie, aber lachen, das ist allein dem Menschen gegeben. Ho, ho, ho«, lachte das Papchen und fügte seinen Witz, »lasst uns nun Menschen sein«, hinzu. »Du, kleiner, grauer Vogel«, sagte der Kanarienvogel, »du bist auch Gefangener geworden. Es ist sicher kalt in deinen Wäldern, aber da ist doch Freiheit. Fliege hinaus. Man hat vergessen, deinen Käfig zu schließen. Das oberste Fenster steht offen. Fliege, fliege!« Unwillkürlich gehorchte der Schreiber und flog aus dem Käfig. In demselben Augenblicke knarrte die halb geöffnete Tür zum nächsten Zimmer und geschmeidig, mit grünen, funkelnden Augen, schlich sich die Hauskatze herein und machte Jagd auf ihn. Der Kanarienvogel flatterte im Käfig. Der Papagei schlug mit den Flügeln und rief, »Lasst uns nun Menschen sein!« Der Schreiber fühlte den tödlichsten Schreck und flog durch das Fenster, über die Häuser und Straßen davon. Zuletzt musste er etwas ausruhen. Das gegenüberliegende Haus hatte etwas Heimisches. Ein Fenster stand offen. Er flog hinein. Es war sein eigenes Zimmer. Er setzte sich auf den Tisch. »Lasst uns nun Menschen sein«, sprach er unwillkürlich dem Papagei nach, und im selben Augenblick war er der Schreiber, aber er saß auf dem Tische. »Gott bewahre mich«, sagte er, »wie bin ich hier heraufgekommen und eingeschlafen? Das war ein unruhiger Traum, den ich hatte. Dummes Zeug war doch die ganze Geschichte.« Ende von Abschnitt 5. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 6. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai im Jänner 2010. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 6. Das Beste, was die Galoschen brachten. Am darauffolgenden Tage, in der frühen Morgenstunde, als der Schreiber noch im Bett lag, klopfte es an seine Tür. Es war sein Nachbar in demselben Stockwerk, ein junger Theolog, der hereintrat. »Leih mir deine Galoschen«, sagte er. »Es ist so nass im Garten, aber die Sonne scheint herrlich. Ich möchte eine Pfeife dort unten rauchen.« Die Galoschen zog er an und war bald unten im Garten, welcher einen Pflaumen- und einen Apfelbaum enthielt. Selbst ein so kleiner Garten, wie dieser war, gilt in einer großen Stadt für eine Herrlichkeit. Der Theolog wanderte im Gange auf und nieder. Die Uhr war erst 6. Draußen von der Straße ertönte ein Posthorn. »Oh, Reisen, Reisen«, rief er aus. »Das ist doch das größte Glück in der Welt. Das ist meiner Wünsche höchstes Ziel. Da würde diese Unruhe, die ich fühle, gestillt werden. Aber weit fort müsste es sein. Ich möchte die herrliche Schweiz sehen, Italien bereisen und...« Ja, gut war es, dass die Galoschen sogleich wirkten, sonst wäre er gar zu weit herumgekommen, sowohl für sich selbst wie für uns andere. Er reiste. Er war mitten in der Schweiz, aber mit 8 anderen in das Innere eines Wagens eingepackt. Er hatte Kopfschmerzen, fühlte sich müde im Nacken und das Blut war ihm in die Füße hinabgesunken, die angeschwollen von den Stiefeln gedrückt wurden. Er befand sich in einem Zustande zwischen Schlafen und Wachen. In seiner Tasche zur Rechten hatte er den Wechsel, in seiner Tasche zur Linken den Pass und in einem kleinen Lederbeutel auf der Brust einige festgenähte Goldstücke. Jeder Traum verkündete, dass eines oder das andere dieser Kostbarkeiten verloren sei, und deshalb fuhr er wie im Fieber empor, und die erste Bewegung, welche die Hand machte, war ein Dreieck von der rechten zur linken und gegen die Brust hinauf, um zu fühlen, ob er seine Sachen habe oder nicht. Schirme, Stöcke und Hüte schaukelten im Netze über ihm und benahmen so ziemlich eine Aussicht, die wundervoll war. Er schielte danach, während das Herz sang, was wenigstens schon ein Dichter, den wir kennen, in der Schweiz gesungen, was er aber bis jetzt noch nicht hat drucken lassen. »Hier ist's schön, so frei und still. Mont Blanc sehe ich, den Steilen, wenn nur das Geld ausreichen will. Ach, dann ist's hier gut weilen.« Groß, ernst und dunkel war die ganze Natur rings um ihn. Die Tannenwälder erschienen wie Heidekraut auf den hohen Felsen, deren Gipfel im Wolkennebel verborgen waren. Nun begann es zu schneien. Der kalte Wind blies. »Uff«, seufzte er, »wären wir doch auf der anderen Seite der Alpen. Dann wäre es Sommer und ich hätte Geld auf meinen Wechsel erhoben. Die Angst, die ich für diesen fühle, macht, dass ich die Schweiz nicht genieße. Oh, wäre ich doch schon auf der anderen Seite.« Und da war er auf der anderen Seite. Mitten in Italien war er, zwischen Florenz und Rom. Der Trasimener See lag in der Abendbeleuchtung, wie flammendes Gold zwischen den dunkelblauen Bergen. Hier, wo Hannibal den Flaminius schlug, hielten sich nun die Weinranken friedlich an den grünen Fingern. Liebliche, halbnackte Kinder hüteten eine Herde kohlschwarzer Schweine unter eine Gruppe duftenden Lorbeerbäume am Wege. Könnten wir dieses Gemälde richtig wiedergeben, so würden alle jubeln: »Herrliches Italien!« Aber das sagte keineswegs der Theolog oder ein einziger der Reisegefährten im Wagen. Giftige Fliegen und Mücken flogen bei ihnen zu Dutzenden in den Wagen hinein. Vergebens schlugen sie mit einem Myrtenzweige um sich. Die Fliegen stachen dennoch. Es war nicht ein Mensch im Wagen, dessen Gesicht nicht von den blutigen Bissen angeschwollen gewesen wäre. Die armen Pferde sahen wie tot aus. Die Fliegen saßen in großen Scharen auf denselben. Und nur augenblicklich half es, dass der Kutscher hinabstieg und die Tiere abschabte. Nun sank die Sonne unter, eine kurze, aber eisige Kälte ging durch die ganze Natur, es war gleich des Grabgewölbes kaltem Luftzug nach einem heißen Sommertage, aber ringsumher erhielten Berge und Wolken den sonderbaren grünen Ton, welchen wir auf den einzelnen alten Gemälden finden, und, wenn wir ein solches Farbenspiel nicht im Süden erlebt haben, für unnatürlich halten. Es war ein herrliches Schauspiel, aber der Magen war leer, der Körper ermüdet, alle Sehnsucht des Herzens drehte sich um ein Nachtlager. Aber wie wird dies ausfallen? Man blickte weit inniger danach als nach der schönen Natur. Der Weg ging durch einen Olivenwald. Es war, als führe er daheim zwischen knotigen Weiden. Hier lag das einsame Wirtshaus. Ein Dutzend bettelnder Krüppel hatte sich vor demselben gelagert. Der rascheste derselben sah aus, um einen Ausdruck von Marriott zu gebrauchen, wie der älteste Sohn des Hungers, der das Alter seiner Volljährigkeit erreicht hat. Die anderen waren entweder blind, hatten vertrocknete Beine und krochen auf den Händen oder zeigten abgezehrte Arme mit fingerlosen Händen. Das war das Elend, recht aus den Lumpen gezogen. »Erbarmen, meine Herren«, seufzten sie und streckten die kranken Glieder vor. Die Wirtin selbst mit bloßen Füßen, ungekämmten Haaren und nur mit einer schmutzigen Bluse bedeckt, empfing die Gäste. Die Türen waren mit Bindfaden zusammengebunden. Der Fußboden in den Zimmern bot ein halb aufgewühltes Pflaster von Mauersteinen dar. Fledermäuse flogen unter der Decke hin, und der Gestank hier drinnen. »Decken Sie unten im Stall«, sagte einer der Reisenden. »Dort unten weiß man doch, was man einatmet.« Die Fenster wurden geöffnet, damit etwas frische Luft hereindringen könnte. Aber schneller als diese kamen die verdorrten Arme und das ewige Jammern »Erbarmen« herein. Auf den Wänden standen viele Inschriften, die Hälfte war gegen das schöne Italien. Das Essen wurde aufgetragen. Es gab eine Suppe von Wasser, gewürzt mit Pfeffer und ranzigem Öl. Letzteres spielte die Hauptrolle beim Salat. Verdorbene Eier und gebratene Hahnekämme waren die Prachtgerichte. Selbst der Wein hatte einen Beigeschmack. Er war eine wahre Arznei. Zur Nacht wurden die Koffer gegen die Tür aufgestellt. Einer der Reisenden hatte die Wache, während die anderen schliefen. Der Theolog war der Wachthabende. Oh, wie schwül war es hier drinnen. Die Hitze drückte, die Mücken summten und stachen, die Armen draußen jammerten im Traum. »Ja, Reisen ist schon gut«, sagte der Theolog. »Hätte man nur keinen Körper, könnte dieser ruhen und der Geist dagegen fliegen. Wohin ich komme, fühle ich einen Mangel, der das Herz drückt. Etwas Besseres als das Augenblickliche ist es, was ich haben will. Ja, etwas Besseres, das Beste. Aber wo und was ist es? Im Grunde weiß ich wohl, was ich will. Ich will zu einem glücklichen Ziel, dem glücklichsten von allen.« So wie das Wort ausgesprochen war, befand er sich in der Heimat. Die langen, weißen Vorhänge hingen von den Fenstern herab. Und mitten auf dem Fußboden stand der schwarze Sarg. In diesem lag er, in seinem stillen Todesschlaf. Sein Wunsch war erfüllt. Der Körper ruhte, der Geist reiste. »Preise niemand glücklich, bevor er in seinem Grabe ist«, waren die Worte Solons. Hier wurde ihre Wahrheit erneut. Jede Leiche ist die Sphinx der Unsterblichkeit. Auch die Sphinx hier auf dem Sarge beantwortete uns, was der Lebende 2 Tage im Voraus niedergeschrieben hatte. »Du starker Tod, dein Schweigen macht Grauen. Hast du uns nur die Totengruft zu bieten? Sollt nicht der Geist die Jakobsleiter schauen und fortbestehen nur in den Grabesblüten? Das größte Leiden sieht die Welt oft nicht. Du, der du einsam warst bis an dein Ende, weit schwerer drückt das Herz so manche Pflicht, als hier die Erde an des Sarges Wände.« 2 Gestalten bewegten sich im Zimmer. Wir kennen sie beide. Es war die Feder Trauer und die Abgesandte des Glücks. Sie beugten sich über den Toten hin. »Siehst du«, sagte die Trauer, »welches Glück brachten deine Galoschen wohl der Menschheit?« »Sie brachten wenigstens ihm, der hier schlummert, ein dauerndes Gut«, antwortete die Freude. »Oh nein«, sagte die Trauer. Selbst ging er fort, er wurde nicht gerufen, seine geistige Kraft war nicht stark genug, um die Schätze hier zu heben, die er seiner Bestimmung nach heben muß. Ich will ihm eine Wohltat erweisen.« Sie zog die Galoschen von seinen Füßen, da war der Todesschlaf geendet, der Wiederbelebte erhob sich. Die Trauer verschwand, mit ihr aber auch die Galoschen, sie hat sie sicher als ihr Eigentum betrachtet. Ende von »Die Galoschen des Glücks«. Die Prinzessin auf der Erbse. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Prinzessin auf der Erbse. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden, aber überall war da etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug, aber ob es wirkliche Prinzessinnen war, konnte er nicht herausbringen. Immer war etwas, was nicht in der Ordnung war. Da kam er wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch gern eine wirkliche Prinzessin haben. Eines Abends zog ein furchtbares Wetter auf. Es blitzte und donnerte. Der Regen stürzte herunter, es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor, und der alte König ging hin, aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tore stand. Aber wie sah sie vom Regen und dem bösen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter und lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und aus den Hacken wieder heraus, und sie sagte, dass sie eine wirkliche Prinzessin sei. »Ja, das werden wir schon erfahren«, dachte die alte Königin, aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Darauf nahm sie 20 Matratzen, legte sie auf die Erbse, und dann noch 20 eiderdünnen Betten oben auf die Matratzen. Da sollte nun die Prinzin die ganze Nacht liegen. Am Morgen würde sie gefragt, wie sie geschlafen habe. »Och, schrecklich schlecht«, sagte die Prinzessin, »ich habe meine Augen die ganze Nacht nicht geschlossen. Gott weiß, was da im Bette gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so daß ich ganz braun und blau über meinen ganzen Körper bin. Es ist ganz entsetzlich. Nun sahen sie wohl, daß es eine wirkliche Prinzessin war, da sie durch die 20 Matratzen und die 20 eiderdünnen Betten die Erbse verspürt hat. So empfindlich konnte niemand sein, außer einer wirklichen Prinzessin. Dann nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wußte er, daß er eine wirkliche Prinzessin besitzte, und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn sie niemand genommen hat. Sieh, das ist eine wahre Geschichte. Ende von Kapitel 47. Die roten Schuhe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die roten Schuhe. Da war ein kleines Mädchen, fein und niedlich, aber im Sommer mußte sie immer mit bloßen Füßen gehen, denn sie war arm, und im Winter mit großen Holzschuhen, so daß der kleine Fuß ganz rot wurde, und das sah zum Erbarmen aus. Mitten im Dorfe wohnte die alte Mutter Schuhmacher. Sie saß und nähte, so gut sie konnte, von alten, roten Tuchstreifen ein paar kleine Schuhe. Sie waren ganz plump, aber es war gut gemeint. Die sollte das kleine Mädchen haben. Das kleine Mädchen hieß Marie. Gerade an dem Tage, als ihre Mutter begraben würde, erhielt sie die roten Schuhe und hatte sie zum ersten Male angezogen. Freilich war es nicht, um damit zu trauen, aber sie hatte keine anderen. Daher ging sie mit diesen hinter dem ärmlichen Sarge her. Da kam auf einmal ein großer Wagen, und darin saß eine alte Dame. Sie betrachtete das kleine Mädchen und fühlte Mitleid mit ihr, und dann sagte sie zum Prediger: »Hört, gebt mir das kleine Mädchen, dann werde ich mir ihre annehmen.« Marie glaubte, das geschehe alles nur der roten Schuhe wegen, aber die alte Dame meinte, die seien greulich, und sie würden verbrannt. Marie selbst aber würde rein und ordentlich angesogen, sie musste lesen und nähen lernen, und die Leute sagten, sie sei niedlich, aber die Spiegel sagte, du bist weit mehr als niedlich, du bist schön. Da reiste die Königin einst durch das Land und hatte ihre kleine Tochter bei sich, das war eine Prinzessin, und die Leute strömten nach dem Schlosse hin, und da war Marie denn auch, und die kleine Prinzessin stand in feinen, weißen Kleidern am Fenster und ließ sich anstaunen. Sie hatte weder Schleppe noch Goldkrone, aber herrliche, rote Saffianschuhe, die freilich weit schöner waren als die, welche die Mutter Schuhmacher der kleinen Marie genäht hatte. Nichts in der Welt kann doch mit roten Schuhen verglichen werden. Nun war Marie so alt, dass sie eingesegnet werden sollte. Sie bekam neue Kleider, und neue Schuhe sollte sie auch haben. Der Schuhmacher in der Stadt nahm Maß zu ihrem kleinen Fuß, das geschah zu Hause in seinem eigenen Zimmer, und da standen große Glasschränke mit niedlichen Schuhen und glänzenden Stiefeln. Das sah allerliebst aus, aber die alte Dame konnte nicht gut sehen, und da hatte sie kein Vergnügen dran. Mitten unter den Schuhen standen ein paar rote, ganz wie die, welche die Prinzessin getragen hatte. Wie schön waren die! Der Schuhmacher sagte auch, dass sie für ein Grafenkind gemacht seien, sie hätten aber nicht gepasst. »Das ist wohl Glanzleder?« fragte die alte Dame. »Sie glänzen so.« »Ja, sie glänzen«, sagte Marie, und sie passten und wurden gekauft, aber die alte Dame wußte nichts davon, dass sie rot waren, denn sie hätte Marie nie erlaubt, in roten Schuhen zur Einsegnung zu gehen, aber das tat sie nun. Alle Menschen betrachteten ihre Füße, und als sie zur Chortür über die Kirchenschwelle hinschritt, kam es ihr vor, als wenn selbst die alten Bilder auf den Begräbnissen die Prediger und die Predigerfrauen mit steifen Kragen und langen schwarzen Kleidern die Augen auf ihre roten Schuhen hefteten. Und nur an diese dachte sie, als der Prediger seine Hand auf ihr Haupt legte und von der heiligen Taufe vom Bunde mit Gott und dass sie nun eine erwachsene Christin sein solle, sprach. Die Orgel spielte feierlich, die hübschen Kinderstimmen sangen und der alte Lehrer sang, aber Marie dachte nur an die roten Schuhe. Am Nachmittage erfuhr die alte Dame von den Leuten, dass die Schuhe rot gewesen, und sie sagte, dass es hässlich sei und sich das nicht schicke, dass Marie später, wenn sie zur Kirche gehe, immer mit schwarzen Schuhen gehen soll, selbst wenn sie alt seien. Am nächsten Sonntage war Abendmahl, und Marie betrachtete die schwarzen Schuhe, sie besah die roten, und besah sie wieder und zog die roten an. Es war ein herrlicher Sonnenschein, Marie und die alte Dame gingen den Fußsteig durch das Korn entlang, da stäubte es ein wenig. An der Kirchtür stand ein alter Soldat mit einem Krückstocke und mit einem wunderbaren langen Barte, der war mehr rot als weiß, und er neigte sich bis zur Erde und fragte die alte Dame, ob er ihre Schuhe abwischen dürfe. Marie streckte auch ihren kleinen Fuß aus. »Sieh, was für schöne Tanzschuhe«, sagte der Soldat, »sitzt fest, wenn ihr tanzt.« Und dann schlug er mit der Hand gegen die Sohlen. Die alten Damen gab dem Soldaten ein Almosen, und dann ging sie mit Marie in die Kirche. Alle Menschen drinnen sahen nach Mariens roten Schuhen, und alle Bilder sahen danach, und als Marie vor dem Altar kniete und den goldenen Kelch an ihren Mund setzte, dachte sie nur an die roten Schuhe, und es war ihr, als ob sie im Kelch herumschwimmen, und sie vergaß ihren Psalm zu singen, sie vergaß ihr Vater Unser zu beten. Nun gingen alle Leute aus der Kirche, und die alte Dame stieg in ihren Wagen. Maria erhob den Fuß, um nachzusteigen. Da sagte der alte Soldat, »Sieh, was für schöne Tanzschuhe!« Und Maria konnte nicht umhin, sie musste einige Tanztritte machen, und als sie anfing, führen die Beine fort zu tanzen, es war gerade, als hätten die Schuhe Macht über sie erhalten. Sie tanzte um die Kirchenecke, sie konnte es nicht lassen. Der Kutscher musste hinterherlaufen und sie greifen, und er hob sie in den Wagen, aber die Füße führen fort zu tanzen, so daß sie die gute alte Dame gewaltig trat. Endlich zog sie die Schuhe aus, und die Beine erhielten Ruhe. Daheim wurden die Schuhe in einen Schrank gestellt, aber Maria konnte nicht unterlassen, sie zu betrachten. Nun lag die Dame krank darnieder, es hieß, sie werde nicht wieder gesund. Gepflegt und gewartet mußte sie werden, und niemand war dazu mehr verpflichtet als Maria. Aber in der Stadt war ein großer Ball. Maria war eingeladen. Sie betrachtete die alte Dame, die doch nicht genesen konnte. Sie besah die roten Schuhe, und sie meinte, es sei keine Sünde dabei. Sie zog die roten Schuhe an, das konnte sie ja auch wohl, aber dann ging sie zum Ball und fing an zu tanzen. Als sie aber zur Rechten wollte, tanzten die Schuhe zur Linken, und als sie die Diele hinauf wollte, tanzten die Schuhe dieselbe hinunter, die Treppe hinab, durch die Straße aus dem Stadttor hinaus. Sie tanzte und mußte tanzen, gerade hinaus, in den finstern Wald. Da leuchtete es zwischen den Bäumen, und sie glaubte, es sei der Mond, denn es war ein Gesicht, aber es war der alte Soldat mit dem roten Bart. Er saß und nickte und sagte, »Sieh, was für schöne Tanzschuhe!« Da erschrak sie und wollte die roten Schuhe abwerfen, aber die hingen fest, und sie schleuderte ihre Strümpfe ab, aber die Schuhe waren an den Füßen festgewachsen. Sie tanzte und mußte über Feld und Wiese, im Regen und Sonnenschein, bei Nacht und bei Tage tanzen, aber nachts war es am gräulichsten. Sie tanzte auf den offenen Kirchhof hinauf, aber die Toten dort tanzten nicht, die hatten etwas viel Besseres zu tun, als zu tanzen. Sie wollte sich auf das arme Grab setzen, wo das bittere Farnkraut wächst, aber für sie war weder Ruhe noch Rast, und als sie gegen die offene Kirchtür hin tanzte, sah sie dort einen Engel in weißen Kleidern mit Schwingen, die ihm von den Schultern bis zur Erde reichten. Sein Antlitz war streng und ernst, und in der Hand hielt er ein Schwert, breit und glänzend. »Tanzen sollst du«, sagte er, »tanzen auf deinen roten Schuhen, bis du bleich und kalt wirst, bis deine Haut zu einem Gerippe zusammenschrumpft. Tanzen sollst du von Tür zu Tür, und wo stolze, hochmütige Kinder wohnen, sollst du anklopfen, so daß sie dich hören und fürchten. Tanzen sollst du, tanzen!« »Gnade«, rief Maria, aber sie hörte nicht, was der Engel erwiderte, denn die Schuhe trugen sie durch die Tür, auf das Feld, über Weg und Steg, und immer mußte sie tanzen. Eines Morgens tanzte sie an einer Tür vorbei, die sie gut kannte. Drinnen tönten Psalmengesang. Ein Sarg wurde herausgetragen, der mit Blumen geschmückt war. Da wußte sie, daß die alte Dame gestorben war, und nun fühlte sie, daß sie von allen verlassen und von Gottes Engel verdammt sei. Sie tanzte, und sie mußte tanzen, tanzen in der finstern Nacht. Die Schuhe trugen sie über Dorn und Sumpf davon, sie riß sich blutig, sie tanzte über die Heide dahin nach einem kleinen einsamen Hause. Hier wußte sie, daß der Scharfrichter wohne, und sie klopfte mit den Fingern an den Scheiben und sagte, »Komm heraus, komm heraus! Ich kann nicht hineinkommen, denn ich muß tanzen!« Und der Scharfrichter sagte, »Du weißt wohl nicht, wer ich bin? Ich schlage den Menschen die Köpfe ab, und ich merke, daß mein Axt klingt.« »Schlage mir nicht den Kopf ab«, sagte Maria, »denn dann kann ich meine Sünde nicht bereuen, aber schlage meine Füße mit den roten Schuhen ab.« Sie bekannte ihre Sünde, und der Scharfrichter hieb ihr die Füße mit den roten Schuhen ab, aber die Schuhe tanzten mit den kleinen Füßen über das Feld dahin in den tiefen Wald hinein. Er schnitzte ihr Holzfüße und Krücken, lehrte sie einen Psalm, den die Sünder immer singen, und sie küßte die Hand, die das Beil geführt hatte, und ging über die Heide fort. »Nun habe ich genug für die roten Schuhe gelitten«, sagte sie, »nun will ich in die Kirche gehen, damit sie mich sehen können.« Und sie ging rasch gegen die Kirchtür. Als sie aber dahin kam, tanzten die roten Schuhe vor ihr her, und sie erschrak und wendete um. Die ganze Woche hindurch war sie betrübt und weinte viel bittere Tränen, aber als Sonntag wurde, sagte sie, »nun habe ich genug gelitten und gestritten. Ich glaube wohl, dass ich ebenso gut bin als manche von denen, die da in der Kirche sitzen und sich brüsten.« Und dann ging sie mutig hin, aber sie kam nicht weiter als bis zur Kirchhoftür. Da sah sie die roten Schuhe vor sich hertanzen, und sie erschrak, wendete um und bereute recht von Herzen ihre Sünde. Sie ging zur Pfarrwohnung und bat, dass man sie dort in Dienst nehmen möge. Fleißig wolle sie sein und alles tun, was sie könnte, auf den Lohn sehe sie nicht, nur dass sie unter Dach komme und bei guten Menschen sei. Die Predigerfrau hatte Mitleid mit ihr und nahm sie in ihren Dienst. Maria war fleißig und nachdenkend. Stille saß sie und horchte auf, wenn der Prediger des Abends aus der Bibel laut vorlas. Alle Kinder hielten viel von ihr. Wenn sie aber von Putz und Pracht und von Schönheit sprachen, schüttelte sie mit dem Kopfe. Am nächsten Sonntage gingen alle zur Kirche, und sie fragten sie, ob sie mitgehen wolle. Aber sie blickte betrübt, mit Tränen in den Augen, auf ihre Krücken, und dann gingen die anderen hin, Gottes Wort zu hören. Sie aber ging allein in ihre kleine Kammer, die nicht größer war, als das Bett und ein Stuhl darin stehen konnten. Hier setzte sie sich mit ihrem Gesangbuch hin, und als sie mit frommem Sinn darin las, trug der Wind der Orgeltöne von der Kirche zu ihr herüber, und sie erhob ihr Antlitz mit Tränen und sagte, »O Gott, hilf mir!« Da schien die Sonne ganz hell, und gerade vor ihr stand Gottes Engel in den weißen Kleidern, den sie in jener Nacht in der Kirchtür erblickt hatte. Aber er hielt nicht mehr das scharfe Schwert, sondern einen herrlichen grünen Zweig, der voller Rosen saß. Er berührte damit die Decke, und sie erhob sich hoch, und wo sie er berührt hatte, glänzte ein goldener Stern, und er berührte die Wände, die sich erweiterten, und sie erblickte die Orgel, welche spielte. Sie sah die alten Bilder mit Predigern und Predigerfrauen. Die Gemeinde saß in die geputzten Stühlen und sang aus ihren Gesangbüchern. Denn die Kirche war selbst zu dem armen Mädchen in die enge Stube gekommen, oder auch war sie dahin gekommen. Sie saß im Stuhl bei den übrigen Leuten des Predigers, und als sie den Psalm geendet hatten und aufblickten, nickten sie und sagten, »Das war recht, dass du kamst, Maria.« »Das war Gnade«, sagte sie. Und die Orgel klang, und die Kinderstimmen im Chor tönten sanft und lieblich. Der klare Sonnenschein strömte warm durch das Fenster in den Kirchstuhl, wo Maria saß, hinein. Ihr Herz wurde so voller Sonnenschein, Frieden und Freude, dass es brach. Ihre Seele flog auf Sonnenschein zu Gott, und dort war niemand, der nach den roten Schuhen fragte. Ende von Kapitel 48. Die Springer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kate McKenzie. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reusche. Die Springer. Der Floh, der Grashüpfer und der Springer wollten einmal sehen, wer von ihnen am höchsten springen könne, und da luden sie jeden ein, der kommen wollte, die Pracht mit anzusehen, und es waren drei tüchtige Springer, die sich im Zimmer versammelten. »Ich gebe meine Tochter dem, der am höchsten springt«, sagte der König, »denn es wäre zu ärmlich, wenn die Personen umsonst springen sollten.« Der Floh kam zuerst vor. Er hatte Freine sitzen und grüßte nach allen Seiten, denn er hatte Fräuleinblut in den Orden und war gewöhnt, nur mit Menschen umzugehen, und das macht sehr viel aus. Nun kam der Grashüpfer, der war freilich bedeutend schwerer, aber er hatte doch eine ganz gute Gestalt und trug einen grünen Rock, und er war ihm angeboren. Überdies behauptete er, dass er im Lande Ägypten eine sehr alte Familie besitze und dass er dort hoch geschätzt sei. Er war gerade vom Felde genommen und in ein Kartenhaus von 3 Stockwerken versetzt worden, die alle aus Kartenfiguren, welche die bunten Seite einwärts kehrten, zusammengesetzt waren. Da waren sowohl Türme als Fenster ausgeschnitten. »Ich singe so«, sagte er, »dass 16 eingeborene Heimchen, die von ihrer Kindheit an gepfiffenen doch kein Kartenhaus erhalten haben, aus Ärger noch dünner werden, als sie schon waren, da sie mich hörten.« Beide, der Floh und der Grashüpfer, taten so gehörig kund, wer sie waren und dass sie glaubten, eine Prinzessin heiraten zu können. Der Springbock sagte nichts, aber man erzählte von ihm, dass er desto mehr denke, und als der Hofhund ihn nur beschnüffelte, haftete er dafür, dass der Hofhund von guter Familie sei. Der alte Ratsherr, der 3 Orden für das Stillschweigen erhalten hatte, versicherte, dass der Springbock mit Weissagungskraft begabt sei. Man könne an seinem Rücken erkennen, ob man einen milden oder strengen Winter bekomme, und das kann man nicht einmal auf dem Rücken dessen sehen, der den Kalender schreibt. »Ich sage gar nichts«, sagte der alte König, »aber ich gehe nur immer still für mich und denke das meine.« Nun war es zum Sprung zu tun. Der Floh sprang so hoch, dass niemand es sehen konnte, und da behaupteten sie, dass er gar nicht gesprungen sei, und das war doch recht schlecht. Der Grashüpfer sprang nur halb so hoch, aber er sprang dem Könige gerade ins Gesicht, und da sagte dieser, das sei hässlich. Der Springbock stand lange still und bedachte sich. Am Ende glaubte man, dass er gar nicht springen könne. »Wenn er nun nicht unwohl geworden ist«, sagte der Hofhund, und dann beschnüffelte er ihn wieder. »Rutsch!« Da sprang er mit einem kleinen schiefen Sprung in den Schoß der Prinzessin, welche niedrig auf einer goldenen Schemel saß. Da sagte der König, »Der höchste Sprung ist der, zu meiner Tochter hinaufzuspringen, denn darin liegt das Feine, aber es gehört Kopf dazu, darauf zu kommen. Und der Springbock hat gezeigt, dass er Kopf hat. Er hat Verstand im Kopfe.« Und dann erhielt er die Prinzessin. »Ich sprang doch am höchsten«, sagte der Floh. »Aber es ist einerlei! Lass sie nur der Gänse rocken mit Stock und Pech haben! Ich sprang doch am höchsten, aber es gehört in diese Welt ein Körper dazu, damit man gesehen werden kann.« Und dann ging der Floh in fremde Kriegsdienste, wo er, wie man sagt, erschlagen sein soll. Der Grashüpfer setzte sich draußen in den Graben und dachte darüber nach, wie es eigentlich in der Welt zugehe, und er sagte auch, »Körper gehört dazu, Körper gehört dazu!« Und dann sang er in sein eigentümlich trübseliges Lied, und daher haben wir die Geschichte erfahren, die doch erlogen sein könnte, wenn sie auch ausgedruckt ist. Ende von Die Springe. Gelesen von Kate McKenzie. www.cisv.org Der Rosenelf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Märchen von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Julius Reuscher. Der Rosenelf. Mitten in einem Garten wuchs ein Rosenstock. Der war ganz voller Rosen, und in einer derselben, der schönsten von allen, wohnte ein Elf. Er war so winzig klein, dass kein menschliches Auge ihn erblicken konnte. Hinter jedem Blatte in der Rose hatte eine Schlafkammer. Er war so wohlgebildet und schön, wie nur ein Kind sein konnte, und hatte Flügel von den Schultern gerade bis hinunter zu den Füßen. Oh, welcher Duft war in seinen Zimmern, und wie klar und schön waren die Wände. Es waren ja die blassroten Rosenblätter. Den ganzen Tag erfreute er sich im warmen Sonnenschein, flog von Blume zu Blume, tanzte auf den Flügeln des fliegenden Schmetterlings und maß, wie viele Schritte er zu gehen hatte, um über alle Landstraßen und Steige zu gelangen, welche auf einem einzigen Lindenblatte sind. Das war, was wir die Adern im Blatte nennen, die er für Landstraßen und Steige nahm. Ja, es waren große Wege für ihn. Ehe er damit fertig wurde, ging die Sonne unter. Er hatte auch spät damit angefangen. Es wurde kalt, der Tau fiel und der Wind wehte. Nun war es das Beste, nach Hause zu kommen. Er tummelte sich, so sehr er konnte, aber die Rose hatte sich geschlossen. Er konnte nicht hineingelangen. Keine einzige Rose stand geöffnet. Der arme kleine Elf erschrak sehr. Er war früher nie nachts weg gewesen, hatte immer süß hinter den warmen Rosenblättern geschlummert. Oh, das wird sicher sein Tod werden. Am anderen Ende des Gartens, wusste er, befand sich eine Laube mit schönem Je länger, je lieber. Die Blumen sahen wie große, bemalte Hörner aus. In eine derselben wollte er hinabsteigen und bis morgen schlafen. Er flog dahin. Was sah er da? Es waren zwei Menschen in der Laube, ein junger, hübscher Mann und ein schönes Mädchen. Sie saßen nebeneinander und wünschten, dass sie sich nicht zu trennen brauchten. Sie waren einander so gut, weit mehr noch als das beste Kind seiner Mutter und seinem Vater sein kann. »Doch wir müssen uns trennen«, sagte der junge Mann. »Dein Bruder mag uns nicht leiden, deshalb sendet er mich mit einem Auftrage so weit über Berge und Seen fort. Lebe wohl, meine süße Braut, denn das bist du mir doch.« Da küssten sie sich, und das junge Mädchen weinte und gab ihm eine Rose. Aber bevor sie ihm dieselbe reichte, drückte sie einen Kuss darauf, so fest und so innig, dass die Blume sich öffnete. Da flog der kleine Elf in diese hinein und lehnte sein Haupt gegen die feinen, duftenden Wände. Hier konnte er gut hören, dass Lebewohl gesagt wurde, und er fühlte, dass die Rose ihren Platz an des jungen Mannes Brust erhielt. Oh, wie schlug doch das Herz darinnen! Der kleine Elf konnte gar nicht einschlafen, so pochte es. Doch nicht lange lag die Rose auf der Brust. Der Mann nahm sie hervor, und während er einsam in den dunklen Walde ging, küsste er die Blume so oft und so stark, dass der kleine Elf fast erdrückt wurde. Er konnte durch das Blatt fühlen, wie die Lippen des Mannes brannten, und die Rose selbst hatte sich wie bei der stärksten Mittagssonne geöffnet. Da kam ein anderer Mann, finster und böse. Es war des hübschen Mädchens schlechter Bruder. Ein scharfes, großes Messer zog er hervor, und während jener die Rose küsste, stach der schlechte Mann ihn tot, schnitt seinen Kopf ab und begrub ihn mit dem Körper in der weichen Erde unter dem Lindenbaume. »Nun ist er vergessen und fort«, dachte der schlechte Bruder. »Er kommt nie mehr zurück. Eine lange Reise soll er machen, über Berge und Seen, da kann man leicht das Leben verlieren, und das hat er verloren. Er kommt nicht mehr zurück, und mich darf meine Schwester nicht nach ihm fragen.« Dann scharrte er mit dem Fuße verdorrte Blätter über die lockere Erde und ging wieder in der dunklen Nacht nach Hause. Aber er ging nicht allein, wie er glaubte. Der kleine Elf begleitete ihn. Er saß in einem vertrockneten, aufgerollten Lindenblatte, welches dem bösen Manne, als er grub, in die Haare gefallen war. Der Hut war nun draufgesetzt, es war dunkel darin, und der Elf zitterte vor Schreck und Zorn über die schlechte Tat. In der Morgenstunde kam der böse Mann nach Hause. Er nahm seinen Hut ab und ging in der Schwester Schlafstube hinein. Da lag das schöne, blühende Mädchen und träumte von ihm, dem sie so gut war und von dem sie nun glaubte, dass er über Berge und durch Wälder gehe. Der böse Bruder neigte sich über sie und lachte hässlich, wie nur ein Teufel lachen kann. Da fiel das trockene Blatt aus seinem Haare auf die Bettdecke nieder, aber er bemerkte es nicht und ging hinaus, um in der Morgenstunde selbst ein wenig zu schlafen. Aber der Elf schlüpfte aus dem verdorrten Blatte, setzte sich an das Ohr des schlafenden Mädchens und erzählte ihr, wie in einem Traum, den schrecklichen Mord, beschrieb ihr den Ort, wo der Bruder ihn erschlagen und seine Leiche verscharrt hatte, erzählte von dem blühenden Lindenbaume dicht dabei und sagte, »Damit du nicht glaubst, dass es nur ein Traum sei, was ich dir erzählt habe, so wirst du auf deinem Bette ein verdorrtes Blatt finden.« Und das fand sie, als sie erwachte. Oh, welch bittere Tränen weinte sie und durfte doch niemand ihren Schmerz anvertrauen. Das Fenster stand den ganzen Tag offen. Der kleine Elf konnte leicht zu den Rosen und all den übrigen Blumen nach dem Garten hinaus gelangen, aber er wagte es nicht, die Betrübte zu verlassen. Im Fenster stand ein Strauch von Monatsrosen. In einer der Blüten setzte er sich und betrachtete das arme Mädchen. Ihr Bruder kam oft in die Kammer hinein und war heiter trotz seiner Schlechtigkeit, aber sie durfte kein Wort über ihren Herzenskummer sagen. Sobald es dunkel wurde, schlich sie sich aus dem Hause, ging im Walde nach der Stelle, wo der Lindenbaum stand, nahm die Blätter von der Erde, grub in dieselbe hinein und fand ihn sogleich, der erschlagen worden war. Oh, wie weinte sie und bat den lieben Gott, dass er auch sie bald sterben lasse. Gern hätte sie die Leiche mit sich nach Hause genommen, aber das konnte sie nicht. Da nahm sie das bleiche Haupt mit den geschlossenen Augen, küsste den kalten Mund und schüttelte die Erde aus seinem schönen Haar. Und als sie Erde und Blätter auf den toten Körper gelegt hatte, nahm sie den Kopf und einen kleinen Zweig von einem Jasminstrauch, der im Walde blühte, wo er begraben war, mit sich nach Hause. Sobald sie in ihrer Stube war, holte sie sich den größten Blumentopf, der zu finden war. In diesen legte sie das Totenkopf, schüttete Erde darauf und pflanzte dann den Jasminzweig in den Topf. »Lebewohl, lebewohl«, flüsterte der kleine Elf. Er konnte es nicht länger ertragen, all diesen Schmerz zu sehen, und flog deshalb hinaus zu seiner Rose im Garten. Aber die war abgeblüht, da hingen nur noch einige bleiche Blätter an der grünen Hagebutte. »Ach, wie bald ist es doch mit all dem Schönen und Guten vorbei«, seufzte der Elf. Zuletzt fand er eine Rose wieder, die wurde sein Zuhause, hinter ihren feinen, duftenden Blüten konnte er wohnen. Jeden Morgen flog er nach dem Fenster des armen Mädchens, und da stand sie immer bei dem Blumentopf und weinte. Die bitteren Tränen fielen auf den Jasminzweig, und mit jedem Tage, wie sie bleicher und bleicher und bleicher wurde, stand der Zweig frischer und grüner da. Ein Schößling trieb nach dem anderen hervor, kleine weiße Knospen blühten auf, und sie küßte sie. Aber der böse Bruder schalt und fragte, ob sie närrisch geworden sei. Er konnte es nicht begreifen, weshalb sie immer über den Blumentopf weinte. Er wußte ja nicht, welche Augen da geschlossen und welche roten Lippen da zur Erde geworden waren. Sie neigte ihr Haupt gegen den Blumentopf, und der kleine Elf von der Rose fand sie so schlummern. Da setzte er sich in ihr Ohr und erzählte von dem Abend in der Laube, vom Duft der Rose, von der Elfenliebe. Sie träumte süß, und während sie träumte, entschwand das Leben. Sie war eines stillen Todes verblichen. Sie war bei ihm, den sie liebte, im Himmel. Und die Jasminblumen öffneten ihre großen weißen Glocken. Sie dufteten eigentümlich süß. Anders konnten sie nicht über die Tote weinen. Aber der böse Bruder betrachtete den schönen blühenden Strauch, nahm ihn als sein Erbgut zu sich und setzte ihn in seine Schlafstube, dicht beim Bette, denn er war herrlich anzuschauen und der Duft war süß und lieblich. Der kleine Rosenelf folgte mit, flog von Blume zu Blume. In jeder wohnte ja eine kleine Seele, und der erzählte er von dem ermordeten jungen Mann, dessen Haupt nun Erde unter der Erde war, erzählte von dem bösen Bruder und der armen Schwester. »Wir wissen es«, sagte eine jede Seele in den Blumen, »wir wissen es. Sind wir nicht aus des erschlagenen Augen und Lippen entsprossen? Wir wissen es, wir wissen es.« Und dann nickten sie sonderbar mit dem Kopfe. Der Rosenelf konnte es nicht begreifen, wie sie so ruhig sein konnten, und flog hinaus zu den Bienen, die Honig sammelten, erzählte ihnen die Geschichte von dem bösen Bruder, und die Bienen sagten es ihrer Königin, welche befahl, dass sie alle am nächsten Morgen den Mörder umbringen sollten. Aber in der Nacht vorher, es war die erste Nacht, welche auf den Tod der Schwester folgte, als der Bruder in seinem Bette dicht neben dem duftenden Jasminstrauch schlief, öffnete sich ein jeder Blumenkelch. Unsichtbar, aber mit giftigen Spießen, stiegen die Blumenseelen hervor und setzten sich zuerst in seine Ohren und erzählten ihm böse Träume, flogen darauf über seine Lippen und stachen seine Zunge mit den giftigen Spießen. »Nun haben wir den Toten gerächt«, sagten sie, und flogen zurück in des Jasmins weiße Glocken. Als es Morgen wurde und das Fenster der Schlafstube geöffnet wurde, fuhr der Rosenelf mit der Bienenkönigin und dem ganzen Bienenschwarm herein, um ihn zu töten. Aber er war schon tot. Es standen Leute rings um das Bett, die sagten, der Jasminduft hat ihn getötet. Da verstand der Rosenelf der Blumenrache, und er erzählte es der Königin der Bienen, und sie summte mit ihrem ganzen Schwarm um den Blumentopf. Die Bienen waren nicht zu verjagen. Da nahm ein Mann den Blumentopf fort, und einen der Bienen stach seine Hand, so daß er den Topf fallen ließ, und er zerbrach. Da sahen sie den bleichen Totenschädel, und sie wußten, daß der Tote im Bette ein Mörder war. Die Bienenkönigin summte in der Luft und sang von der Rache der Blumen und von dem Rosenelf, und daß hinter dem geringsten Blatte einer wohnt, der das Böse erzählen und rächen kann. Ende von der Rosenelf. Aufgenommen von Elli, März 2010. Die alte Straßenlaterne. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die alte Straßenlaterne. Hast du die Geschichte von der alten Straßenlaterne gehört? Sie ist gar nicht sehr belustigend, doch einmal kann man sie wohl hören. Es war eine gute, alte Straßenlaterne, die viele, viele Jahre gedient hatte, aber jetzt entfernt werden sollte. Es war der letzte Abend, an welchem sie auf dem Pfahle saß und in der Straße leuchtete, und es war ihr zumute wie einer alten Tänzerin, welche den letzten Abend tanzt und weiß, dass sie morgen vergessen in der Bodenkammer sitzt. Die alte Laterne hatte Furcht vor dem morgenden Tage, denn sie wußte, daß sie dann zum ersten Mal auf das Rathaus kommen und von dem hochlöblichen Rat beurteilt werden sollte, ob sie noch tauglich oder unbrauchbar sei. Da sollte bestimmt werden, ob sie nach einer der Brücken herausgeschickt werden könne, um dort zu leuchten, oder auf das Land in eine Fabrik. Vielleicht sollte sie geradezu in eine Eisengießerei kommen und umgeschmolzen werden. Dann konnte freilich alles aus ihr werden, aber es peinigte sie, dass sie nicht wusste, ob sie dann die Erinnerung davon behalten würde, dass sie eine Straßenlaterne gewesen war. Wie es nun auch werden mochte, so werde sie doch vom Wächter und seiner Frau getrennt werden, die sie ganz wie ihre Familie betrachtete. Sie wurde zur Laterne, als er Wächter wurde. Damals war die Frau sehr vornehm, nur wenn sie des Abends an der Laterne vorüberging, blickte sie diese an, am Tage aber nie. Dagegen in den letzten Jahren, als sie alle drei, der Wächter, seine Frau und die Laterne, alt geworden waren, hatte die Frau sie auch gepflegt, die Lampe abgeputzt und Öl eingegossen. Es war ein ehrliches Ehepaar, sie hatten die Lampe um keinen Tropfen betrogen. Es war der letzte Abend auf der Straße, und morgen sollte sie auf das Rathaus. Das waren zwei finstere Gedanken für die Laterne, und so kann man wohl denken, wie sie brannte. Aber es kamen ihr noch andere Gedanken. Sie hatte vieles gesehen, vieles beleuchtet, vielleicht ebenso viel als der hochlöbliche Rat, aber das sagte sie nicht, denn sie war eine alte, ehrliche Laterne. Sie wollte niemand erzürnen, am wenigsten ihre Obrigkeit. Es fiel ihr vieles ein, und mitunter flackerte die Flamme in derselben auf. Es war, als ob ein Gefühl ihr sagte, »Ja, man wird sich auch meiner erinnern.« So war da der hübsche junge Mann. Ja, das ist viele Jahre her. Er kam mit einem Briefe, der war auf rosenrotem Papier, fein und mit goldenem Schnitt. Er war niedlich geschrieben. Es war eine Damenhand. Er las ihn zweimal und küsste denselben und blickte mit seinen beiden Augen zu mir empor und sagte, »Ich bin der glücklichste Mensch.« Nur er und ich wussten, was im ersten Brief von der Geliebten stand. Ich entsinne mich auch zweier anderer Augen. Es ist merkwürdig, wie man mit den Gedanken springen kann. Hier in der Straße fand ein prächtiges Begräbnis statt. Die junge, hübsche Frau lag im Sarge auf dem mit Samt überzogenen Leichenwagen. Da prangten so viele Blumen und Kränze, da leuchteten so viele Fackeln, dass ich dabei ganz verschwand. Der ganze Bürgersteig war mit Menschen angefüllt. Sie folgten alle dem Leichenzug. Als aber die Fackeln verschwunden waren und ich mich umsah, stand hier noch eine am Pfahl und weinte. Ich vergesse nie die beiden Augen voll Trauer, die gegen mich aufblickten. Viele Gedanken durchkreuzten so die alte Straßenlaterne, welche an diesem Abend zum letzten Mal leuchtete. Die Schildwache, welche abgelöst wird, kennt doch ihren Nachfolger und kann ihm ein paar Worte sagen. Aber die Laterne kannte den ihrigen nicht, und doch hätte sie ihm einen oder den anderen Wink über Regen und Schnee, dann, wie weit der Mondschein auf den Bürgersteig gehe und von welcher Seite der Wind blies, geben können. Auf dem Rinnsteinbette standen drei, die sich der Laterne vorgestellt hatten, indem sie glaubten, dass diese es sei, welche das Amt zu vergeben habe. Der eine davon war ein Heringskopf, denn ein solcher leuchtet im Dunkeln, und daher meinte er, es würde eine große Ölersparnis sein, wenn er auf den Laternenpfahl käme. Der zweite war ein Stück faulen Holzes, welches auch leuchtete, und überdies war es das letzte Stück von einem Baume, welcher einst die Zierde des Waldes gewesen war. Der dritte war ein Johanniswurm. Woher derselbe gekommen, begriff die Laterne nicht, aber der Wurm war da und leuchtete auch. Aber das volle Holz und der Heringskopf beschworen, dass derselbe nur zu gewissen Zeiten leuchte und dass er deshalb nie berücksichtigt werden könne. Die alte Laterne sagte, dass keiner von ihnen genug leuchte, um Straßenlaterne zu sein, aber das glaubte nun keiner von ihnen, und als sie hörten, dass die Laterne selbst die Anstellung nicht zu vergeben habe, so sagten sie, dass das höchst erfreulich sei, denn sie sei schon gar zu hinfällig, um noch wählen zu können. Gleichzeitig kam der Wind von der Straßenecke, er sauste durch den Schornstein der alten Laterne. »Was höre ich?« sagte er zu ihr. »Du willst morgen fort? Ist dieses der letzte Abend, an welchem ich dich hier treffe? Ja, dann mache ich dir ein Geschenk. Nun erfrische ich deinen Verstandeskasten, so dass du klar und deutlich dich nicht allein dessen entsinnen kannst, was du gehört und gesehen hast, sondern wenn etwas in deiner Gegenwart erzählt oder gelesen wird. So sollst du so hellsehend sein, dass du dasselbe auch siehst.« »Das ist viel«, sagte die alte Straßenlaterne, meinen besten Dank, wenn ich nur nicht umgegossen werde. Das geschieht noch nicht, sagte der Wind, und nun erfrische ich dir dein Gedächtnis. Kannst du mehr derartige Geschenke erhalten, so wirst du ein recht frohes Alter haben. Wenn ich nur nicht umgeschmolzen werde, sagte die Laterne, oder kannst du mir dann auch das Gedächtnis sichern? Alte Laterne, sei vernünftig, sagte der Wind, und dann wehte er. Gleichzeitig kam der Mond hervor. Was geben Sie? Fragte der Wind. Ich gebe nichts, sagte dieser. Ich bin ja im Abnehmen, und die Laternen haben mir nie, sondern ich habe den Laternen beleuchtet. Darauf ging der Mond wieder hinter die Wolken, denn er mochte sich nicht quälen lassen. Da fiel ein Wassertropfen, wie von einer Dachtraufe, gerade auf den Schornstein. Aber der Tropfen sagte, er komme aus den grauen Wolken und sei auch ein Geschenk, vielleicht das Allerbeste. Ich durchdringe dich so, dass du die Fähigkeit erhältst, in einer Nacht, wenn du es wünschest, dich in Rost zu verwandeln, so dass du ganz zusammenfällst und zu Staub wirst. Aber der Laterne schien das ein schlechtes Geschenk zu sein, und der Wind meint es auch. »Gibt es nichts Besseres, gibt es nichts Besseres?« blies er so laut er konnte. Da fiel eine glänzende Sternschnuppe. Sie leuchtete mit einem langen Streifen. »Was war das?« rief der Heringskopf. »Fiel da nicht ein Stern gerade herab? Ich glaube, er fuhr in die Laterne. Nun wird das Amt auch von so Hochstehenden gesucht, dann können wir uns zur Ruhe begeben.« Und das tat er und die anderen mit. Aber die alte Laterne leuchtete auf einmal wunderbar stark. »Das war ein herrliches Geschenk«, sagte sie. »Die klaren Sterne, über die ich mich immer so sehr gefreut habe und welche so herrlich scheinen, wie ich eigentlich nie habe leuchten können, obwohl es mein ganzes Streben und Trachten war, haben mich arme Laterne beachtet und mir einen mit einem Geschenk herabgeschickt, welches in der Fähigkeit besteht, dass alles, dessen ich mich entsinne und recht deutlich erblicke, auch von denjenigen gesehen werden kann, die ich liebe. Und das ist erst das wahre Vergnügen, denn wenn man dasselbe nicht mit anderen teilen kann, so ist es nur die halbe Freude.« »Das ist recht ehrenwert gedacht«, sagte der Wind, »aber du weißt noch nicht, dass dazu Wachslichter gehören. Wenn nicht ein Wachslicht in dir angezündet wird, kann keiner der anderen etwas bei dir erblicken. Das haben die Sterne nicht gedacht. Sie glauben, dass alles, was leuchtet, wenigstens ein Wachslicht in sich hat. Aber jetzt bin ich müde«, sagte der Wind. »Nun will ich mich legen.« Und dann legte er sich. Am folgenden Tage, ja, den folgenden Tag können wir überspringen, am folgenden Abend lag die Laterne im Lehnstuhl. Und wo? Bei dem alten Wächter. Vom hochlöblichen Rat hatte er sich für seine langen treuen Dienste erbeten, die alte Laterne behalten zu dürfen. Sie lachten über ihn, und dann gaben sie ihm dieselbe. Und nun lag die Laterne im Lehnstuhl dicht bei dem warmen Ofen, und es war, als ob sie dadurch größer geworden wäre. Sie füllte fast den ganzen Stuhl aus. Die alten Leute saßen schon beim Abendbrot und warfen der alten Laterne, welcher sie gern einen Platz am Tische eingeräumt hätten, freundliche Blicke zu. Sie wohnten zwar in einem Keller, 2 Ellen tief unter der Erde, man musste über einen gepflasterten Flur, um zur Stube zu gelangen, aber warm war es darin, denn sie hatten Tuchleisten um die Tür genagelt. Rein und niedlich sah es hier aus, Vorhänge um die Bettstellen und über den kleinen Fenstern, wo da oben auf dem Fensterbrette 2 sonderbare Blumentöpfe standen. Der Matrose Christian hatte sie von Ost- und Westindien mit nach Hause gebracht. Es waren 2 Elefanten von Ton, denen der Rücken fehlte, aber an dessen Stelle wuchsen aus der Erde, die hineingelegt war, in dem einen der schönste Schnittlauch, das war der Küchengarten der alten Leute, und in dem anderen ein großer blühender Geranium, das war ihr Blumengarten. An der Wand hing ein großes buntes Bild, die Fürstenversammlung zu Wien. Da besaßen sie alle Kaiser und Könige auf einmal. Eine Schwarzwälder Uhr mit den schweren Bleigewichten tick, tack und immer zu schnell, aber das sei besser, als wenn sie zu langsam ginge, meinten die alten Leute. Sie verzehrten ihr Abendbrot und die alte Straßenlaterne lag, wie gesagt, im Lehnstuhl dicht bei dem warmen Ofen. Der Laterne kam es vor, als wäre die ganze Welt umgekehrt. Als aber der Wächter sie anblickte und davon sprach, was sie beide miteinander erlebt hatten, im Regen- und Schneegestöber, in den hellen, kurzen Sommernächten und wenn der Schnee trieb, so daß es ihm wohltat, wieder in den Keller zu gelangen, da war für die alte Laterne alles wieder in Ordnung. Denn wovon er sprach, das erblickte sie, als ob es noch da wäre. Ja, der Wind hatte sie inwendig wahrlich gut erleuchtet. Sie waren fleißig und flink, die alten Leute, keine Stunde waren sie untätig. Am Sonntagnachmittag kam das eine oder andere Buch zum Vorschein, gewöhnlich eine Reisebeschreibung, und der alte Mann las laut von Afrika, von den großen Wäldern und Elefanten, die da wild umherliefen, und die alte Frau horchte hoch auf und blickte dann, verstohlen, nach den Tonelefanten hin, welche Blumentöpfe waren. »Ich kann es mir beinahe denken«, sagte sie. Die Laterne wünschte dann sehnlichst, dass ein Wachslicht da wäre, damit es angezündet werde und in ihr brenne. Dann sollte die Frau alles genau so sehen, wie die Laterne es erblickte, die hohen Bäume, die dicht ineinander verschlungenen Zweige, die schwarzen Menschen zu Pferde und ganze Scharen von Elefanten, die mit ihren breiten Füßen Rohr und Büsche zermalmten. »Was helfen mir all meine Fähigkeiten, wenn kein Wachslicht da ist?« seufzte die Laterne. »Sie haben nur Öl und Talglicht, und das ist nicht genug.« Eines Tages kam ein ganzes Bund Wachslichtstückchen in den Keller. Die größten Stücke wurden gebrannt, und die kleineren brauchte die alte Frau, um ihren Zwirn damit zu wichsen, wenn sie nähte. Wachslicht war nun da, aber es fiel den beiden Alten nicht ein, davon ein kleines Stück in die Laterne zu setzen. »Hier stehe ich mit meinen seltenen Fähigkeiten«, sagte die Laterne. »Ich habe alles in mir, aber ich kann es nicht mit Ihnen teilen. Sie wissen nicht, dass ich die weißen Wände in die schönsten Tapeten, in reiche Wälder, in alles, was Sie sich wünschen wollen, verwandeln kann. Sie wissen es nicht.« Die Laterne stand übrigens gescheuert und sauber in einem Winkel, wo sie jederzeit in die Augen fiel. Die Leute sagten zwar, dass es nur altes Gerümpel sei, aber daran kehrten sich die Alten nicht. Sie liebten die Laterne. Eines Tages, es war des alten Wächters Geburtstag, kam die alte Frau zur Laterne hin, lächelte und sagte, »Ich will die Stube heute für ihn glänzend beleuchten.« Und die Laterne knarrte im Schornsteine, denn sie dachte, »Jetzt wird ihnen ein Licht aufgehen.« Aber da kam Öl und kein Wachslicht. Sie brannte den ganzen Abend, wusste aber nun, dass die Gabe, welche die Sterne ihr gegeben hatten, die beste Gabe von allen, für dieses Leben ein toter Schatz bleiben werde. Da träumte sie, und wenn man solche Fähigkeiten hat, kann man wohl träumen, dass sie selbst zum Eisengießer gekommen und umgeschmolzen werden sollte. Sie war ebenso in Furcht, als da sie auf das Rathaus kommen und von dem hochlöblichen Rat beurteilt werden sollte. Aber obgleich sie die Fähigkeit besaß, in Rost und Staub zu zerfallen, sobald sie es sich wünschte, so tat sie das doch nicht. Und dann kam sie in den Schmelzofen und wurde zum schönsten eisernen Leuchter, in welchen man ein Wachslicht stellt. Er hatte die Form eines Engels, welcher einen Blumenstrauß trug, und mitten in den Strauß wurde das Wachslicht gestellt, und der Leuchter erhielt seinen Platz auf einem grünen Schreibtisch. Das Zimmer war behaglich, da standen viele Bücher, da hingen herrliche Bilder. Es war die Wohnung eines Dichters, und alles, was er sagte und schrieb, zeigte sich ringsherum. Das Zimmer wurde zu tiefen, dunklen Wäldern, zu sonnenbeleuchteten Wiesen, wo der Storch umherstolzierte, und zum Schiffsverdeck hoch auf dem wogenden Meere. »Welche Fähigkeiten besitze ich?« sagte die alte Laterne, indem sie erwachte. »Fast möchte ich mich danach sehnen, umgeschmolzen zu werden. Doch nein, es darf nicht geschehen, solange die alten Leute leben. Sie lieben mich meiner Person wegen. Ich bin ihnen ja an Kindesstatt. Sie haben mich gescheuert und haben mir Öl gegeben. Und ich habe es ebenso gut wie das Bild, das doch so etwas Vornehmes ist.« Von dieser Zeit an hatte sie mehr innere Ruhe, und das verdiente die ehrliche alte Straßenlaterne. Ende von Kapitel 51. Die alte Straßenlaterne. »52. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lars Rolander. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Es war fürchterlich kalt. Es schneite und begann dunkler Abend zu werden. Es war der letzte Abend im Jahre, Neujahrsabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein kleines armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen auf der Straße. Sie hatte freilich Pantoffeln gehabt, als sie vom Hause wegging. Aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln. Ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen. So groß waren sie. Diese verlor die Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, indem zwei Wagen gewaltig schnell daherjagten. Der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden, und mit dem anderen lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen, wenn er selbst einmal Kinder bekomme. Da ging nun das arme Mädchen auf den bloßen kleinen Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze hielt sie eine Menge Schwefelhölzer, und ein Bund trug sie in der Hand. Niemand hatte ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft. Niemand hatte ihr auch nur einen Dreier geschenkt. Hungrig und halb erfroren schlich sie einher und sah sehr gedrückt aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen in ihr langes gelbes Haar, welches sich schön über den Hals lockte, aber an Pracht dachte sie freilich nicht. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, das eine sprang etwas weiter in die Straße vor als das andere. Da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie fest angezogen, aber es fror sie noch mehr, und sie wagte nicht nach Hause zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater wurde sie schlagen. Und kalt war es daheim auch. Sie hatte nur das Dach gerade über sich, und da pfiff der Wind herein, obgleich Stroh und Lappen zwischen die größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast ganz erstarrt. Ach, ein Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun, wenn sie nur wagen dürfte, eins aus dem Bunde herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es! Es gab eine warme, helle Flamme, wie ein kleines Licht, als sie die Hand darum hielt. Es war ein wunderbares Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitzte sie vor einem großen eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingen Aufsatz. Das Feuer brannte ganz herrlich darin und wärmte schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme, der Ofen verschwand. Sie saß mit einem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und wo der Schein desselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzend weißen Tischtuch und mit feinem Porzellan gedeckt stand, und herrlich dampfte eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schüssel herab. watschelte auf dem Fußboden hin mit Gabel und Messer im Rücken. Gerade auf das arme Mädchen kam sie zu. Da erlosch das Schwefelholz und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaume. Der war noch größer und aufgeputzter als der, welchen sie zu Weihnachten durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmanne erblickt hatte. Viel tausend Lichter brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie die, welche die Ladenfenster schmückten, schauten zu ihr herab. Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höhe. Da erlosch das Schwefelholz, die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher. Nun sah sie, dass es die klaren Sterne am Himmel waren. Einer davon fiel herab und machte einen langen Feuerstreifen am Himmel. »Nun stirbt jemand«, sagte die Kleine, denn ihre alte Großmutter, welche die einzige war, die sie lieb gehabt hatte, die jetzt aber tot war, hatte gesagt, »Wenn ein Stern fällt, so steigt eine Seele zu Gott empor.« Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es leuchtete ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter, glänzend, mild und lieblich da. »Großmutter«, rief die Kleine, »und nimm mich mit. Ich weiß, dass du auch gehst, wenn das Schwefelholz ausgeht, gleich wie der warme Ofen, der schöne Gänsebraten und der große, herrliche Weihnachtsbaum.« Sie strich eiligst den ganzen Rest der Schwefelhölzer, welche noch im Bunde war. Sie wollte die Großmutter recht festhalten, und die Schwefelhölzer leuchteten mit solchem Glanz, dass es heller war als am lichten Tage. Die Großmutter war nie so schön, so groß gewesen. Sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm, und in Glanz und Freude flogen sie in die Höhe. Und da fühlte sie keine Kälte, keinen Hunger, keine Furcht. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit lächelndem Munde, tot erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über die kleine Leiche auf, welche mit Schwefelhölzen da saß, wovon ein Bund fast verbrannt war. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte man. Niemand wußte, was sie Schönes erblickt hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zu Neujahrsfreude eingegangen war. Ende von Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, gelesen von Lars Rolander. Die Nachbarfamilien. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sarah Kilcher. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Nachbarfamilien. Man hätte wahrlich glauben mögen, dass in dem Dorfteiche etwas im Werke sei, aber da irrte man sich. Alle Enten, wie sie gerade auf dem Wasser lagen oder auf dem Kopfe standen, denn das konnten sie, schwammen auf einmal an das Land. Im nassen Lehmboden konnte man die Spuren von ihren Füßen sehen und sie schon von weitem schreien hören. Das Wasser kam stark in Bewegung, kurz zuvor war es hell wie ein Spiegel, man erblickte darin jeden Baum, jeden Busch in der Nähe und das alte Bauernhaus mit den Löchern im Giebel und dem Schwalbenneste, aber namentlich den großen Rosenstrauch voller Blumen, welcher von der Mauer über das Wasser hinaushing, und das Ganze stand gleich einem Gemälde darin, aber alles auf dem Kopfe. Als das Wasser aber unruhig wurde, da lief das eine in das andere, das ganze Bild war fort. Zwei Entenfedern, die den auffliegenden Enten entfielen, schaukelten auf und nieder, gerade als ob es windig wäre, aber es war gar kein Wind, und dann lagen sie stille, das Wasser wurde wieder spiegelglatt. Man sah deutlich den Giebel mit dem Schwalbenneste und erblickte den Rosenstock. Jede Rose spiegelte sich, sie waren sehr schön, aber sie selbst wussten es nicht, denn niemand hatte es ihnen gesagt. Die Sonne schien zwischen die feinen Blätter hinein, die mit Duft gefüllt waren, und es war einer jeden Rose gerade wie es uns ist, wenn wir, in Gedanken versunken, uns recht glücklich fühlen. »Wie schön ist das Dasein«, sagte jede Rose. »Das Einzige, was ich wünschen möchte, wäre, dass ich die Sonne küssen könnte, weil sie so warm und klar ist. Ja, die Rosen dort unten im Wasser möchte ich auch küssen. Sie gleichen uns ganz genau. Ich möchte die süßen, jungen Vögel dort unten im Neste küssen. Ja, es gibt auch viele oben über uns. Sie stecken die Köpfe heraus und piepen ganz leise. Sie haben gar keine Federn wie ihr Vater und ihre Mutter. Das sind gute Nachbarn, die wir haben, sowohl die über wie die unter uns. Oh, wie schön ist das Dasein!« Die kleinen Jungen oben und unten. Die unten waren nur der Widerschein im Wasser, waren Sperlinge. Vater und Mutter waren Sperlinge. Sie hatten das verlassene Schwalbennest vom vorigen Jahr eingenommen. In diesem lagen sie und waren zu Hause. »Sind das Entenkinder, die dort schwimmen?« fragten die jungen Sperlinge, als sie die Entenfedern auf dem Wasser treiben sahen. »Fragt vernünftig«, sagte die Mutter. »Seht ihr denn nicht, dass es Federn sind, lebendiges Kleiderzeug, wie ich es habe und wie ihr es bekommen werdet, aber unseres ist feiner. Ich wollte übrigens, wir hätten sie hier oben im Neste, denn sie wärmen. Ich möchte wissen, worüber die Enten so erschraken. Da muß etwas im Wasser gewesen sein, denn ich war es sicher nicht, obgleich ich freilich etwas laut »Piep« zu euch sagte. Die dickköpfigen Rosen müssten es wissen, aber sie wissen gar nichts. Die sehen sich nur selbst an und riechen. Es sind mir recht langweilige Nachbarn.« »Hört, die lieben kleinen Vögel dort oben«, sagten die Rosen. »Sie wollen jetzt auch anfangen zu singen. Sie verstehen es noch nicht recht, aber es wird schon kommen.« »Was das für ein großes Vergnügen sein muß! Es ist recht ergötzlich, solche lustige Nachbarn zu haben.« Gleichzeitig kamen zwei Pferde im Galopp an. Sie sollten getränkt werden. Ein Bauernknabe saß auf dem einen, und er hatte alle seine Kleider, seinen schwarzen, großen und breiten Hut ausgenommen, abgelegt. Der Knabe pfiff gerade, als wenn er ein kleiner Vogel wäre, und ritt dann in die tiefste Stelle des Teiches. Und als er zum Rosenstock herüberkam, riss er eine der Rosen ab und steckte sie auf den Hut. So glaubte er, recht geputzt zu sein, und ritt dann damit fort. Die anderen Rosen blickten ihrer Schwester nach und fragten einander, »Wohin reist sie?« Aber das wußte keine. »Ich möchte wohl in die Welt hinaus«, sagte die eine Rose zur anderen. »Aber hier zu Hause in unserem eigenen Grünen ist es auch schön. Am Tage scheint die Sonne warm und nachts glänzt der Himmel noch schöner. Das können wir durch die vielen kleinen Löcher sehen, die darin sind.« Das waren die Sterne, von denen sie glaubten, jeder sei ein Loch. Die Rosen wussten es nicht besser. »Wir beleben ringsum das Haus«, sagte die Sperlingsmutter, »und Schwalbennester bringen Glück, sagen die Leute. Deshalb freuen sie sich, uns zu haben. Aber jene Nachbarn dort, so ein ganzer Rosenstrauch an der Mauer hinauf, verursacht Feuchtigkeit. Ich hoffe, er wird wohl fortgeschafft werden. Dann kann doch Korn da wachsen. Rosen sind nur zum Ansehen und daran zu riechen oder höchstens sie auf den Hut zu stecken. Jedes Jahr, das weiß ich von meiner Mutter, fallen sie ab. Die Bauernfrau legt sie mit Salz ein, sie bekommen einen französischen Namen, den ich nicht aussprechen kann und um den ich mich auch nicht kümmere. Und dann werden sie aufs Feuer gestreut, wenn es gut riechen soll. Sieh, das ist nun ihr Lebenslauf. Sie sind zu nichts als für Augen und Nase da. Nun wisst ihr es.« Als es Abend wurde und die Mücken in der warmen Luft tanzten, wo die Wolken schön rot waren, kam die Nachtigall und sang den Rosen vor, daß das Schöne dem Sonnenschein in dieser Welt gleiche und das Schöne ewig lebe. Die Rosen aber glaubten, daß die Nachtigall sich selbst besinge, und das konnte man auch denken. Es fiel ihnen gar nicht ein, daß sie es waren, denen der Gesang galt. Sie freuten sich aber darüber und sannen nach, ob nicht alle die jungen Sperlinge auch zu Nachtigallen werden könnten. »Ich verstand sehr wohl, was der Vogel sang«, sagten die jungen Sperlinge. »Da war nur ein Wort, welches ich mir nicht erklären kann. Was ist das Schöne?« »Das ist nichts«, sagte die Sperlingsmutter, »das ist nur so ein Schein. Oben auf dem Rittergute, wo die Tauben ihr eigenes Haus haben und jeden Tag Erbsen und Korn in den Hof gestreut bekommen. Ich habe mit ihnen gegessen, und dazu sollt ihr auch gelangen. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich werde dir sagen, wer du bist. Dort oben auf dem Herrengute halten sie zwei Vögel mit grünen Hälsen und einem Kamm auf dem Kopfe. Ihr Schweif kann sich ausbreiten, als wäre er ein großes Rad, und er hat alle Farben, so daß einem die Augen schmerzen. Pfaue werden sie genannt, und sie sind das Schöne. Sie sollten ein wenig gerupft werden, dann würden sie nicht anders aussehen als die anderen. Ich würde sie gebissen haben, wenn sie nicht so groß gewesen wären.« »Ich will sie beißen«, sagte der kleinste der jungen Sperlinge, und er hatte noch keine Federn. Im Bauernhofe wohnten zwei Leute, die liebten sich sehr, waren recht fleißig und flink, und es sah niedlich bei ihnen aus. Am Sonntagmorgen kam die junge Frau heraus, nahm eine ganze Hand voll der schönsten Rosen, stellte sie in ein Wasserglas und setzte dieses mitten auf den Schrank. »Nun sehe ich, dass es Sonntag ist«, sagte der Mann, küßte seine liebe Frau, und dann setzten sie sich nieder, lasen einen Psalm, hielten einander bei den Händen, und die Sonne schien zu den Fenstern hinein auf die frischen Rosen und auf die jungen Leute. »Dieser Anblick langweilt mich«, sagte die Sperlingsmutter, welche aus dem Neste gerade in die Stube hineinsah, und dann flog sie davon. Dasselbe tat sie am folgenden Sonntage. Denn jeden Sonntag wurden frische Rosen in das Glas gestellt, und immer blühte die Rosenhecke gleich schön. Die jungen Sperlinge, welche jetzt Federn bekommen hatten, wollten gern mitfliegen, aber die Mutter sagte, »Ihr bleibt hier«, und so blieben sie. Sie flog, doch wie es sich nun auch zugetragen haben mag, genug, auf einmal hing sie in einer Vogelschlinge aus Pferdehaaren, welche einige Knaben an einen Zweig befestigt hatten. Die Pferdehaare schlangen sich fest um das Bein zusammen, so fest, als ob es zerschnitten werden sollte. Das war eine Pein, das war ein Schreck. Die Knaben sprangen darauf zu und ergriffen den Vogel, und sie griffen ihn schrecklich hart an. »Das ist nichts weiter als ein Sperling«, sagten sie, aber sie ließen ihn doch nicht weiter fliegen. Sie gingen mit demselben nach Hause, und jedes Mal, wenn er schrie, schlugen sie ihm auf den Schnabel. Im Bauernhof stand ein alter Mann, welcher Seife zum Bart und zu den Händen, Seife in Kugeln und Seife in Stücken anzufertigen verstand. Es war ein herumwandernder, lustiger Alter, und als er den Sperling erblickte, mit welchem die Knaben daherkamen und aus dem, wie sie sagten, sie sich nichts machten, fragte er, »Wollen wir ihn schön machen?« Und es schauerte der Sperlingsmutter, als er das sagte. Aus seinem Kasten, worin die schönsten Farben lagen, nahm er darauf eine ganze Menge glänzendes Schaumgold. Die Knaben mußten ein Ei herbeischaffen. Davon nahm er das Weiße und bestrich den ganzen Vogel damit. Dann klebte er das Schaumgold darauf. So war die Sperlingsmutter vergoldet. Sie aber dachte nicht an den Staat. Sie zitterte an allen Gliedern. Und der Seifenmann nahm einen roten Lappen, er riss ihn aus dem Futter seiner alten Jacke, schnitt den Lappen zu einem gezackten Hahnenkamme aus und klebte denselben auf den Kopf des Vogels fest. »Jetzt sollt ihr den Goldvogel fliegen sehen«, sagte er und ließ den Sperling los, welcher in der schrecklichsten Angst in dem klaren Sonnenschein dahinflog. Nein, wie er glänzte! Alle Sperlinge, ja sogar eine große Krähe, und zwar nicht eine von diesem Jahre, wurden ganz erschrocken über diesen Anblick. aber sie flogen doch hinterdrein, denn sie wollten wissen, was das für ein fremder Vogel sei. »Woher? Woher?« schrie die Krähe. »Wart ein bisschen, wart ein bisschen«, sagten die Sperlinge, aber sie wollte nicht warten. Von Angst und Schrecken ergriffen, flog sie nach Hause. Sie war nahe daran, ermattet zur Erde zu sinken. Und immer kamen mehr Vögel hinzu, kleine und große. Einige flogen gerade auf sie zu, um auf sie loszuhacken. »Seht den! Seht den!« schrien alle. »Seht den! Seht den!« schrien die Jungen, als sie auf das Nest zukam. »Das ist gewiss ein junger Pfau, da sind alle Farben, welche in die Augen stechen, wie die Mutter sagte. Piep, das ist das Schöne!« Dann hackten sie mit ihren kleinen Schnäbeln, so daß es ihr nicht möglich war, hineinzuschlüpfen, und sie war vor Schrecken so ermattet, daß sie nicht mehr »piep«, viel weniger »ich bin ja eure Mutter« sagen konnte. Die anderen Vögel hackten nun alle auf sie ein, so daß sie alle Federn verlor, und blutig sank die Sperlingsmutter in den Rosenstrauch hinab. »Das arme Tier«, sagten die Rosen, »komm, wir wollen dich verbergen, lehne dein Köpfchen an uns an.« Die Sperlingsmutter breitete noch einmal die Flügel aus, drückte sie dann wieder fest an sich und war bei der Nachbarfamilie, den frischen, schönen Rosen, gestorben. »Piep«, sagten die jungen Sperlinge im Nest, »wo nur die Mutter bleiben mag, das kann ich gar nicht begreifen. Es soll doch nicht etwa ein Pfiff von ihr sein, damit wir uns selbst ernähren und für uns sorgen sollen. Das Haus hat sie uns als Erbteil hinterlassen, aber wer von uns soll es allein besitzen, wenn wir Familie bekommen?« »Ja, ich kann euch anderen nicht hier behalten, wenn ich mein Hauswesen mit Frau und Kindern erweitere«, sagte der Kleinste. »Ich bekomme wohl mehr Frauen und Kinder als du«, sagte der Zweite. »Ich bin der Älteste«, sagte ein Dritter. Alle fingen an, sich zu schelten. Sie schlugen mit den Flügeln, hackten mit den Schnäbeln, und bums wurde das eine nach dem anderen aus dem Neste gepufft. Da lagen sie, und böse waren sie noch. Den Kopf hielten sie ganz auf die eine Seite und blinzelten mit dem Auge, welches nach oben gekehrt war. Das war so ihre Art zu schmollen. Ein wenig konnten sie fliegen, und dann übten sie sich noch etwas mehr, und zuletzt kamen sie überein, dass sie, um sich wiederzuerkennen, wenn sie sich später in der Welt begegnen sollten, »Piep« sagen und dreimal mit dem linken Fuß kratzen wollten. Der Junge, welcher im Nest zurückgeblieben war, machte sich so breit, wie er nur konnte. Er war ja nun Hauseigentümer, aber lange währte es nicht. In der Nacht leuchtete das rote Feuer durch die Fenster. Die Flammen schlugen unter dem Dach hervor, das dürre Stroh loderte auf. Das ganze Haus verbrannte und der junge Sperling mit. Die jungen Leute aber kamen glücklich davon. Als die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgegangen war und alles wie nach einem sanften Nachtschlaf erquickt schien, war von dem Bauernhofe weiter nichts übrig geblieben als einige schwarze, verkohlte Balken, die sich gegen den Schornstein anlehnten, der nun sein eigener Herr war. Aus dem Grunde erhob sich noch starker Rauch, aber vor demselben stand frisch und blühend der ganze Rosenstrauch, der jeden Zweig und jede seiner Blumen in dem ruhigen Wasser spiegelte. »Wie schön sehen die Rosen vor dem abgebrannten Hause«, rief ein Mann, welcher daherkam, aus. »Das ist das lieblichste kleine Bild, das muß ich haben.« Der Mann zog aus der Tasche ein kleines Buch mit weißen Blättern hervor und nahm seine Bleifeder, denn er war ein Maler, und zeichnete dann den rauchenden Schutt, die verkohlten Balken gegen den überhängenden Schornstein, denn dieser neigte sich mehr und mehr. Aber vorn stand der große, blühende Rosenstrauch, der war wahrhaftig schön und war ja auch allein Veranlassung, dass das Ganze gezeichnet wurde. Später am Tage kamen zwei Sperlinge vorbei, die hier geboren waren. »Wo ist das Haus?« sagten sie. »Wo ist das Nest? Piep, alles ist verbrannt und unser starker Bruder ist mit umgekommen. Das hatte er davon, dass er das Nest behielt. Die Rosen sind gut davon gekommen. Die stehen noch mit roten Wangen da. Sie trauern also nicht über des Nachbars Unglück. Ich spreche nicht mit ihnen, und hässlich ist es hier. Das ist meine Meinung.« Dann flogen sie fort. Spät im Herbst gab es einen schönen, sonnenhellen Tag. Man hätte glauben können, man sei noch mitten im Sommer. Es war trocken und rein im Hofe vor der großen Treppe beim Edelmann, und da gingen die Tauben, sowohl schwarze als weiße und bunte. Sie glänzten im Sonnenschein, und die alten Taubenmütter sagten zu den Jungen: »Steht in Gruppen, Kinder, steht in Gruppen, Kinder!« Denn so nahmen sie sich weit besser aus. »Was ist das kleine Graue, was hier zwischen uns herumläuft?« fragte die alte Taube, welche Rot und Grün in den Augen hatte. Kleine Graue«, sagte sie, »das sind Sperlinge, gute Tierchen. Wir haben stets in dem Ruf gestanden, gutmütig zu sein. Darum wollen wir ihnen auch gestatten, etwas mit aufzulesen. Sie sprechen nicht mit und kratzen so niedlich mit dem Fuße.« »Ja, sie kratzten. Dreimal kratzten sie mit dem linken Fuße, aber sie sagten auch Piep. Und dann erkannten sie sich. Es waren drei Sperlinge vom abgebrannten Hause. »Hier ist außerordentlich gut fressen«, sagten die Sperlinge, und die Tauben gingen umeinander herum, brüsteten sich und hatten ihre Ansicht inwendig. »Siehst du die Kopftaube?«, sagte die eine Taube zu der anderen. »Siehst du, wie sie Erbsen verschluckt? Sie bekommt zu viel, sie bekommt die besten. Kurr, kurr. Siehst du, wie die da kahl im Kamme wird? Siehst du, das hässliche, das boshafte Tier? Kurr, kurr!« Und ganz rot funkelten aller Augen vor Bosheit. »Steht in Gruppen, steht in Gruppen! Kleine Graue, kleine Graue! Kurr, kurr, kurr!« So ging es in einem fort unter den sanften Tauben und Täubchen, und so geht es wohl noch nach 1000 Jahren. Die Sperlinge fraßen gut, und sie hörten gut. Ja, sie stellten sich sogar mit auf, aber das stand ihnen nicht gut. Zuletzt waren sie satt und gingen von den Tauben weg und äußerten gegenseitig ihre Meinung über dieselben, hüpften dann unter den Gartenzaun, und da die Tür zum Gartenzimmer offen stand, hüpfte der eine auf die Türschwelle. Er war übersatt und deshalb mutig. »Piep«, sagte er, »das wage ich.« »Piep«, sagte der zweite, »das wage ich auch und noch etwas mehr.« Und dann hüpfte er in das Zimmer hinein. Es befanden sich keine Leute darin, das sah der dritte wohl, und dann flog er noch weiter in das Zimmer hinein und sagte: »Ganz oder gar nicht. Dies ist übrigens ein sonderbares Menschennest. Und was ist hier aufgestellt? Was ist das?« Gerade vor den Sperlingen blühten die Rosen. Sie spiegelten sich im Wasser, und die verkohlten Balken lagen gegen den gebrechlichen Schornstein. Wie war doch das? Und wie kam das in das Zimmer des Rittergutes? Alle drei Sperlinge wollten über die Rosen und den Schornstein hinfliegen, aber ihr Flug wurde gehemmt. Es war eine flache Wand, gegen die sie anflogen. Das Ganze war ein Gemälde, ein großes, prächtiges Stück, welches der Maler nach seiner kleinen Zeichnung gemacht hatte. »Piep«, sagten die Sperlinge, »es ist nichts, es sieht nur so aus. Piep, das ist das Schöne. Kannst du das begreifen? Ich kann es nicht.« Und dann flogen sie davon, denn es kamen Menschen in das Zimmer. Nun vergingen Jahr und Tag. Die Tauben hatten vielmal gekurrt, um nicht zu sagen geknurrt, die boshaften Tiere. Die Sperlinge hatten den Winter über gefroren und den Sommer hindurch lustig gelebt. Sie waren alle verlobt oder verheiratet, Junge hatten sie, und das eines jeden war natürlich das Schönste und Klügste von allen. Der eine flog hierhin, der andere dorthin, und begegneten sie sich, dann erkannten sie sich gegenseitig am Piep und dem dreimaligen Kratzen mit dem linken Fuße. Die älteste von ihnen war nun ein altes Sperlingsfräulein. Sie hatte kein Nest und auch keine Jungen. Sie wollte gern einmal nach einer großen Stadt, und darum flog sie nach Kopenhagen. Da lag ein großes Haus mit vielen Farben dicht beim Schlosse und am Kanal, wo sich Schiffe mit Äpfeln und Töpfen befanden. Die Fenster waren unten breiter als oben, und guckten die Sperlinge da hinein, so war eine jede Stube, wie es ihnen vorkam, gerade als ob sie in eine Tulpe hineinblickten. Sie sahen alle möglichen Farben und Schnörkel, und mitten in der Tulpe standen weiße Menschen. Die waren von Marmor, Einige von ihnen waren auch von Gips, doch für Sperlings Augen bleibt sich das gleich. Oben auf dem Hause stand ein Metallwagen mit Metallpferden davor, und die Siegesgöttin, auch von Metall, lenkte sie. Es war Thorwaldsens Museum. »Wie das glänzt, wie das glänzt!« sagte das Sperlingsfräulein. »Das ist sicher das Schöne, Piep. Hier ist es doch größer als ein Pfau.« Sie gedachte von ihrer Kindheit her, was das größte Schöne sei, welches ihre Mutter gekannt hatte. Und sie flog gerade in den Hof hinab. Dort war es auch prächtig. Da waren Palmen und Zweige an die Mauern gemalt, und mitten im Hof stand ein großer, blühender Rosenstrauch, der breitete seine frischen Zweige mit den vielen Rosen über ein Grab hin. Sie flog dorthin, wo mehrere Sperlinge gingen. Piep! Und drei Kratze mit dem linken Fuß. Diesen Gruß hatte sie manches Mal in Jahr und Tag gemacht, und keiner hatte ihn verstanden, denn die, welche einmal getrennt sind, treffen sich nicht an jedem Tage wieder. Dieser Gruß war ihr aber zur Gewohnheit geworden, und heute waren da zwei Alte und ein junger Sperling, welche Piep sagten und mit dem linken Fuße schabten. »Ei, sieh, guten Tag, guten Tag!« Es waren drei Alte aus dem Sperlingsneste und noch ein kleiner zur Familie gehörender. »Treffen wir uns hier!« sagten sie. »Das ist ein vornehmer Ort, aber hier ist nicht viel zu fressen. Das ist das Schöne, Piep!« Da kamen viele Leute aus den Seitengemächern, wo die prächtigen Marmorgestalten standen, und sie gingen nach dem Grabe, welches den großen Meister barg, der die Marmorbilder gemacht hatte, und alle, die da kamen, standen mit leuchtendem Antlitz um Thorwaldsens Grab. Einzelne sammelten die abgefallenen Rosenblätter auf und bewahrten diese. Da waren Leute aus weiter Entfernung, sie kamen aus England, aus Deutschland und Frankreich, und die schönste Dame nahm eine der Rosen und barg sie an ihrem Busen. Da glaubten die Sperlinge, daß die Rosen hier regierten, daß das Haus ihretwegen gebaut sei, und das schien ihnen freilich etwas zu viel zu sein. Da aber die Menschen alle viel Liebe für die Rosen zeigten, so wollten sie nicht zurückstehen. »Piep«, sagten sie, und fegten den Fußboden mit ihren Schwänzen und blinzelten mit dem einen Auge nach den Rosen. Kaum sahen sie hin, so hatten sie sich überzeugt, dass es die alten Nachbarn seien, und das waren sie auch. Der Maler, welcher den Rosenstrauch neben dem alten, abgebrannten Bauernhofe zeichnete, hatte später gegen Ende des Jahres die Erlaubnis erhalten, denselben auszugraben, und hatte ihn dann dem Baumeister gegeben, denn schönere Rosen waren nirgends zu finden. Der Baumeister hatte sie auf Thorwaldsens Grab gesetzt, wo sie als Bild des Schönen Blüten und feine rote duftende Blätter gaben, die zur Erinnerung nach fernen Landen getragen wurden. »Habt ihr hier in der Stadt eine Anstellung erhalten?« fragten die Sperlinge. Und die Rosen nickten, sie erkannten die grauen Nachbarn und freuten sich, sie wiederzusehen. »Wie schön es doch ist, zu leben und zu blühen, alte Freunde und Bekannte zu sehen und jeden Tag freundliche Gesichter zu erblicken. Hier ist es gerade, als ob jeder Tag ein großer, herrlicher Festtag wäre.« »Piep«, sagten die Sperlinge, »ja, das sind die alten Nachbarn. Ihrer Abstammung von dem Dorfteiche entsinnen wir uns. Piep, wie die zu Ehren gelangt sind. Manche kommen auch im Schlafe dazu. Was an so einem roten Klumpen Schönes ist, weiß ich nicht. Und da sitzt doch ein vertrocknetes Blatt, denn das sehe ich ganz genau.« Dann pickten sie daran, bis das Blatt abfiel, und frischer und grüner stand der Strauch, und die Rosen dufteten im Sonnenschein auf Thorwaldsens Grab, an dessen unsterblichen Namen sich ihre Schönheit anschloss. Ende von Die Nachbarfamilien, gelesen von Sarah Kilcher, www.mymountains.ch. Die Glocke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Julius Reuscher. Die Glocke. Des Abends in den schmalen Straßen der großen Stadt, wenn die Sonne unterging und die Wolken oben wie Gold zwischen den Schornsteinen glänzten, hörte häufig bald der eine, bald der andere einen sonderbaren Laut, wie den Klang einer Kirchenglocke, aber man hörte es nur einen Augenblick, denn da war ein starkes Rasseln von Wagen und störendes Rufen. »Nun läutet die Abendglocke«, sagte man, »nun geht die Sonne unter.« Die, welche außerhalb der Stadt waren, wo die Häuser weiter voneinander entfernt standen, mit Gärten und kleinen Feldern dazwischen, die sahen den Abendhimmel noch prächtiger und hörten den Klang der Glocke weit stärker. Es war, als käme der Ton von einer Kirche tief aus dem stillen, duftenden Walde, und die Leute blickten dorthin und wurden ganz andächtig. Nun verstrich längere Zeit. Der eine sagte zum andern, ob wohl eine Kirche draußen im Walde ist? Die Glocke hat doch einen eigentümlich herrlichen Klang. Wollen wir nicht hinaus und sie näher betrachten? Die reichen Leute fuhren und die Armen gingen, aber der Weg wurde ihnen erstaunlich lang, und als sie zu einer Menge Weidenbäume kamen, die am Rande des Waldes wuchsen, da lagerten sie sich und blickten zu den langen Zweigen hinauf und glaubten, dass sie nun recht im Grünen seien. Der Bäcker kam hinaus und schlug sein Zelt auf, und dann kam noch einer, er hing eine Glocke gerade über seinem Zelte auf, und zwar eine Glocke, die geteert war, um den Regen aushalten zu können. Aber der Klöppel fehlte. Wenn dann die Leute wieder nach Hause gingen, sagten sie, dass es wunderschön gewesen sei. Drei Personen versicherten, dass sie in den Wald hineingegangen seien, bis dahin, wo er ende, und sie hatten immer den sonderbaren Glockenklang gehört. Aber es war ihnen dort gerade, als wenn er aus der Stadt komme. Der eine schrieb ein ganzes Lied davon und sagte, dass die Glocke wie die Stimme einer Mutter zu einem lieben, klugen Kinde klinge. Keine Melodie sei herrlicher als der Klang der Glocke. Der Kaiser des Landes wurde auch aufmerksam darauf und versprach, dass der, welcher ausfindig machen könne, woher der Schall komme, den Titel eines Weltglöckners haben solle, und das selbst, wenn es auch keine Glocke sei. Nun gingen viele deswegen nach dem Walde, aber da war nur einer, der mit einer Art Erklärung zurückkehrte. Keiner war tief genug eingedrungen, und er ebenso wenig, aber er sagte doch, dass der Glockenton von einer sehr alten Eule in einem hohlen Baum herkomme. Das sei eine Weisheitseule, die ihren Kopf fortwährend gegen den Baum schlage. Aber ob der Ton von ihrem Kopfe oder dem hohlen Stamme komme, das könne er noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Und dann wurde er als Weltglöckner angestellt und schrieb jedes Jahr eine kleine Abhandlung über die Eule. Man war darum ebenso klug als vorher. Nun war es gerade ein Einsegnungstag. Der Prediger hatte schön und innig gesprochen. Die Kinder waren sehr bewegt gewesen. Es war ein wichtiger Tag für sie. Sie wurden aus Kindern mit einem Mal zu erwachsenen Menschen. Die Kinderseele sollte nun gleichsam in eine verständigere Person hinüberfliegen. Es war der herrlichste Sonnenschein, die Kinder gingen aus der Stadt hinaus, und vom Walde erklang die große, unbekannte Glocke ganz besonders stark. Sie bekamen sogleich Lust, dahin zu gelangen, und zwar bis auf drei. Ein Mädchen wollte nach Hause gehen und ihr Ballkleid anziehen, denn es war gerade das Kleid und der Ball, welchen sie verdankte, dass sie dieses Mal eingesegnet worden war. Denn sonst wäre sie nicht mitgekommen. Der zweite war ein armer Knabe, welcher Rock und Stiefeln vom Sohne des Wirtes geliehen hatte, und die mußte er zur bestimmten Zeit zurückliefern. Der dritte sagte, daß er nie an einen fremden Ort gehe, wenn seine Eltern nicht dabei seien, daß er immer ein artiges Kind gewesen, und das wolle er auch bleiben, und darüber soll man sich nicht lustig machen. Aber das taten die andern dennoch. Drei von ihnen gingen also nicht mit, die andern trabten davon. Die Sonne schien und die Vögel sangen, und die Kinder sangen mit und hielten einander bei den Händen. Aber bald ermüdeten zwei der Kleinsten, kehrten um und gingen wieder zur Stadt. Zwei kleine Mädchen setzten sich und banden Kränze, sie kamen auch nicht mit. Und als die andern die Weidenbäume erreichten, wo der Bäcker war, da sagten sie, »Sieh, nun sind wir draußen, die Glocke existiert ja doch eigentlich nicht, sie ist nur etwas, was man sich einbildet.« Da ertönte plötzlich tief im Walde die Glocke, so schön und feierlich, daß vier oder fünf sich entschlossen, doch weiter in den Wald hineinzugehen. Der war dicht belaubt, es war außerordentlich beschwerlich vorzudringen. Waldlilien und Anemonen wuchsen fast allzu hoch, blühende Winden und Brombeerranken hingen in langen Girlanden von Baum zu Baum, wo die Nachtigallen sangen und die Sonnenstrahlen spielten. Oh, das war herrlich, aber für die Mädchen war es kein gangbarer Weg, sie würden sich die Kleider zerrissen haben. Da lagen große Felsstücke mit Moos von allen Farben bewachsen, das frische Quellwasser quoll hervor, und wunderbar tönte es gleich wie Kluck, Kluck. »Das ist wohl die Glocke«, sagte eines der Kinder und legte sich nieder und horchte. »Das muß man ordentlich hören.« Da blieb es und ließ die andern gehen. Sie kamen zu einem Hause von Baumrinde und Zweigen. Ein großer Baum mit wilden Äpfeln lehnte sich darüber hin, als wolle er seinen Segen über das Dach ausschütten, welches blühende Rosen trug. Die langen Zweige lagen gerade um den Giebel hin, und an diesem hing eine kleine Glocke. Sollte es diese sein, die man gehört hatte? Ja, darin stimmten alle überein. Bis auf einen, der sagte, daß die Glocke zu klein und fein sei, als daß sie in solcher Entfernung gehört werden könne, wie sie sie gehört hatten, und daß es ganz andere Töne seien, die ein Menschenherz rühren. Der, welcher so sprach, war ein Königssohn, und da sagten die andern, er wolle immer klüger sein. Dann ließen sie ihn allein gehen, und wie er ging, wurde seine Brust mehr und mehr von der Einsamkeit des Waldes erfüllt. Aber noch hörte er die kleine Glocke, über die sich die andern erfreuten, und mitunter, wenn der Wind die Töne vom Bäcker herübertrug, konnte er auch hören, wie dort gesungen wurde. Aber die tiefen Glockenschläge tönten doch stärker. Bald war es, als spielte eine Orgel dazu. Der Schall kam von der linken Seite, auf der das Herz sitzt. Nun rasselte es im Busche, und da stand ein Knabe vor dem Königssohn. Ein Knabe in Holzschuhen und mit einer so kurzen Jacke, daß man sehen konnte, wie lange Handgelenke er hatte. Sie kannten einander. Der Knabe war eben derjenige von den Knaben, der nicht hatte mitkommen können, weil er nach Hause mußte, um Rock und Stiefel an des Wirtes Sohn abzuliefern. Das hatte er getan und war nun in Holzschuhen und den ärmlichen Kleidern allein davon gegangen, denn die Glocke klang so stark und tief, er mußte hinaus. »Da können wir ja zusammengehen«, sagte der Königssohn. Aber der arme Knabe mit den Holzschuhen war ganz verschämt. Er zupfte an den kurzen Ärmeln der Jacke und sagte, er fürchte, er könne nicht so rasch mitkommen. Überdies meinte er, daß die Glocke zur Rechten gesucht werden müsse, denn dieser Platz habe ja alles Große und Herrliche. »Ja, dann begegnen wir uns gar nicht«, sagte der Königssohn und nickte dem armen Knaben zu, der in den tiefsten, dichtesten Teil des Waldes hineinging, wo die Dornen seine ärmlichen Kleider entzwei und Antlitz, Hände und Füße blutig rissen. Der Königssohn erhielt auch einige tüchtige Risse, aber die Sonne beschien doch seinen Weg. Und er ist es, dem wir folgen, denn es war ein flinker Bursche. »Die Glocke muß und will ich finden«, sagte er, »wenn ich auch bis zum Weltende gehen muß.« Die hässlichen Affen saßen oben in den Bäumen und grinsten mit allen ihren Zähnen. »Wollen wir ihn prügeln?« sagten sie. »Wollen wir ihn dreschen? Er ist ein Königssohn.« Aber er ging unverdrossen tiefer und tiefer in den Wald, wo die wunderbarsten Blumen wuchsen. Da standen weiße Steinlilien mit blutroten Staubfäden, himmelblaue Tulpen, die im Winde funkelten, und Apfelbäume, deren Äpfel ganz und gar wie große, glänzende Seifenblasen aussahen. Wie mußten die Bäume im Sonnenlichte strahlen! Ringsum, um die schönsten grünen Wiesen, wo Hirsch und Hindin im Grase spielten, wuchsen prächtige Eichen und Buchen, und war von einem der Bäume die Rinde gesprungen, so wuchsen Gras und lange Ranken in den Spalten. Da waren auch große Waldstrecken mit stillen Landseen, worin weiße Schwäne schwammen und mit den Flügeln schlugen. Der Königssohn stand oft still und horchte. Oft glaubte er, daß von einem dieser tiefen Seen die Glocke zu ihm heraufklinge. Aber dann merkte er wohl, daß es nicht daherkomme, sondern daß die Glocke noch tiefer im Walde ertöne. Nun ging die Sonne unter, die Luft erglänzte rot wie Feuer. Es wurde still im Walde, und er sank auf seine Knie, sang seinen Abendpsalm und sagte: »Nie finde ich, was ich suche. Nun geht die Sonne unter, nun kommt die Nacht, die finstere Nacht. Doch einmal kann ich die Sonne vielleicht noch sehen, bevor sie ganz hinter der Erde versinkt. Ich will dort auf die Klippen hinaufsteigen. Ihre Höhe erreicht die der höchsten Bäume.« Und er ergriff nun Ranken und Wurzeln und kletterte an den nassen Steinen empor, wo die Wasserschlangen sich wanden, wo die Kröten ihn gleichsam anbellten. Aber hinauf kam er, bevor die Sonne, von dieser Höhe gesehen, ganz untergegangen war. O, welche Pracht! Das Meer, das große, herrliche Meer, welches seine langen Wogen gegen die Küste wälzte, streckte sich vor ihm aus, und die Sonne stand wie ein großer, glänzender Altar da draußen, wo Meer und Himmel sich begegnen. Alles schmolz in glühenden Farben zusammen. Der Wald sang und das Meer sang, und sein Herz sang mit. Die ganze Natur war eine große Kirche, worin Bäume und schwebende Wolken die Pfeiler, Blumen und Gras die gewebte Samtdecke und der Himmel selbst die große Kuppel bildeten. Dort oben erloschen die roten Farben, indem die Sonne verschwand, aber Millionen Sterne wurden angezündet, da glänzten Millionen Diamantlampen, und der Königssohn breitete seine Arme gegen den Himmel, gegen den Wald und gegen das Meer aus. Und da kam plötzlich von dem rechten Seitenwege der arme Knabe mit den kurzen Ärmeln und den Holzschuhen. Er war ebenso zeitig angelangt. Er war auf seinem Wege dahingekommen. Und sie liefen einander entgegen und hielten sich bei den Händen in der großen Kirche der Natur und der Poesie. Und über ihnen ertönte die unsichtbare, heilige Glocke. Selige Geister umschwebten diese zu einem jubelnden Halleluja. Ende von Die Glocke. Der böse Fürst. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Märchen von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Julius Reuscher. Der böse Fürst. Es war einmal ein böser, übermütiger Fürst, der nur darauf sann, alle Länder der Erde zu erobern und durch seinen Namen Furcht einzuflößen. Er fuhr umher mit Feuer und Schwert. Seine Soldaten zertraten das Korn auf den Feldern. Sie zündeten das Bauernhaus an, so daß die Flamme die Blätter von den Bäumen leckte und die Frucht gebraten von den versenkten Bäumen herabhing. Manche arme Mutter verbarg sich mit ihrem nackten Säugling hinter den rauchenden Mauern, und die Soldaten suchten sie, und wenn sie dieselbe und das Kind fanden, so begann ihre teuflische Freude. Böse Geister konnten nicht Ärger verfahren. Der Fürst aber meinte, es gehe, wie es solle. Tag für Tag wuchs seine Macht, sein Name wurde von allen gefürchtet, und das Glück folgte ihm bei allen seinen Taten. Von den eroberten Städten führte er große Schätze heim. In seiner Königsstadt wurde ein Reichtum angehäuft, der an keinem anderen Orte seinesgleichen fand. Nun ließ er prächtige Schlösser, Kirchen und Hallen bauen, und jeder, der diese Herrlichkeit erblickte, sagte, »Welch ein großer Fürst!« Sie gedachten aber nicht der Not, die über andere Länder gebracht hatte. Sie hörten nicht die Seufzer und den Jammer, der sich von den eingeäscherten Städten erhob. Der Fürst betrachtete sein Gold, sah seine prächtigen Gebäude und dachte dann gleich der Menge, »Welch ein großer Fürst! Aber ich muß mehr haben, viel mehr. Keine Macht darf mir gleich, viel weniger größer genannt werden als die meine.« Er begann Krieg mit allen seinen Nachbarn und besiegte sie alle. Die überwundenen Könige ließ er mit goldenen Ketten an seinen Wagen fesseln, wenn er durch die Straßen fuhr, und saß er zu Tische, so mussten sie ihm und seinen Hofleuten zu Füßen liegen und die Brocken aufsammeln, die man ihnen zuwarf. Nun ließ der Fürst seine Bildsäule auf den Plätzen und in den königlichen Schlössern errichten. Ja, er wollte, sie solle in den Kirchen vor dem Altar des Herrn stehen, aber die Prediger sagten, »Fürst, du bist groß, aber Gott ist größer, wir wagen es nicht.« »Wohl«, sagte der Fürst, »dann überwinde ich auch Gott.« Und in seines Herzens Übermut und Torheit ließ er ein köstliches Schiff bauen, womit man die Luft durchschiffen konnte. Es war so bunt wie der Schweif des Pfaus und schien mit tausend Augen besetzt zu sein, aber jedes Auge war ein Büchsenlauf. Der Fürst saß mitten im Schiffe. Er brauchte nur eine Feder zu drücken, dann flogen tausend Kugeln hinaus und die Büchsen waren gleich wieder wie früher geladen. Hunderte von starken Adlern wurden vor das Schiff gespannt und so flog er nun gegen die Sonne. Die Erde lag tief unten, zuerst schien sie mit ihren Bergen und Wäldern nur wie ein gepflügter Acker, wo das Grüne aus den ungewälzten Rasenstücken hervorblickte, später glich sie einer flachen Landkarte, und bald war sie ganz in Nebel und Wolken verhüllt. Höher und höher flogen die Adler aufwärts. Da entsendete Gott einen einzigen seiner unzähligen Engel, und der böse Fürst ließ tausende von Kugeln gegen ihn fliegen, aber die Kugeln fielen gleich Hagel von den glänzenden Flügeln des Engels zurück. Ein Blutstropfen, nur ein einziger, tröpfelte von der weißen Flügelfeder, und dieser Tropfen fiel auf das Schiff, in welchem der König saß. Er brannte sich im Schiffe ein, er lastete gleich tausend Zentern Blei und riss das Schiff in stürzender Fahrt gegen die Erde nieder. Der Adler starke Schwingen zerbrachen, der Wind umsauste des Fürsten Haupt und die Wolken ringsum. Sie waren von den abgebrannten Städten gebildet, bildeten sich zu drohenden Gestalten wie zu meilengroßen Krebsen, die ihre starken Klauen nach ihm ausstreckten, zu rollenden Felsstücken und feuerspeienden Drachen. Halbtot lag der König im Schiffe, welches zuletzt in des Waldes dichten Baumzweigen hängen blieb. »Ich will Gott besiegen«, sagte er, »ich habe es geschworen, mein Wille soll geschehen«, und er ließ 7 Jahre lang künstliche Schiffe zum Durchsegeln der Luft bauen, er ließ Blitzstrahlen vom härtesten Stahl schmieden, denn er wollte des Himmels Festung sprengen. Von all seinen Landen sammelte er große Kriegsheere, die einen Raum von mehreren Meilen bedeckten, als sie Mann bei Mann aufgestellt waren. Sie bestiegen die künstlichen Schiffe, der König selbst näherte sich dem Seinen. Da entsendete Gott einen Mückenschwarm, einen einzigen kleinen Mückenschwarm. Der umschwirrte den König und stach dessen Antlitz und Hände. Er zog im Zorn sein Schwert, schlug aber nur in die leere Luft. Die Mücken konnte er nicht treffen. Da gebot er, dass köstliche Teppiche gebracht werden sollten. Mit diesen musste man ihn umwickeln, da konnte keine Mücke mit ihrem Stachel durchdringen. Und man tat, wie er befohlen hatte. Aber eine einzige Mücke setzte sich auf die innere Seite des Teppichs. Sie kroch in des Königs Ohr und stach ihn dort. Es brannte wie Feuer. Das Gift schlug in sein Gehirn, wie toll schleuderte er die Teppiche ab, zerriss seine Kleider und tanzte nackt vor den rohen, wilden Soldaten umher, die nun des tollen Fürsten spotteten, der Gott bestürmen wollte und von einer einzigen kleinen Mücke überwunden worden war. Ende von Der böse Fürst. aufgenommen von Elli, Oktober 2009. Der Schatten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Der Schatten. In den heißen Ländern brennt die Sonne ganz gewaltig. Die Leute werden ganz mahagonibraun. Ja, in den allerheißesten Ländern werden sie zu Negern gebrannt. Aber es war bloß nach den heißen Ländern, wohin ein gelehrter Mann von den Kalten gelangt war. Der glaubte nun, dass er dort ebenso herumgehen könne als daheim. Das wurde ihm aber bald abgewöhnt. Er und alle vernünftigen Leute mussten zu Hause bleiben. Die Fensterläden und Türen waren den ganzen Tag über geschlossen. Es sah aus, als ob das ganze Haus schlafe oder niemand zu Hause sei. Die schmale Straße mit den hohen Gebäuden, wo er wohnte, war nun auch so gebaut, dass die Sonne vom Morgen bis Abend hineinschien. Es war wirklich nicht auszuhalten. Der gelehrte Mann aus dem kalten Lande war ein junger, ein kluger Mann. Es kam ihm vor, als säße er in einem glühenden Ofen. Das griff ihn so an, dass er ganz mager wurde. Selbst sein Schatten schrumpfte zusammen. Der wurde viel kleiner, als er daheim war. Die Sonne nahm auch den mit. Sie lebten erst am Abend auf, wenn die Sonne untergegangen war. Es war eine Freude, es mit anzusehen. Sobald das Licht in das Zimmer gebracht wurde, streckte der Schatten sich ganz gegen die Wand hinauf. So lang machte er sich. Er musste sich strecken, um wieder zu Kräften zu gelangen. Der Gelehrte trat auf den Altan, um sich dort zu strecken, und sobald die Sterne in der herrlichen Luft erschienen, dann war es ihm, als ob er wieder auflebte. Auf allen Altanen in der Straße, und in den warmen Ländern hat jedes Fenster einen Altan, kamen Leute zum Vorschein. Denn Luft muß man haben, selbst wenn man gewöhnt ist, mahagonibraun zu sein. Es wurde lebendig oben und unten. Schuhmacher und Schneider, alle Leute zogen auf die Straße. Da kamen Tisch und Stuhl, und das Licht brannte. Ja, über 1000 Lichter brannten, und der eine sprach zum andern und sang, und die Leute spazierten. Die Wagen fuhren, Maultiere gingen, Klingelingeling, denn sie trugen Glocken. Da wurden Leichen mit Gesang begraben, die Straßenjungen brannten Sprühteufelchen ab, und die Glocken läuteten. Ja, es war recht lebendig unten auf der Straße. Nur in dem einen Hause, welches dem, worin der fremde, gelehrte Mann wohnte, gerade gegenüber lag, war es ganz stille. Und doch wohnte da jemand, denn es standen Blumen auf dem Altan. Die wuchsen üppig in der Sonnenhitze, und das konnten sie nicht, wenn sie nicht begossen werden. Und jemand mußte sie doch begießen. Leute mußten also da sein. Die Tür da drüben wurde auch gegen Abend geöffnet, aber es war finster da drinnen, wenigstens im vordersten Zimmer. Tiefer hinein ertönte Musik. Dem fremden, gelehrten Mann schien dieselbe außerordentlich schön zu sein, aber es war auch möglich, dass er sich das nur einbildete, denn er fand alles vortrefflich da draußen in den warmen Ländern, wenn nur die Sonne nicht so sehr gebrannt hätte. Der Wirt des Fremden sagte, daß er nicht wisse, wer das gegenüberliegende Haus gemietet habe. Man erblicke ja keine Leute, und die Musik hielt er für langweilig. Es sei gerade, als ob jemand säße und ein Stück übe, das er doch nicht herausbringen könne. Immer dasselbe Stück. »Ich bekomme es doch heraus«, meint er, »aber es gelingt nicht, solange er auch spielt.« Einmal nachts erwachte der Fremde. Er schlief bei offener Altantür. Der Vorhang vor derselben wurde durch den Wind gelüftet, und es war ihm, als ob ein wunderbarer Glanz vom gegenüberliegenden Altan käme. Alle Blumen leuchteten wie Flammen in den herrlichsten Farben, und mitten unter den Blumen stand eine schlanke, liebliche Jungfrau. Es war, als ob sie auch leuchtete. Es blendete ihm förmlich die Augen. Er riss sie aber auch gewaltig weit auf und kam eben aus dem Schlaf. Mit einem Sprung stand er auf dem Fußboden. Ganz leise schlich er hinter den Vorhang, aber die Jungfrau war fort, der Glanz war fort, die Blumen leuchteten gar nicht, sondern standen sehr gut, wie immer. Die Tür war angelehnt, und tief aus dem Innern erklang Musik, so lieblich und schön, daß man wirklich in süße Gedanken dadurch versenkt werden konnte. Es war doch wie ein Zauber. Und wer wohnte da? Wo war der eigentliche Eingang? Im ganzen Erdgeschoss war Laden an Laden, und da konnten die Leute doch nicht immer hindurchlaufen. Eines Abends saß der Fremde draußen auf seinem Altan. Im Zimmer hinter ihm brannte Licht, und deshalb war es ganz natürlich, daß sein Schatten auf die gegenüberliegende Wand fiel. Ja, da saß er gerade drüben zwischen den Blumen auf dem Altan, und wenn der Fremde sich bewegte, so bewegte sich der Schatten auch, denn das tut er. »Ich glaube, mein Schatten ist das einzige Lebendige, was man da drüben erblickt«, sagte der gelehrte Mann. »Sieh, wie hübsch er zwischen den Blumen sitzt!« Die Tür ist halb angelehnt, und nun sollte der Schatten so pfiffig sein und hineingehen und dann zurückkehren und mir erzählen, was er dort erblickt hat. »Ja, du solltest dich nützlich machen«, sagte er im Scherz. »Gehe gefälligst hinein. Nun, wirst du gehen?« Und dann nickte er dem Schatten zu, und der Schatten nickte wieder. »Nun so gehe, aber bleibe nicht ganz fort.« Der Fremde erhob sich, und sein Schatten auf dem gegenüberliegenden Altan erhob sich auch. Der Fremde kehrte sich um, und der Schatten kehrte sich auch um. Ja, wenn jemand genau darauf geachtet hätte, so würde er deutlich haben sehen können, daß der Schatten in die halboffene Altantür des gegenüberliegenden Hauses hineinging. Gerade wie der Fremde in sein Zimmer hineintrat und den langen Vorhang hinter sich fallen ließ. Am folgenden Morgen ging der gelehrte Mann aus, um Kaffee zu trinken und Zeitungen zu lesen. »Was ist das?« sagte er, als er in den Sonnenschein kam. »Ich habe ja keinen Schatten.« »Also ist er wirklich gestern Abend fortgegangen und nicht zurückgekehrt?« »Das ist doch recht unangenehm.« Und es ärgerte ihn, doch nicht so sehr, daß der Schatten fort war, sondern weil er wußte, daß es eine Geschichte gibt von einem Manne ohne Schatten. Diese kannten ja alle Leute daheim in den kalten Ländern. Und käme nun der gelehrte Mann dorthin und erzählte die seine, so würde man sagen, daß er nur nachzuahmen suche, und das brauchte er nicht. Deshalb wollte er gar nicht davon sprechen, und das war vernünftig gedacht. Am Abend ging er wieder auf seinen Altan hinaus. Das Licht hatte er ganz richtig hinter sich gestellt, denn er wußte, daß der Schatten immer seinen Herrn zum Schirm haben will. Aber er konnte ihn nicht hervorlocken. Er machte sich klein, er machte sich groß, aber es kam kein Schatten wieder. Er sagte, »Hm, hm«, aber es half nichts. Ärgerlich war es, aber in den warmen Ländern wächst alles geschwind, und nach Verlauf von 8 Tagen bemerkte er zu seinem großen Vergnügen, daß ihm ein neuer Schatten von den Beinen auswuchs, sobald er in den Sonnenschein kam. Die Wurzel mußte sitzen geblieben sein. Nach 3 Wochen hatte er einen ganz leidlichen Schatten, der, als er sich heim nach den nördlichen Ländern begab, auf der Reise mehr und mehr wuchs, so daß er zuletzt so lang und so groß war, daß es an der Hälfte genug gewesen wäre. So kam der gelehrte Mann nach Hause, und er schrieb Bücher über das, was wahr ist in der Welt, und über das, was gut und was schön ist. Und so verstrichen Tage und Jahre. Es vergingen viele Jahre. Da sitzt er eines Abends in seinem Zimmer, und da klopft es ganz sacht an die Tür. »Herein«, sagt er, aber es kommt niemand. Da öffnet er die Tür, und da stand ein außerordentlich magerer Mensch vor ihm, so daß es ihm ganz sonderbar wurde. Übrigens war der Mensch sehr fein gekleidet, es mußte ein vornehmer Mann sein. »Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen?« fragte der Gelehrte. »Ja, das dachte ich wohl«, sagte der feine Mann, »dass Sie mich nicht erkennen würden. Ich bin so viel Körper geworden, ich habe ordentlich Fleisch und Kleider bekommen. Sie haben wohl nie daran gedacht, mich in solchem Wohlstand zu erblicken. Kennen Sie Ihren alten Schatten nicht? Ja, Sie haben sicher nicht geglaubt, dass ich je wiederkommen würde. Mir ist es außerordentlich wohl ergangen, seitdem ich das letzte Mal bei Ihnen war. Ich bin in jeder Hinsicht sehr vermögend geworden. Wenn ich mich vom Dienst freikaufen will, so kann ich es.« Dabei klapperte er mit einem ganzen Bund kostbarer Petschafte, die an der Uhr hingen, und er steckte seine Hand in die dicke, goldene Kette, die er um den Hals trug. Wie blitzten alle Finger von Diamantringen, und das war alles echt. »Nein, ich kann mich gar nicht erholen«, sagte der gelehrte Mann. »Was bedeutet dieses alles?« »Ja, es ist nichts Gewöhnliches«, sagte der Schatten, »aber Sie gehören ja selbst nicht zu den Gewöhnlichen. Und ich, das wissen Sie wohl, bin von Kindesbeinen an in Ihre Fußtapfen getreten. Sobald Sie fanden, dass ich reif war, um allein in die Welt hinauszugehen, ging ich meinen eigenen Weg. Ich befinde mich in der besten Lage, aber es befiel mich eine Art von Sehnsucht, Sie einmal zu sehen, bevor Sie sterben. Sie müssen ja sterben. Auch wollte ich diese Länder gern wiedersehen, denn man liebt das Vaterland doch immer. Ich weiß, Sie haben einen andern Schatten wiedererhalten. Habe ich demselben oder Ihnen etwas zu bezahlen? Haben Sie nur die Güte, es zu sagen?« »Nein, bist du es wirklich?« sagte der gelehrte Mann. »Das ist doch höchst merkwürdig. Nie hätte ich geglaubt, dass ein alter Schatten als Mensch wiederkommen könne.« »Sagen Sie mir, was ich zu bezahlen habe«, sagte der Schatten, »denn ich will nicht gern jemandes Schuldner sein.« »Wie kannst du nur so sprechen?« sagte der gelehrte Mann. »Von Schuld kann hier nicht die Rede sein. Sei so frei wie irgendeiner. Ich freue mich außerordentlich über dein Glück. Setze dich, alter Freund, und erzähle mir nur, wie sich alles zugetragen Und was du dort in den warmen Ländern in dem gegenüberliegenden Hause erblickt hast? Ja, das werde ich Ihnen erzählen, sagte der Schatten und setzte sich nieder. Aber dann müssen Sie mir auch versprechen, dass Sie nie jemand hier in der Stadt, wo Sie mich auch treffen mögen, sagen, dass ich Ihr Schatten gewesen bin. Ich beabsichtige, mich zu verloben. Ich kann mehr als eine Familie ernähren. Sei ganz ruhig, sagte der gelehrte Mann. Ich werde niemand sagen, wer du eigentlich bist. Hier ist meine Hand. Ich verspreche es. Und ein Mann ein Wort. Ein Wort, ein Schatten, sagte der Schatten, denn so mußte er sprechen. Es war übrigens wirklich merkwürdig, wie sehr er Mensch war. Er war ganz schwarz gekleidet und in das allerfeinste schwarze Tuch, hatte glänzende Stiefel und einen Hut, den man zusammendrücken konnte, so daß er nichts als Deckel und Krempe war. Nicht zu gedenken, was wir schon wissen, der Petschafte, der goldenen Halskette und der Diamantringe. Ja, der Schatten war außerordentlich gut gekleidet, und das war es gerade, was ihn zu einem ganzen Menschen machte. »Nun werde ich erzählen«, sagte der Schatten, und dann setzte er seine Beine mit den Stiefeln, so fest er konnte, auf den Arm des neuen Schattens des gelehrten Mannes nieder, der wie ein Pudel zu seinen Füßen lag. Und das geschah nun entweder aus Hochmut oder vielleicht, daß derselbe daran hängen bleiben sollte. Aber der liegende Schatten verhielt sich ganz still und ruhig, um recht zuzuhören. Er wollte wohl auch wissen, wie man so loskommen und sich zu seinem eigenen Herrn aufdienen könne. »Wissen Sie, wer in dem gegenüberliegenden Hause wohnte?« sagte der Schatten. »Es war das Schönste von allem. Es war die Poesie. Ich war dort 3 Wochen, und das ist ebenso wirksam, als ob man 3000 Jahre lebte und alles lesen würde, was gedichtet und geschrieben ist. Das behaupte ich, und das ist richtig. Ich habe alles gesehen, und ich weiß alles.« »Die Poesie!« rief der gelehrte Mann. »Ja, sie ist oft Einsiedlerin in den großen Städten. Die Poesie!« »Ja, ich habe sie einen einzigen kurzen Augenblick gesehen, aber ich hatte die Augen voll Schlaf. Sie stand auf dem Altan und leuchtete, wie das Nordlicht leuchtet. Erzähle, erzähle! Du warst auf dem Altan, du gingst zur Tür hinein, und dann?« »Dann befand ich mich im Vorzimmer«, sagte der Schatten. »Sie saßen stets und sahen nach dem Vorgemach hinüber. Da war gar kein Licht, dort herrschte eine Art Dämmerung, aber in einer langen Reihe von Zimmern und Sälen standen die einander gegenüberliegenden Türen offen. Da war es erhellt, ich wäre vom Licht völlig erschlagen worden, wenn ich ganz bis zur Jungfrau hineingekommen wäre, aber ich war besonnen, ich nahm mir Zeit, und das muß man tun.« »Und was erblicktest du dann?« fragte der gelehrte Mann. »Ich sah alles, und ich werde es Ihnen erzählen. Aber es ist durchaus kein Stolz von meiner Seite. Als freier Mann und bei den Kenntnissen, die ich besitze, meine gute Stellung und meine ausgezeichneten Vermögensverhältnisse nicht zu erwähnen, so wünschte ich wohl, dass Sie mich Sie nennen möchten.« »Ich bitte um Verzeihung«, sagte der gelehrte Mann. »Es ist eine alte, eingewurzelte Gewohnheit. Sie haben vollkommen recht, und ich werde daran denken. Aber nun erzählen Sie mir alles, was Sie gesehen haben.« »Alles«, sagte der Schatten, »denn ich sah alles und weiß alles.« »Wie sah es in den innersten Sälen aus?« fragte der gelehrte Mann. »War es dort wie in dem frischen Walde? War es dort wie in einer Kirche? Waren die Säle wie der sternenhelle Himmel, wenn man auf den hohen Bergen steht? Alles war da, sagte der Schatten. Ich ging ja nicht ganz hinein, ich blieb im vordersten Zimmer in der Dämmerung. Aber da stand ich sehr gut, ich sah alles und ich weiß alles. Ich bin am Hofe der Poesie im Vorgemach gewesen. Aber was sahen Sie? Gingen durch die großen Säle alle Götter der Vorzeit? Kämpften dort die alten Helden? Spielten dort liebliche Kinder und erzählten ihre Träume? Ich sage Ihnen, dass ich dort war, und Sie begreifen wohl, dass ich alles sah, was dort zu sehen war. Wären Sie hinübergekommen, so wären Sie nicht Mensch geblieben. Aber das wurde ich. Und zugleich lernte ich meine innerste Natur, mein Angeborenes, die Verwandtschaft, die ich mit der Poesie hatte, kennen. Ja, damals, als ich bei Ihnen war, dachte ich nicht darüber nach, aber immer, das wissen Sie, wenn die Sonne auf- und unterging, wurde ich so wunderbar groß. Im Mondschein war ich fast noch deutlicher als Sie selbst. Ich verstand damals meine Natur nicht. Im Vorgemach der Poesie wurde es mir klar. Ich wurde Mensch. Reif ging ich daraus hervor. Aber Sie waren nicht mehr in den warmen Ländern. Ich schämte mich, als Mensch zu gehen, wie ich ging. Ich bedurfte der Stiefel, der Kleider, dieses ganzen Menschenfirnisses, welches den Menschen kenntlich macht. Ich suchte Schutz, ja, Ihnen sage ich es, Sie setzen es ja in kein Buch. Ich suchte Schutz im Rock der Kuchenfrau. Darunter versteckte ich mich. Die Frau dachte gar nicht daran, wie viel sie verberge. Erst am Abend ging ich hinaus. Ich lief im Mondschein auf der Straße herum. Ich streckte mich lang gegen die Mauer. Das kitzelte so schön den Rücken. Ich lief hinauf und hinab, schaute durch die höchsten Fenster in die Säle und aufs Dach. Ich sah hin, wohin niemand sehen konnte, und ich erblickte, was kein anderer sah, was niemand sehen sollte. Es ist im Grunde eine böse Welt. Ich möchte nicht Mensch sein, wenn es nicht einmal angenommen wäre, dass es etwas bedeute, es zu sein. Ich sah das Allerunglaublichste bei den Frauen, bei den Männern, bei den Eltern und bei den unvergleichlich lieben Kindern. Ich sah, sagte der Schatten, was kein Mensch wissen sollte, was sie aber alle so gern wissen möchten, das Böse bei den Nachbarn. Hätte ich eine Zeitung geschrieben, die wäre gelesen worden. Aber ich schrieb gerade an die Personen selbst, und es entstand Schrecken in allen Städten, in die ich kam. Sie wurden bange für mich, und sie hatten mich außerordentlich lieb. Die Lehrer machten mich zum Lehrer, die Schneider gaben mir neue Kleider. Ich bin gut versorgt. Der Münzmeister schlug Münzen für mich, und die Frauen sagten, ich sei schön. So wurde ich der Mann, der ich bin. Und nun sage ich Ihnen, lebe wohl. Hier ist meine Karte. Ich wohne auf der Sonnenseite und bin bei Regenwetter immer zu Hause. Damit ging der Schatten. »Das war doch merkwürdig«, sagte der gelehrte Mann. Es verstrichen Jahr und Tag. Dann kam der Schatten wieder. »Wie geht es?« fragte er. »Ach«, sagte der gelehrte Mann, »ich schreibe über das Wahre und das Gute und das Schöne, aber niemand mag dergleichen hören. Ich bin ganz verzweifelt, denn ich nehme mir das so zu Herzen.« »Das tue ich nicht«, sagte der Schatten. »Ich werde fett, und das muß man zu werden trachten. Ja, Sie verstehen sich nicht auf die Welt. Sie werden krank dabei. Sie müssen reisen. Ich mache im Sommer eine Reise. Wollen Sie mitkommen? Ich möchte wohl einen Reisekameraden haben. Wollen Sie als Schatten mitreisen? Es wird mir sehr viel Vergnügen machen, Sie mitzunehmen. Ich bezahle die Reise. Das geht zu weit, sagte der gelehrte Mann. Das ist gerade, wie man es nimmt, sagte der Schatten. Eine Reise wird Ihnen außerordentlich wohltun. Wollen Sie mein Schatten sein, so sollen Sie auf der Reise alles frei haben. Das ist zu toll, sagte der gelehrte Mann. Aber die Welt ist nun so, sagte der Schatten, und so bleibt sie auch. Und dann ging der Schatten. Dem gelehrten Mann ging es gar nicht gut. Sorgen und Plagen verfolgten ihn, und was er über das Wahre und das Gute und das Schöne sagte, das war für die meisten gerade wie die Rosen für eine Kuh. Er ward zuletzt krank. »Sie sehen wirklich wie ein Schatten aus«, sagten die Leute zu ihm, und es schauderte den gelehrten Mann, wenn er darüber nachdachte. »Sie müssen in ein Bad reisen«, sagte der Schatten, der ihn zu besuchen kam. »Da hilft nichts weiter. Ich will Sie aus alter Bekanntschaft mitnehmen. Ich bezahle die Reise, und Sie machen die Beschreibung und belustigen mich ein wenig unterwegs. Ich will nach einem Bade. Mein Bart wächst nicht hervor, wie er sollte. Das ist auch eine Krankheit, und einen Bart muss man haben. Seien Sie nun vernünftig und nehmen Sie mein Anerbieten an. Wir reisen ja wie Kameraden.« Und dann reisten sie. Der Schatten war Herr, und der Herr war Schatten. Sie fuhren miteinander, sie ritten und gingen zusammen, Seite an Seite, vor und hintereinander, je nachdem die Sonne stand. Der Schatten wußte sich immer auf dem Herrenplatz zu halten, und das fiel dem gelehrten Manne nicht weiter auf. Er war sehr gutmütig und sehr sanft und freundlich. Und da sagte er eines Tages zum Schatten, »Da wir nun so Reisekameraden geworden, wie wir jetzt sind, und wir zugleich von der Kindheit an zusammen aufgewachsen sind, wollen wir da nicht Brüderschaft trinken? Das ist doch weit traulicher.« »Sie sagen da etwas«, sagte der Schatten, welcher ja nun der eigentliche Herr war, »das ist recht gerade heraus und wohlgemeint gesprochen. Sie als gelehrter Mann wissen sicher, wie sonderbar die Natur ist. Manche Menschen können es nicht ertragen, graues Papier anzufassen, dann wird ihnen unwohl. Andern geht es durch alle Glieder, wenn man mit einem Nagel gegen eine Glasscheibe reibt. Ich habe ein ebensolches Gefühl, wenn ich höre, dass Sie »du« zu mir sagen. Ich fühle mich gleichsam zu Boden gedrückt, wie in meiner ersten Stellung bei Ihnen. Sie sehen, es ist ein Gefühl, es ist nicht Stolz. Ich kann Sie nicht »du« zu mir sagen lassen, aber ich werde gern »du« zu Ihnen sagen, dann ist die Hälfte Ihres Wunsches erfüllt. Und dann sagte der Schatten »du« zu seinem früheren Herrn. »Das ist doch wahrhaft toll«, dachte er, »dass ich Sie sagen muß, und er »du« sagt.« Aber nun mußte er aushalten. Dann kamen sie nach einem Bade, wo viele Fremde waren, und unter diesen eine schöne Königstochter, welche die Krankheit hatte, dass sie allzu scharf sah, und das war höchst ängstlich. Sie merkte sogleich, dass der, welcher angekommen war, eine ganz andere Person sei als alle die andern. »Er ist hier, um seinen Bart zum Wachsen zu bringen«, sagte man, »aber ich erkenne die rechte Ursache. Er kann keinen Schatten werfen.« Sie war neugierig geworden, und daher ließ sie sich sogleich auf der Promenade mit dem fremden Herrn in ein Gespräch ein. Als Königstochter brauchte sie nicht viel Umstände zu machen, und deshalb sagte sie: »Ihre Krankheit ist, dass Sie keinen Schatten werfen können. Ihre königliche Hoheit müssen sich bedeutend in der Besserung befinden«, sagte der Schatten. »Ich weiß, dass Ihr Übel darin besteht, dass Sie allzu scharf sehen. Das hat sich aber verloren. Sie sind geheilt. Ich habe einen ganz ungewöhnlichen Schatten. Sehen Sie nicht die Person, welche immer mit mir geht? Andere Menschen haben einen gewöhnlichen Schatten. Ich liebe aber das Gewöhnliche nicht. Man gibt oft seinen Dienern feineres Tuch, als man selbst trägt, und so habe ich meinen Schatten zum Menschen aufputzen lassen. Ja, Sie sehen, dass ich ihm sogar einen Schatten gegeben habe. Das ist etwas Kostbares, aber ich liebe es, etwas für mich allein zu haben.« »Was?« dachte die Prinzessin, »sollte ich mich wirklich erholt haben? Dieses Bad ist das Beste von allen. Das Wasser hat in unserer Zeit ganz erstaunliche Kräfte. Aber ich reise nicht ab, denn jetzt wird es hier unterhaltend. Der Fremde gefällt mir. Wenn nur sein Bart nicht wächst, denn sonst reißt er ab.« Am Abend in dem großen Ballsaal tanzten die Königstochter und der Schatten. Sie war leicht, aber er war noch leichter. Einen solchen Tänzer hatte sie noch nie gehabt. Sie sagte ihm, aus welchem Lande sie sei, und er kannte das Land, er war dort gewesen. Aber damals war sie nicht zu Hause gewesen. Er hatte in die Fenster geschaut, sowohl oben wie unten. Er hatte sowohl das eine wie das andere erblickt, und daher konnte er der Königstochter antworten und Andeutungen machen, dass sie ganz erstaunt wurde. Er musste der weiseste Mann auf der ganzen Erde sein. Sie bekam große Achtung vor seinem Wissen, und als sie dann wieder tanzten, da wurde sie verliebt. Und das konnte der Schatten recht gut merken, denn sie hätte ihn fast durch und durch gesehen. Dann tanzten sie noch einmal, und da war sie nahe daran, es zu sagen, aber sie war besonnen. Sie dachte an ihr Land und an ihr Reich und an die vielen Menschen, die sie zu regieren hatte. »Ein weiser Mann ist er«, sagte sie zu sich selbst. »Das ist gut, und herrlich tanzt er, das ist auch gut. Ob er aber gründliche Kenntnisse hat, das muss untersucht werden.« Nun fing sie an, ihn nach etwas von dem Allerschwierigsten zu fragen. Sie hätte es selbst nicht beantworten können, und der Schatten machte ein ganz sonderbares Gesicht. »Das können Sie nicht beantworten«, sagte die Königstochter. »Es gehört zu meiner Schulgelehrsamkeit«, sagte der Schatten. »Ich glaube sogar, mein Schatten dort bei der Tür kann es beantworten.« »Ihr Schatten«, sagte die Königstochter, »das würde höchst merkwürdig sein.« »Ja, ich sage nicht mit Bestimmtheit, dass er es kann«, sagte der Schatten, »aber ich möchte es glauben. Er ist mir nun viele Jahre lang gefolgt und hat mich gehört. Ich möchte es wohl glauben. Aber Eure königliche Hoheit erlauben, dass ich Sie darauf aufmerksam mache, dass er so stolz ist, um für einen Menschen gelten zu wollen, dass er, wenn er bei guter Laune sein soll, und das muß er sein, um gut zu antworten, ganz wie ein Mensch behandelt werden muß.« »Das gefällt mir«, sagte die Königstochter. So ging sie zu dem gelehrten Mann bei der Tür und sprach mit ihm von Sonne und Mond und von den äußern und innern Menschen und er antwortete klug und gut. »Was muß das für ein Mann sein, der einen so weisen Schatten hat?« dachte sie. »Es würde ein wahrer Segen für mein Volk und Reich sein, wenn ich ihn zum Gemahl erwählte. Ich tue es.« Und sie waren sich bald einig, sowohl die Königstochter wie der Schatten. Aber niemand sollte davon etwas erfahren, bevor sie in ihr eigenes Reich zurückkam. »Niemand, nicht einmal mein Schatten«, sagte der Schatten, und da hatte er nun seine eigenen Gedanken dabei. Dann kamen sie in das Land, wo die Königstochter regierte, wenn sie zu Hause war. »Höre, mein guter Freund«, sagte der Schatten zu dem gelehrten Manne, »jetzt bin ich so glücklich und mächtig geworden, wie nur jemand sein kann. Nun will ich auch etwas Außerordentliches für dich tun. Du sollst immer bei mir auf dem Schlosse wohnen, mit mir in meinem königlichen Wagen fahren und jährlich 100.000 Reichstaler haben. Aber dann mußt du dich von allen und jeden Schatten nennen lassen. Du mußt nicht sagen, daß du je Mensch gewesen bist, und einmal des Jahres, wenn ich auf dem Altan im Sonnenschein sitze und mich sehen lasse, mußt du zu meinen Füßen liegen, wie es einem Schatten gebührt. Ich will dir sagen, ich heirate die Königstochter. Heute soll die Hochzeit gefeiert werden.« »Nein, das ist doch zu toll«, sagte der gelehrte Mann. »Das will ich nicht, das tue ich nicht. Das heißt, das ganze Land betrügen und die Königstochter dazu. Ich sage alles, dass ich ein Mensch bin und dass du ein Schatten bist. Du bist nur angekleidet.« »Das glaubt niemand«, sagte der Schatten. »Sei vernünftig, oder ich rufe die Wache.« »Ich gehe gerade zur Königstochter«, sagte der gelehrte Mann. »Aber ich gehe zuerst«, sagte der Schatten, »und du gehst in das Gefängnis.« Und das mußte er, denn die Schildwachen gehorchten ihm, von dem sie wußten, daß die Königstochter ihn heiraten wollte. »Du bebst«, sagte die Königstochter, als der Schatten zu ihr hineinkam. »Ist etwas vorgefallen? Du mußt zu heute Abend nicht krank werden, jetzt, wo wir Hochzeit halten wollen.« »Ich habe das Greulichste erlebt, was man erleben kann«, sagte der Schatten. »Denke dir, ja, solch ein armes Schattengehirn kann nicht viel aushalten. Denke dir, mein Schatten ist verrückt geworden. Er glaubt, er sei ein Mensch, und dass ich, denke nur, dass ich sein Schatten sei.« »Das ist doch fürchterlich«, sagte die Prinzessin. »Er ist doch eingesperrt.« »Das ist er. Ich fürchte, er wird sich nie wieder erholen.« »Der arme Schatten«, sagte die Prinzessin. »Er ist sehr unglücklich. Es ist eine wahre Wohltat, ihn von dem bisschen Leben, was er hat, zu befreien. Und wenn ich recht darüber nachdenke, so glaube ich, es wird notwendig sein, dass man es in aller Stille mit ihm abmacht.« »Das ist freilich hart«, sagte der Schatten, »denn er war ein treuer Diener.« Und dann tat er, als ob er seufzte. »Sie sind ein edler Mann«, sagte die Königstochter. Am Abend war die ganze Stadt erleuchtet, und die Kanonen gingen los, bumm, und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Das war eine Hochzeit. Die Königstochter und der Schatten traten auf den Altan hinaus, um sich sehen zu lassen und noch einmal ein Hurra zu bekommen. Der gelehrte Mann hörte nichts von diesen Herrlichkeiten, denn ihm hatten sie das Leben genommen.

Die Geschichte einer Mutter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Märchen von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Julius Reuscher. Die Geschichte einer Mutter. Da saß eine Mutter bei ihrem kleinen Kinde. Sie war sehr betrübt und besorgt, dass es sterben möchte. Es war ganz bleich, die kleinen Augen hatten sich geschlossen, es atmete leise und zuweilen mit einem tiefen Zug, als ob es seufze, und die Mutter sah noch traurig auf das kleine Wesen. Es klopfte an die Tür, und da kam ein armer alter Mann, der wie in eine Pferdedecke gehüllt war, denn die wärmt und ihn fror. Es war ja ein kalter Winter, draußen lag alles voll Eis und Schnee, und der Wind blies, dass es einem ins Gesicht schnitt. Da der alte Mann vor Kälte bebte und das Kind einen Augenblick schlief, so ging die Mutter hin und stellte Bier in einem kleinen Topf in den Ofen, dass es warm für ihn werden möchte. Und der alte Mann saß und wiegte, und die Mutter setzte sich auf den Stuhl dicht neben ihn, betrachtete ihr krankes Kind, das tief Atem holte, und hob die kleine Hand empor. »Glaubst du nicht auch, dass ich ihn behalten werde?« sagte sie. »Der liebe Gott wird ihn mir nicht nehmen.« Und der alte Mann, es war der Tod selbst, der nickte sonderbar. Das konnte ebenso gut Ja als Nein bedeuten. Die Mutter schlug die Augen nieder und die Tränen rollten über die Wangen. Ihr Haupt wurde schwer. In 3 Nächten und Tagen hatte sie ihre Augen nicht geschlossen und nun schlief sie, aber nur einen Augenblick. Dann fuhr sie empor und zitterte vor Kälte. »Was ist das?« sagte sie und blickte nach allen Seiten. Aber der alte Mann war fort und ihr kleines Kind war fort. Er hatte es mitgenommen und dort in der Ecke schnurrte die alte Uhr, das große Bleigewicht schnurrte und fiel gerade bis auf den Fußboden. Bumm! Und da stand auch die Uhr still. Aber die arme Mutter lief aus dem Haus und rief nach ihrem Kinde. Draußen, mitten im Schnee, saß eine Frau in langem schwarzen Kleide, die sagte, »Der Tod ist in deinem Zimmer gewesen. Ich sah ihn mit deinem kleinen Kinde davon eilen. Er geht schneller als der Wind. Er bringt nie wieder, was er nahm.« »Sage mir nur, welchen Weg er eingeschlagen hat«, sagte die Mutter. »Zeig mir den Weg an, und ich werde ihn finden.« »Den kenne ich«, sagte die Frau in schwarzen Kleidern. »Aber ehe ich ihn dir sage, musst du mir erst die Lieder vorsingen, die du deinem Kinde vorgesungen hast. Ich liebe sie, ich habe sie früher gehört, ich bin die Nacht, ich sah deine Tränen, während du sangest.« »Ich will sie alle, alle singen«, sagte die Mutter, »aber halte mich nicht auf, damit ich ihn erreichen, damit ich mein Kind finden kann.« Aber die Nacht saß stumm und still, da rang die Mutter die Hände, sang und weinte, und es waren viele Lieder, aber noch mehr Tränen, und dann sagte die Nacht, »Gehe rechts in den dunklen Tannenwald, dahin sah ich den Tod den Weg mit deinem kleinen Kinde nehmen.« Tief in dem Walde kreuzten sich die Wege, und sie wusste nicht mehr, wohin sie gehen sollte. Da stand ein Dornbusch. Es waren weder Blätter noch Blüten an demselben. Es war ja auch in der kalten Winterzeit, und es lag Schnee und Eis auf seinen Zweigen. »Hast du nicht den Tod mit meinem kleinen Kinde vorbeigehen sehen?« »Ja«, sagte der Dornbusch, »aber ich sage dir nicht, welchen Weg er genommen hat, wenn du mich nicht erst an deinem Herzen erwärmen willst. Ich erfriere, ich werde ganz und gar zu Eis.« Und sie drückte den Dornbusch an ihre Brust, recht fest, damit er recht erwärmt werden könnte. Und die Dornen gingen ihr ins Fleisch hinein, und ihr Blut floss in großen Tropfen. Aber der Dornbusch trieb frische grüne Blätter und bekam Blumen in der kalten Winternacht. So warm war es an dem Herzen der betrübten Mutter, und der Dornbusch bezeichnete ihr den Weg, den sie einschlagen sollte. Da kam sie an einen großen See, wo sie weder ein Schiff noch ein Boot fand. Der See war noch nicht fest genug gefroren, um sie tragen zu können, und auch nicht offen und flach genug, so dass sie ihn durchwaten hätte können, und über denselben musste sie hinüber, wenn sie ihr Kind finden wollte. Da legte sie sich nieder, um den See auszutrinken, aber das ist für einen Menschen unmöglich. Die betrübte Mutter dachte jedoch, dass vielleicht ein Wunder geschehe. »Nein, das geht nicht«, sagte der See, »lass uns lieber sehen, ob wir uns einigen können. Ich liebe es, Perlen zu sammeln, und deine Augen sind die beiden klarsten, die ich je erblickt habe. Willst du sie nicht in mich ausweinen, so will ich dich nach dem großen Treibhause hinübertragen, wo der Tod wohnt und Blumen und Bäume pflegt. Jeder von diesen ist ein Menschenleben.« »Oh, was gebe ich nicht, um zu meinem Kinde zu kommen«, sagte die betrübte Mutter, und sie weinte noch mehr, und ihre Augen sanken auf den Grund des Sees und wurden 2 köstliche Perlen. Aber der See erhob sie, als ob sie in einer Schaukel säße, und sie flog in einer Schwingung an das jenseitige Ufer, wo ein meilenbreites Haus stand. Man wusste nicht recht, ob es ein Berg mit Wald und Höhlen oder ob es gezimmert war, aber die arme Mutter konnte es nicht sehen, sie hatte ja ihre Augen ausgeweint. »Wo werde ich den Tod finden, der mit meinem kleinen Kinde davongegangen ist?« fragte sie. »Hier ist er noch nicht angekommen«, sagte die alte Grabfrau, welche auf das große Treibhaus des Todes Acht haben musste. Wie hast du dich hierher finden können, und wer hat dir geholfen?« »Der liebe Gott hat mir geholfen«, sagte sie. »Er ist barmherzig, und das wirst du auch sein. Wo kann ich mein kleines Kind finden?« »Ja, ich kenne es nicht«, sagte die Frau, »und du kannst sie nicht sehen. Viele Blumen und Bäume sind über Nacht verdorrt. Der Tod wird bald kommen und sie umpflanzen. Du weißt wohl, dass jeder Mensch einen Lebensbaum oder seine Blume hat, je nachdem, wie jeder beschaffen ist. Sie sehen wie andere Gewächse aus, aber sie haben Herzschlag. Des Kindes Herz kann auch schlagen. Halte dich daran, vielleicht erkennst du den Herzschlag deines Kindes. Aber was gibst du mir, wenn ich dir sage, was du noch mehr zu tun hast?« »Ich habe nichts zu geben«, sagte die betrübte Mutter, »aber ich will für dich bis ans Ende der Welt gehen.« »Ja, dort habe ich nichts zu schaffen«, sagte die Frau, »aber du kannst ein langes schwarzes Haar geben. Du weißt wohl selbst, dass es schön ist, und mir gefällt es. Du kannst mein weißes dafür bekommen, das ist doch immer etwas.« »Verlangst du weiter nichts?«, sagte sie, »das gebe ich dir mit Freuden«, und sie gab der Alten ihr schönes Haar und hielt dafür deren schneeweißes. Dann gingen sie in das große Treibhaus des Todes, wo Blumen und Bäume wunderbar durcheinander wuchsen. Da standen feine Hyazinthen unter Glasglocken, da standen große baumstarke Pfingstrosen, da wuchsen Wasserpflanzen, einige recht frisch, andere kränklich, Wasserschlangen legten sich auf dieselben und schwarze Krebse klebten am Stängel fest. Da standen schöne Palmenbäume, Eichen und Platanen, da stand Petersilie und blühender Thymian. Jeder Baum und jede Blume hatte ihren Namen, sie waren jeder im Menschenleben. Der Mensch lebte noch, der eine in China, der andere in Grönland, ringsumher auf der Erde. Da standen große Bäume in kleinen Töpfen, so daß sie ganz verkrüppelt dastanden und nahe daran waren, den Topf zu sprengen. An manchen Stellen stand auch eine kleine schwächliche Blume in fetter Erde, mit Moos ringsumher bedeckt und gepflegt. Aber die betrübte Mutter beugte sich über alle die kleinsten Pflanzen und hörte, wie in ihnen das Menschenherz schlug, und unter Millionen erkannte sie das Herz ihres Kindes wieder. »Das ist es«, rief sie und streckte die Hand über eine kleine blaue Krokus aus, welche ganz krank nach einer Seite hinüberhing. »Berühre die Blume nicht«, sagte die alte Frau, »aber stelle dich hierher, und wenn dann der Tod kommt, ich erwarte ihn jeden Augenblick, dann lass ihn die Pflanze nicht ausreißen, und drohe ihm, dass du dasselbe mit den anderen Pflanzen tun würdest, dann wird ihm bange werden. Er ist dem lieben Gott dafür verantwortlich, ohne dessen Erlaubnis keine ausgerissen werden darf.« Auf einmal sauste es eiskalt durch den Saal, und die blinde Mutter konnte fühlen, dass es der Tod war, der da kam. »Wie hast du den Weg hierher finden können?« fragte er. »Wie könntest du schneller hierher gelangen als ich?« »Ich bin eine Mutter«, sagte sie. Und der Tod streckte seine lange Hand nach der kleinen, feinen Blume aus, aber sie hielt ihre Hände fest um dieselbe, fest und dennoch besorgt, dass sie eines der Blätter berühren möchte. Da blies der Tod auf ihre Hände, und sie fühlte, dass dies kälter war als der kalte Wind, und ihre Hände sanken matt herab. »Du vermagst doch nichts gegen mich«, sagte der Tod. »Aber das vermag der liebe Gott«, sagte sie. »Ich tue nur, was er will«, sagte der Tod. »Ich bin sein Gärtner. Ich nehme alle seine Blumen und Bäume und pflanze sie in den Garten des Paradieses, in das unbekannte Land. Aber wie sie dort wachsen und wie es dort ist, das darf ich dir nicht sagen.« »Gib mir mein Kind zurück«, sagte die Mutter, weinte und bat. Mit einem Mal griff sie mit jeder Hand um zwei hübsche Blumen neben sich und rief dem Tode zu. »Ich reiße alle deine Blumen ab, denn ich bin in Verzweiflung.« »Rühr sie nicht an«, sagte der Tod. »Du sagst, du seist unglücklich, und nun willst du eine andere Mutter ebenso unglücklich machen?« »Eine andere Mutter«, sagte die arme Frau und ließ sogleich beide Blumen los. »Da hast du deine Augen«, sagte der Tod. »Ich habe sie aus dem See gefischt. Sie leuchten so stark, dass ich wusste, dass es die deinigen waren. Nimm sie wieder. Sie sind jetzt klarer als zuvor. Sieh dann in den tiefen Brunnen hier nebenbei hinab. Ich werde die Namen der beiden Blumen nennen, die du ausreißen wolltest, und du wirst ihre ganze Zukunft, ihr ganzes Menschenleben erblicken. Sieh, was du zerstören und zugrunde richten wolltest.« Sie sah in den Brunnen hinab, und es war eine Glückseligkeit zu sehen, wie der eine ein Segen für die Welt ward, zu sehen, wie viel Glück und Freude sich ringsum entfaltete. Und sie erblickte das Leben der anderen, und es war Trauer und Not, Jammer und Elend. »Beides ist Gottes Wille«, sagte der Tod. »Welche ist die Blume des Unglücks und welche die des Segens?« fragte sie. »Das sage ich dir nicht«, sagte der Tod, »aber das sollst du von mir erfahren, dass die eine Blume die deines eigenen Kindes war. Es war das Schicksal deines Kindes, die Zukunft deines eigenen Kindes.« Da schrie die Mutter erschrocken auf. »Welche von ihnen war mein Kind? Sag mir das, erlöse das Unschuldige. Befreie mein Kind von all dem Elend, trage es lieber fort, trage es in Gottes Reich. Vergiss meine Zähren, vergiss meine Bitten und alles, was ich gesagt und getan habe.« »Ich verstehe dich nicht«, sagte der Tod. »Willst du dein Kind zurückhaben, oder soll ich mit ihm dahin gehen, wo du nicht weißt, wie es ist?« Da rang die Mutter ihre Hände, fiel auf ihre Knie und betete zum lieben Gott. Erhöre mich nicht, wenn ich gegen deinen Willen, welcher der beste ist, bitte, erhöre mich nicht, erhöre mich nicht. Und sie neigte ihr Haupt auf ihre Brust herab. Der Tod aber ging mit ihrem Kinde in das unbekannte Land. Ende von Die Geschichte von einer Mutter. Aufgenommen von Elli, Oktober 2009. Der Halskragen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kate McKenzie. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reusche. Der Halskragen. Es war einmal ein feiner Herr, dessen sämtliches Hausgerät aus einem Stiefelknecht und einer Haarbürste bestand, aber er hatte den schönsten Halskragen von der Welt, und dieser Halskragen ist es, dessen Geschichte wir hören werden. Er war nun so alt geworden, dass er daran dachte, sich zu verheiraten, und dort traf es sich, dass er mit einem Strumpfband in die Wäsche kam. Da meinte der Halskragen, »Habe ich doch nie jemand so schlank und so fein und so niedlich gesehen. Darf ich um ihren Namen bitten?« »Den nenne ich nicht«, sagte das Strumpfband. »Wo sind Sie denn zu Hause?« fragte der Halskragen. Aber das Strumpfband war beschämt und meinte, es sei doch etwas sonderbar, darauf zu antworten. »Sie sind wohl ein Leibgürtel«, sagte der Halskragen. »Ein inwendiger Leibgürtel? Ich sehe, Sie sind sowohl zum Nutzen als zum Staat, liebes Fräulein.« »Sie dürfen nicht mit mir sprechen«, sagte das Strumpfband. »Mich dünkt, ich habe Ihnen durchaus keine Verlassung dazugegeben.« »Ja, wenn man so schön wie Sie ist«, sagte der Halskragen, »so ist das Veranlassung genug.« »Kommen Sie mir nicht so nah«, sagte das Strumpfband. »Sie sehen so männlich aus.« »Ich bin auch ein feiner Herr«, sagte der Halskragen. »Ich besitze einen Stiefelknecht und eine Haarbürste.« Das war nun nicht wahr, denn sein Herr hatte diese, aber er prahlte. »Kommen Sie mir nicht so nah«, sagte das Strumpfband. »Ich bin das nicht gewohnt.« »Zierliese«, sagte der Halskragen. »Und dann würden Sie aus der Wäsche genommen. Sie würden gestärkt, hingen auf dem Stuhl im Sonnenschein und würden dann aufs Plättbrett gelegt. Da kam das warme Eisen.« »Liebe Frau«, sagte der Halskragen, »liebe Frau Witwe, mir wird ganz warm. Ich werde ein ganz anderer. Ich komme ganz aus den Falten. Sie brennen mir ein Loch. Oh, ich halte um Sie an.« »Laps«, sagte das Plätteisen und ging stolz über den Halskragen hin, denn das bildete sich ein, dass es ein Dampfkessel sei, welcher zur Eisenbahn hinaus und dort Wagen ziehen sollte. »Laps«, sagte es. Der Halskragen faserte an der Kanten ein wenig aus, deshalb kam die Papierschere und sollte die Fasern wegschneiden. »Oh«, sagte der Halskragen, »Sie sind wohl erste Tänzerin, wenn Sie die Beine ausstrecken können. Das ist das Reizendste, was ich hier gesehen habe. Das kann Ihnen kein Mensch nachmachen.« »Das weiß ich«, sagte die Schere. »Sie verdienten, eine Gräfin zu sein«, sagte der Halskragen. »Alles, was ich besitze, ist ein feiner Herr, ein Stiefelknecht und eine Haarbürste, wenn ich nur ein Grafschaft hätte.« »Er freit wohl gar«, sagte die Schere, »sie würde böse und gab ihm einen tüchtigen Schnitt, und da war er entlassen. Ich muss am Ende wohl um die Haarbürste freien. Es ist merkwürdig, wie Sie alle Ihre Zähne behalten, liebes Fräulein«, sagte der Halskragen. »Haben Sie nie daran gedacht, sich zu verloben?« »Ja, das können Sie sich wohl denken«, sagte die Bürste. »Ich bin ja mit dem Stiefelknecht verlobt.« »Verlobt«, sagte der Halskragen. Nun gab es niemand mehr, um die er hätte freien können, und darum verachtete er es. Es verging eine lange Zeit, und dann kam der Halskragen in den Kasten beim Papiermühle. Da gab es große Lumpengesellschaft, die Feinen für sich, die Großen für sich, so wie sich das gehört. Sie hatten alle viel zu erzählen, aber der Halskragen am meisten. Das war ein gewaltiger Prahlhans. »Ich habe ungeheuer viele Geliebten gehabt«, sagte der Halskragen. »Man ließ mir gar keine Ruhe. Ich war aber auch ein feiner Herr mit Stärke. Ich besaß sowohl einen Stiefelknecht wie eine Haarbürste, die ich nie gebrauchte. Damals hätten sie mich nur sehen sollen, wenn ich auf der Seite lag. Nie vergesse ich meine erste Geliebte. Sie war ein Leibgürtel, fein, zart und niedlich. Sie stürzte sich meinetwegen in eine Waschwanne. Da war auch eine Witwe, die für mich erglühte, aber ich ließ sie stehen und schwarz werden. Da war die erste Tänzerin, sie versetzte mich die Wunde, mit der ich gehe. Sie war schrecklich bissig. Meine eigene Bürste war in mich verliebt. Sie verlor alle Haare aus Liebesgram. Ja, ich habe viel dergleichen erlebt, aber am meisten tut es mir leid um das Strumpfband, ich meine dein Leibgürtel, welches ich in den Waschwanne stürze. Ich habe viel auf meinem Gewissen. Es wird mir wohltun, weißes Papier zu werden. Und das würde er. Alle Lumpen würden weißes Papier. Aber der Halskragen werde gerade das Stück Papier, was wir hier sehen, worauf die Geschichte gedruckt ist, und das geschah, weil er so gewaltig mit Dingen prahlte, die gar nicht wahr gewesen waren. Daran sollen wir denken, damit wir uns nicht ebenso betragen, denn wir können wahrlich nicht wissen, ob wir nicht auch einmal in den Lumpenkasten kommen und zu weißem Papier umgearbeitet werden, und dann unsere ganze Geschichte, selbst die allergeheimste, aufgedruckt bekommen, womit wir dann selbst herumlaufen und sie erzählen müssen, wie der Halskragen. Ende von der Halskragen, gelesen von Kate McKenzie, www.cisv.org. Ende von Märchen von Hans Christian Andersen.